Der Erste Weltkrieg. Ein Feature von Frank Eckert und Christian Blees. 28. Juni 1914. Ein Sonntagmorgen in der Stadt Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. Der künftige Kaiser von Österreich und König von Ungarn, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie, wollen in der Stadt einem Truppenmanöver beiwohnen. Erster Programmpunkt an diesem Tag ist ein Empfang im Rathaus, zu dem sie in einer Kolonne aus 6 Autos fahren. Entlang der Fahrtstrecke, die seit Monaten bekannt ist, haben sich Attentäter einer serbisch-nationalistischen Geheimorganisation postiert. Ihr Ziel? Den Thronfolger zu ermorden. Kurz nach 10 Uhr, so erinnert sich 40 Jahre später der Augenzeuge Graf Erbach Fürstenau, wird der erste Anschlag verübt. Auf der Hinfahrt warf ein Terrorist eine Bombe auf das erzherzogliche Auto. Diese Bombe fiel hinaus und explodierte unter dem folgenden Wagen. Dabei wurden 2 der Insassen und einige Schaulustige verletzt. Der Erzherzog und seine Frau kamen jedoch mit dem Schrecken davon und fuhren wie geplant ins Rathaus weiter. Wegen des Anschlags beschloss Franz Ferdinand, auf der Rückfahrt eine andere Route zu nehmen. Offenbar hatte das der Fahrer des ersten Wagens nicht mitbekommen, denn er bog in die ursprüngliche Strecke ein. Der im erzherzoglichen Auto den Hoheiten gegenüber sitzende Landeskommandierende sagt, das ist ja falsch, wir sollen ja geradeaus fahren. Daraufhin stoppte die Autokolonne und diesen Augenblick benutzte der Attentäter, um von der rechten Seite die tödlichen Schüsse auf die Hoheiten abzugeben. Der erste Schuss durchschlug die Wagenwand und traf Herzogin Sophie tödlich in den Unterleib. Direkt danach fiel der zweite Schuss, verletzte Franz Ferdinand am Hals und zerriss ein Blutgefäß. Man versuchte, die Blutung zu stillen und fuhr ihn in die Residenz des Oberkommandierenden. Doch es war schon zu spät. Ich habe mit einigen anderen Herren des Gefolges den Erzherzog in das Zimmer des Oberkommandierenden hinaufgetragen. Dort wurde dann von ärztlicher Seite der eingetretene Tod festgestellt. Dieses Attentat führte etwa einen Monat später zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Österreich-Ungarn erklärte Serbien den Krieg, ein deutsches Millionenheer überfiel Frankreich, russische Truppen marschierten in Ostpreußen ein. An dem Krieg waren alle europäischen Großmächte beteiligt, außerdem das Osmanische Reich, Japan, Italien, die britischen Dominions wie Indien, Australien und Kanada sowie viele kleinere Staaten, am Ende auch die USA. Der Krieg sollte 4 Jahre dauern und etwa 10 Millionen Tote fordern. Er ließ 3 Monarchien zusammenbrechen, führte in Russland zur kommunistischen Revolution und veränderte die Landkarte Europas dauerhaft. Historiker haben ihn als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Wie konnte es dazu kommen, dass eine lokale Krise auf dem Balkan derart eskalierte? Was hatte dazu geführt, dass sich im Sommer 1914 in Europa 2 Machtblöcke, die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn auf der einen Seite und die Entente-Mächte Russland, Frankreich und England auf der anderen, feindselig und schwer bewaffnet gegenüberstanden? Der lange Weg in den Krieg. Die Blockbildung begann bereits 35 Jahre vor dem Attentat von Sarajevo. Im Jahre 1879, zu Zeiten des Reichskanzlers Otto von Bismarck, waren das Deutsche Reich und der Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn ein Bündnis eingegangen, den Zweibund. Mit Russland hatte Bismarck ein geheimes Abkommen geschlossen, den sogenannten Rückversicherungsvertrag, der beide Seiten zur Neutralität verpflichtete. Die beiden anderen Großmächte Frankreich und England gehörten keinen Bündnissen an. Im Jahre 1888 kam der als unbeherrscht geltende Wilhelm II. Auf den deutschen Thron. 2 Jahre später entließ er Otto von Bismarck als Reichskanzler nach mehreren Zerwürfnissen. Das war das Ende der komplizierten und ausgewogenen Bündnispolitik Bismarcks. Im selben Jahr 1890 ließ das Deutsche Reich den auslaufenden Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht verlängern, obwohl das Zarenreich daran sehr interessiert war. Nun suchte Russland einen neuen Bündnispartner. 1892 schloss es mit Frankreich eine Militärkonvention, 1894 folgte ein formelles Bündnis. Bismarck hatte immer sorgfältig die Isolierung Frankreichs gepflegt. Aber der neue Kaiser, Wilhelm II., führte dann eine aggressive europäische und Weltpolitik, die Frankreich die Möglichkeit gab, aus der Isolierung zu kommen. Sagt der französische Historiker Dr. Nicolas Beaupré von der Universität Clermont-Ferrand, der in dieser Darstellung die französische Sicht auf den Ersten Weltkrieg schildert. In der Tat änderte sich ab 1897 die Ausrichtung der deutschen Außenpolitik grundlegend. Ab diesem Zeitpunkt vertrat Deutschland, das sich zuvor mit einer Rolle als europäischer Großmacht zufrieden gegeben hatte, einen Anspruch auf Weltgeltung, erläutert der Stuttgarter Historiker Professor Gerhard Hirschfeld. Er ist Herausgeber der Enzyklopädie Erster Weltkrieg und erklärt die Dinge aus deutscher Perspektive. Die begründet sich natürlich einmal auf den industriellen, den ökonomischen Fortschritten, die das Reich gemacht hat. Es begründete sich aber ferner auch auf der Stärke der Armee. Und es begründete sich in einem allgemeinen Anspruch, dass Deutschland sozusagen gleichrangig behandelt werden wolle, wie die Nationen, die im 19. Jahrhundert ihre stärksten Expansionen hatten, also Großbritannien und Frankreich. Dieser Drang nach Weltgeltung, nach einem eigenen großen Kolonialreich, war nicht nur beim Kaiser und den herrschenden Eliten vorhanden, sondern hatte sich in weite Schichten der Bevölkerung hinein ausgebreitet. Um als Weltmacht agieren zu können, begann Deutschland ab 1898 eine große Kriegsflotte zu bauen. Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser, verkündete Wilhelm II. Offiziell sollte die Flotte nur die deutschen Interessen in Übersee schützen. Doch in Wahrheit ging es darum, Großbritannien seine bis dahin unangefochtene Stellung als größte Seemacht der Welt streitig zu machen. Im internen Schriftverkehr machte Großadmiral Alfred von Tirpitz, Staatssekretär des Reichsmarineamts und Organisator des Flottenbaus, keinen Hehl aus der anti-englischen Stoßrichtung. Für Deutschland ist zurzeit der gefährlichste Gegner zur See England. Es ist auch der Gegner, gegen den wir am dringendsten ein gewisses Maß an Flottenmacht als politischer Machtfaktor haben müssen. Unsere Flotte muss demnach so eingerichtet werden, dass sie ihre höchste Kriegsleistung zwischen Helgoland und der Themse entfalten kann. Großbritannien war selbstverständlich nicht bereit, seine führende Position kampflos aufzugeben und verstärkte ebenfalls den Flottenbau. Es gab ein großes Flottenwettrüsten zwischen Großbritannien und Deutschland, das 1898 begann und bis etwa 1912 dauerte. Dann war klar, dass Großbritannien seinen Vorsprung behalten und das Flottenwettrüsten gewonnen hatte. Das war eine Periode heftiger Spannungen zwischen den beiden Ländern. Sagt der britische Historiker David Stevenson, Professor an der London School of Economics und Autor mehrerer Bücher über den Ersten Weltkrieg. Ende der 1890er Jahre sah die englische Regierung in Deutschland eigentlich noch einen möglichen Bündnispartner. Sie versuchte sich mit den Deutschen über die Flottenfrage zu verständigen. Doch für Wilhelm II. Wurde die Flottenpolitik immer mehr zum persönlichen Prestigebedürfnis. Noch bis 1901 fanden Sondierungsgespräche statt, die jedoch scheiterten. Nun begann England, nach anderen Verbündeten zu suchen. 1902 wurde ein Bündnis mit Japan unterzeichnet. 1904 verständigten sich die Briten mit ihrem Erzrivalen Frankreich. In dieser sogenannten Entente Cordiale, der herzlichen Verständigung, sprachen sich die beiden Mächte über ihre Einflusssphären in Nordafrika ab. Gerhard Hirschfeld. Das war noch nicht ein Bündnis und vor allen Dingen war es nicht eine militärische Absprache. Aber aus dieser Entente Cordiale von 1904 entwickelte sich dann doch sehr stark eben diese militärischen Absprachen. Es kam zu Vereinbarungen zwischen den Generalstäben. Es gab erste Kontakte und Absprachen auch mit dem russischen Generalstab. Ermutigt durch die Verständigung mit England, dehnte Frankreich im Jahre 1905 seinen Einfluss in Marokko aus. Das wollte Deutschland nicht hinnehmen. Wilhelm II., der sich gerade auf einer Mittelmeerrundfahrt befand, legte im marokkanischen Hafen Tanger an. Dort machte er die deutschen Ansprüche auf das Land geltend und löste damit eine internationale Krise aus. Um die Marokko-Krise beizulegen, wurde 1906 der Status des Landes auf einer internationalen Konferenz geklärt. Doch anders als die Deutschen erwartet hatten, stellten sich, bis auf Österreich-Ungarn, alle Teilnehmer auf die Seite Frankreichs. Damit hatte die erste Marokko-Krise Deutschland weiter in die außenpolitische Isolation geführt. Statt für diese Lage die eigene Politik verantwortlich zu machen, wurde diese Isolierung in Berlin als lebensbedrohende Einkreisung seitens der anderen Mächte empfunden. Im November 1906 erklärte Reichskanzler Bülow im Reichstag, er warne vor einer Politik, die darauf ausginge, Deutschland einzukreisen, einen Kreis von Mächten, um Deutschland zu bilden, um es zu isolieren und lahmzulegen. Das Wort von der Einkreisung bekam in den folgenden Jahren eine immer größere Bedeutung. Der Kreis der Mächte schloss sich aus deutscher Sicht bedrohlich im Jahre 1907, als sich Großbritannien und Russland über die Abgrenzung ihrer Interessenssphären verständigten. Damit war aus der Entente Cordiale die Triple Entente geworden. Die fünf Großmächte Europas waren nun in zwei Blöcke aufgeteilt. Auf der einen Seite die Entente mit England, Frankreich und Russland, auf der anderen Seite die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn. Zwischen diesen beiden Blöcken verschärften sich in den folgenden Jahren die Konflikte. Drei schwere internationale Krisen führten Europa immer näher an den Rand eines großen Krieges, der schließlich 1914 ausbrach. Die erste dieser Krisen war die sogenannte Bosnien-Krise. Österreich-Ungarn annektierte 1908 Bosnien-Herzegowina und verletzte damit einen internationalen Vertrag. Russland, das seine eigenen Interessen auf dem Balkan gefährdet sah, drohte mit militärischen Gegenmaßnahmen. Deutschland stellte sich hinter seinen Verbündeten Österreich-Ungarn und drohte mit Krieg. Russland gab nach. Es hatte kurz zuvor einen Krieg gegen Japan verloren und war nicht in der Verfassung, einen neuen bewaffneten Konflikt auszutragen. 1911 folgte die nächste außenpolitische Krise. Um einen Aufstand in Marokko niederzuschlagen, waren französische Truppen in den Süden des Landes vorgestoßen und damit weiter, als die ihnen zugestandene Einflusssphäre reichte. Deutschland ließ daraufhin das Kanonenboot Panther in der marokkanischen Hafenstadt Agadir vor Anker gehen. Eine aggressive Drohgebärde. England stellte sich erneut auf die Seite Frankreichs. Wieder drohte ein europäischer Krieg. Nach langwierigen Verhandlungen lenkte das Deutsche Reich ein. Es musste die französische Vorherrschaft in Marokko akzeptieren und erhielt im Gegenzug zwei unbedeutende Gebiete in Äquatorialafrika. Im öffentlichen Bewusstsein setzte sich nun immer stärker der Gedanke durch, dass ein Krieg über kurz oder lang kommen müsse, um die Probleme zu lösen. Bei Hoch und Niedrig besteht das Empfinden, dass dieser Marokko-Handel, so friedlich er auch jetzt beigelegt ist, uns doch dem Kriege um einen großen Schritt näher gebracht hat. Die große Auseinandersetzung etwas früher oder später unvermeidlich geworden ist, schrieb Axel von Farnbühler, der württembergische Gesandte in Berlin. Das Klima zwischen Deutschland und Frankreich verschlechterte sich erheblich. In der französischen Politik und Gesellschaft verschärften sich die antideutschen Töne, sagt Nicolas Beaupré. Ab 1911 gab es eine neue Stimmung in der französischen Gesellschaft gegenüber Deutschland. Zum Beispiel Themen wie eine Revanche, die kaum eine Rolle ab 1880 mehr gespielt haben, nur in den Extremrechten, wurden wieder hörbar und auch gehört. Diese Krisen hatten einen Effekt. Das war die Verlängerung der Wehrpflicht, also von 2 bis 3 Jahre. Nicht nur in Frankreich, in allen europäischen Staaten intensivierte sich der Rüstungswettlauf. In der aufgeheizten Atmosphäre unternahm England einen erneuten Versuch, sich mit dem Deutschen Reich zu verständigen. Anfang 1912 kam der britische Kriegsminister Lord Haldane zu Gesprächen nach Berlin. Doch innerhalb der deutschen Führung war man sich über den Kurs uneins. Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg wollte Zugeständnisse beim Flottenbau machen. Doch Admiral Tirpitz und der Kaiser stellten dafür inakzeptable Bedingungen. Die Verhandlungen scheiterten. Wenig später begann die nächste große Krise der Vorkriegszeit. Die Balkankriege von 1912 und 13. Die Balkanstaaten Serbien, Bulgarien, Griechenland und Montenegro schlossen sich zusammen und führten Krieg gegen die Türkei. Nach ihrem Sieg konnten sie sich nicht über die Verteilung der eroberten Territorien einigen und kämpften nun gegeneinander. In der Folge prallten die Interessen von Österreich-Ungarn und Russland erneut heftig aufeinander. Wieder drohte eine kriegerische Konfrontation der Blöcke, die aber auf diplomatischem Weg verhindert werden konnte. Spätestens jetzt hielt auch Deutschlands politische und militärische Führung den großen Krieg für unausweichlich. Im Dezember 1912 berief Wilhelm II. Eine Gruppe hochrangiger Militärs zu einer Sitzung ein, die später als Kriegsrat in die Geschichte einging. Bereits auf dieser Sitzung sagte der Generalstabschef Helmut von Moltke: Ich halte einen Krieg für unvermeidlich und je eher, desto besser. Als Folge der Konferenz wurde die Armee im großen Stil aufgerüstet. Eine entsprechende Wehrvorlage nahm der Reichstag 1913 an. Sie sah eine Aufstockung des Heeres um 117.000 Mann, 15.000 Unteroffiziere und 5.000 Offiziere vor. Die deutschen Militärs wollten damit Russland möglichst schnell etwas entgegensetzen. Denn Russland hatte nach dem verlorenen Krieg gegen Japan begonnen, seine Armee zu modernisieren und zu vergrößern. Der Aufrüstungsprozess sollte 1916 abgeschlossen sein. Die Zeit arbeitete gegen die Mittelmächte, so meinten Moltke und sein österreichischer Amtskollege übereinstimmend. Im Mai 1914 machte sich Außenstaatssekretär von Jagow über ein Gespräch mit Moltke folgende Notiz. Die Aussichten in die Zukunft bedrückten Moltke schwer. In 2 bis 3 Jahren werde Russland seine Rüstungen beendet haben. Die militärische Übermacht unserer Feinde wäre dann so groß, dass er nicht wüsste, wie wir ihrer Herr werden könnten. Jetzt wären wir ihnen noch einigermaßen gewachsen. Es blieb seiner Ansicht nach nichts übrig, als einen Präventivkrieg zu führen, um den Gegner zu schlagen, solange wir den Kampf noch einigermaßen bestehen könnten. Der Generalstabschef stellte mir demgemäß anheim, unsere Politik auf die baldige Herbeiführung eines Krieges einzustellen. Die Gelegenheit, den nach Moltkes Ansicht unvermeidlichen Krieg herbeizuführen, bot sich nur 6 Wochen später, mit dem Mord am österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni. Die Julikrise 1914. Das bereits geschilderte Attentat löste die entscheidende Krise aus, die in den Ersten Weltkrieg mündete. Die österreichisch-ungarische Regierung machte für den Anschlag die Regierung Serbiens mitverantwortlich. 4 Tage danach schrieb der österreichische Kaiser Franz Josef an seinen deutschen Amtskollegen Wilhelm II.: Nach allen bisherigen Erhebungen hat es sich in Sarajevo nicht um die Bluttat eines Einzelnen, sondern um ein wohlorganisiertes Komplott gehandelt, dessen Fäden nach Belgrad reichen. Dieser Verdacht besteht durchaus zu Recht, meint David Stevenson. Die Leute, die Franz Ferdinand umbrachten, bekamen ihre Bomben und ihre Revolver vom serbischen Militärgeheimdienst. Serbien war in die Vorgänge tief verwickelt. Österreich-Ungarn wollte den Anlass nutzen, um gegen das seit langem verhasste Serbien loszuschlagen. Allerdings stand Serbien unter dem Schutz der Großmacht Russland, mit deren militärischem Eingreifen man rechnen musste. Deshalb brauchte die österreichische Regierung für ihre geplante Strafaktion die Unterstützung Deutschlands. Die österreichisch-ungarische Regierung schickte einen Gesandten nach Berlin, um mit dem Bündnispartner zu verhandeln. Die Reaktion war wie erhofft. Am 6. Juli 1914 sicherte der deutsche Reichskanzler Bethmann Hollweg Österreich-Ungarn bei seinem Vorgehen gegen Serbien die bedingungslose Unterstützung des Deutschen Reiches zu. Kaiser Franz Josef kann sich darauf verlassen, dass seine Majestät im Einklang mit seinen Bündnisverpflichtungen und seiner alten Freundschaft treu an der Seite Österreich-Ungarns stehen wird, schrieb er in einem Telegramm. Diese Zusicherung ist als Blankoscheck in die Geschichte eingegangen. Allerdings sahen die mündlichen Absprachen offenbar vor, den Konflikt auf Serbien zu beschränken. Kaiser Wilhelm erklärte seinen Beratern, er halte ein Eingreifen Russlands zur Deckung von Serbien nicht für wahrscheinlich, weil der Zar die Königsmörder nicht unterstützen werde und weil Russland zurzeit militärisch, finanziell völlig kriegsunfertig sei. Gleiches gelte, besonders in finanzieller Beziehung, für Frankreich. Dennoch war den deutschen Politikern natürlich bewusst, dass sie mit der Unterstützung Österreich-Ungarns ein hohes Risiko eingingen. Der Konflikt mit Serbien konnte sich leicht in einen Krieg zwischen den Großmächten ausweiten. Aber offenbar glaubte man, von beiden denkbaren Optionen profitieren zu können. Falls Russland eingriff, würde der große Krieg ausbrechen. Den aber hielten zumindest die deutschen Militärs ohnehin für unvermeidlich. Je früher er käme, desto besser für Deutschland. Falls Russland vor einem Krieg zurückschreckte, so wie 6 Jahre zuvor in der Bosnienkrise, könnte man einen großen diplomatischen Sieg erringen. Das meinte zumindest ein Vertrauter des Reichskanzlers Bethmann Hollweg. Kommt der Krieg nicht, will der Zar nicht oder rät das bestürzte Frankreich zum Frieden, so haben wir doch noch Aussicht, die Entente über diese Aktion auseinander zu manövrieren. Nun drängten die Deutschen Österreich-Ungarn zu schnellem Handeln, um die europaweite Empörung über das Attentat auf Franz Ferdinand zu nutzen. Doch es dauerte noch über 2 Wochen, bis die Österreicher ein Ultimatum an Serbien ausgearbeitet und intern abgestimmt hatten. Es war mit Absicht so formuliert, dass es für Serbien unannehmbar war. Wider Erwarten akzeptierte die serbische Regierung die ersten 5 Punkte des Ultimatums bedingungslos. Doch eine Forderung lehnte sie ab: die nach Beteiligung von österreichischen Agenten an der Aufklärung des Attentats. Österreich-Ungarn sah das Ultimatum damit als nicht erfüllt an und erklärte Serbien am 28. Juli den Krieg. Schon am nächsten Tag eröffneten österreichische Kriegsschiffe von der Donau aus das Feuer auf die serbische Hauptstadt Belgrad. Die ersten Schüsse des Ersten Weltkriegs waren gefallen. Russland antwortete am 30. Juli mit einer Generalmobilmachung seiner Truppen. Genau darauf hatte die deutsche Regierung gewartet, bevor sie eigene Schritte unternahm. Denn nachdem klar war, dass sich der Krieg nicht mehr auf Serbien begrenzen ließ, musste Russland als Angreifer hingestellt werden. Nur so ließ sich die Unterstützung der eigenen Bevölkerung und der Sozialdemokraten gewinnen, die die stärkste Reichstagsfraktion stellten. Nachdem das geglückt war, schrieb der Marinekabinettschef von Müller in sein Tagebuch: Stimmung glänzend. Die Regierung hat eine glückliche Hand gehabt, uns als die Angegriffenen hinzustellen. Am 1. August erklärte Deutschland Russland und 2 Tage später dessen Verbündetem Frankreich den Krieg. Die deutschen Armeen setzten sich zum Angriff auf das neutrale Belgien und Frankreich in Bewegung. Die Ursachen des Krieges. Warum also war es zu diesem Krieg gekommen? Waren die Großmächte gegen ihren Willen in den Krieg hineingeschlittert, wie der damalige britische Premierminister Lloyd George meinte? Oder hatte das Deutsche Reich den Krieg bewusst herbeigeführt, um nach der Weltmacht zu greifen, wie der deutsche Historiker Fritz Fischer in den 60er Jahren argumentierte? Heutige Historiker glauben, dass es eine Vielzahl von Gründen gab. Zu den langfristigen Ursachen zählt Gerhard Hirschfeld den Imperialismus, also die kolonialen Bestrebungen der europäischen Mächte, sowie den Rüstungswettlauf, insbesondere die Flottenrivalität zwischen Deutschland und England. Die Flottenrivalität war ein entscheidender Faktor, aber vielleicht noch gewichtiger als diese haben sich die unterschiedlichen Bündnissysteme ausgewirkt, die sich eben auch erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts ausbildeten. Diese Bündnissysteme entwickelten sich stark auseinander und suchten sozusagen ihre eigenen Interessen zu definieren und dann entsprechend auch durchzusetzen. Der britische Historiker David Stevenson führt neben dem Wettrüsten auch die diplomatischen Krisen an, die zwischen 1904 und 1914 stattfanden und die beide Machtblöcke in immer stärkere Gegnerschaft zueinander brachten. Der dritte wichtige Aspekt ist das Anwachsen einer Art von Kriegspsychose, der wachsenden Wahrnehmung in den Regierungen und der öffentlichen Meinung in vielen Ländern des Kontinents, dass der Krieg unvermeidlich sei. Dieser Satz wird sehr häufig verwendet, wenn man die Dokumente dieser Zeit liest. Ich würde das Hauptgewicht auf diese Unsicherheit und Angst legen, die es in den Hauptstädten der beiden großen Machtblöcke gab. Und ich würde darauf mehr Gewicht legen als auf den Expansionismus und auf den Imperialismus und auf die Aggressivität, obwohl es auch Elemente davon gab. Dass der Krieg gerade zu diesem Zeitpunkt ausbrach, liegt nach Stevensons Ansicht daran, dass sich im Jahr 1914 das Mächtegleichgewicht veränderte. Die eine Seite wurde immer stärker, die andere immer schwächer. Die Seite, die immer schwächer wurde, war der deutsche und österreichische Block, der viele Jahre lang der stärkste in Europa gewesen war. Aber Frankreich und Russland holten auf, vor allem wegen des wirtschaftlichen Wachstums und der Aufrüstung in Russland, aber auch wegen der französischen Verstärkung seiner militärischen Anstrengungen und wegen Großbritannien, das mit Frankreich und Russland zusammenarbeitete. Diese Dinge zusammen schafften eine Situation, in der es den Franzosen und Russen möglich war, einen Krieg zu riskieren, was sie vorher nicht getan hätten. Dagegen war die Wahrnehmung bei den Deutschen und Österreichern, wenn der Krieg unvermeidlich war, dann war es besser, ihn jetzt zu führen, bevor die militärische Balance sich entscheidend zu ihren Ungunsten veränderte. Das August-Erlebnis. Am 1. August waren die Würfel gefallen. Deutschland rief die Generalmobilmachung aus und erklärte zunächst Russland, zwei Tage später auch Frankreich den Krieg. In einer Rede rief Kaiser Wilhelm das Volk zum Krieg auf, hier in einer Fassung, die er später im Studio nachgesprochen hat. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Jahre mein und meiner Vorfahren heißes Vermögen gewesen, der Welt den Frieden zu erhalten und im Frieden unsere kraftvolle Entwicklung zu fördern. Aber die Gegner neiden uns den Erfolg unserer Arbeit. Alle offenkundige und heimliche Feindschaft von Ost und West, von jenseits der See, haben wir bisher ertragen im Bewusstsein unserer Verantwortung und Kraft. Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten. Man will nicht dulden, dass wir in entschlossener Treue zu unserem Bundesgenossen stehen, der um sein Ansehen als Großmacht kämpft und mit dessen Erniedrigung auch unsere Macht und Ehre verloren ist. Es muss denn das Schwert nun entscheiden, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen, jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Die jahrelange, zuweilen als unerträglich empfundene Spannung der letzten Jahre entlud sich in Kriegsbegeisterung. In den großen Städten Deutschlands kam es zu patriotischen Kundgebungen, auf denen sich Zehntausende von Menschen versammelten und euphorisch den Krieg begrüßten. Ein Zeitgenosse schildert das Erlebnis so: Es geht durch Mark und Bein. Plötzlich, ehe man sich's versieht, hat sich ein Zug gebildet. Keiner kennt den anderen, aber alle beherrscht das eine ernste Gefühl: Krieg. Krieg und alle gehören zusammen. Und dann klingt es ernst und feierlich zum abendlichen Himmel empor. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall. Zum Rhein, zum deutschen Rhein. Der frühe Begeisterungstaumel ergriff aber vor allem Angehörige des Bürgertums. Die Arbeiterschaft beteiligte sich dagegen nicht. Im Gegenteil, die SPD organisierte im ganzen Land Antikriegsdemonstrationen. Ein Hamburger Sozialdemokrat notierte seine Eindrücke. Vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof fanden sich Tag für Tag viele Genossen ein. Wir standen dem Treiben ziemlich verständnislos gegenüber. Viele fragten sich, bin ich verrückt oder sind es die anderen? Dennoch schlossen sich auch die Sozialdemokraten einem sogenannten Burgfrieden an, den alle Parteien mit Kaiser Wilhelm II. Vereinbarten. Dieser erklärte in einer Reichstagsrede am 4. August: Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche. Am selben Tag stimmte die SPD im Reichstag den von der Regierung vorgelegten Kriegskrediten zu. Angesichts der tiefgehenden Zerwürfnisse zwischen Staat und sozialdemokratischer Arbeiterbewegung hatte das kaum jemand erwartet. Wie in Deutschland, so gab es auch in Frankreich einen Pakt unter allen Parteien. Dort unter dem Namen Union Sacrée. Also Heilige Union. Dem beginnenden Krieg sah man, wie in Deutschland, mit gemischten Gefühlen entgegen. Nicolas Beaupré. Es gab in Frankreich kaum Kriegsbegeisterung, nur in manchen gesellschaftlichen Schichten. Man hat sehr lange diese falsche Idee gehabt, dass in Frankreich eine Kriegsbegeisterung gab, aber diese war eher selten. Es gab Szenen der Hysterie in den Großstädten, in den Bahnhöfen, aber auf dem Land, und man soll nicht vergessen, dass Frankreich ein Bauernland war, war man eher resolut, Frankreich zu verteidigen, aber kaum begeistert, in den Krieg zu gehen. Ähnlich war es im Bauernland Russland, sagt Professor Nikolaus Katzer. Er ist Leiter des Deutschen Historischen Instituts in Moskau und schildert den Weltkrieg aus der russischen Perspektive. Eine wirkliche Kriegsbegeisterung, die breite Teile der Bevölkerung erfasst hätte, gab es nicht. Es gab eine sehr aktivistische Presselandschaft. Bei den konservativen und liberalen Parteien war der Wunsch nach militärischen Lösungen im Konflikt, vor allem eben auf dem Balkan, durchaus verbreitet. Aber ansonsten wird man von einem kriegsbegeisterten Russland nicht sprechen können. Kriegsbegeisterung gab es anfangs auch in Großbritannien nicht. Viele Briten wollten ihr Land lieber aus dem Krieg heraushalten, sagt David Stevenson. Once Britain was in the war, then doch sobald Großbritannien im Krieg war, änderte sich die Haltung. Vor allem, als es im September 1914 danach aussah, dass die Deutschen Frankreich besiegen würden. Auch die Invasion von Belgien, das, was man als deutsche Gräueltaten bezeichnet, all das trug dazu bei, die Stimmung zu verändern. Im September 1914 gibt es dann sehr viele Kriegsfreiwillige. Ich denke also, dass der Kriegsenthusiasmus etwas später kam, nicht sofort. Not immediately. Der Überfall auf Belgien. Der Krieg an der Westfront begann am 4. August 1914, als deutsche Truppen in Belgien und Luxemburg einmarschierten. Seltsam genug. Das Deutsche Reich zieht in den Krieg, um Österreich-Ungarn gegen Serbien und Russland zu unterstützen. Doch die ersten Kampfhandlungen, die es unternimmt, richten sich gegen zwei unbeteiligte, neutrale Nachbarstaaten. Der Grund für dieses Vorgehen liegt darin, dass der deutsche Generalstab gar keine Aufmarschpläne gegen Russland als Einzelgegner mehr hatte. Man nahm vielmehr an, dass ein Krieg immer gegen Russland und Frankreich zusammengeführt würde. Um einen solchen Zwei-Fronten-Krieg gewinnen zu können, vertraute man auf den sogenannten Schlieffen-Plan, entwickelt von Generalfeldmarschall Alfred Graf von Schlieffen. Dieser Plan sah vor, den Krieg gegen Frankreich und Russland in zwei aufeinanderfolgende Feldzüge aufzuteilen. Zunächst sollte die Masse des deutschen Heeres gegen Frankreich kämpfen, weil die deutschen Militärstrategen davon ausgingen, dass Russland mehrere Wochen brauchen würde, um seine Truppen mobil zu machen. Solange die russische Armee noch nicht richtig einsatzfähig war, sollte Frankreich in einer Art Blitzkrieg besiegt werden. Um die starken französischen Befestigungen an der Grenze zum Elsass und zu Lothringen zu umgehen, sah der Plan vor, dass die deutschen Armeen durch Belgien und Luxemburg aufmarschieren sollten. Nach einem Sieg über Frankreich sollten die deutschen Truppen nach Osten verlegt werden. Gerhard Hirschfeld. Schlieffen kalkulierte, dass die deutschen Armeen binnen 4 Wochen auf Paris zumarschieren könne, dass vor allen Dingen der starke rechte Flügel einen Bogen um Paris schlagen müsse, um dann Paris einzunehmen. Anschließend sollte die Armee dann mittels Eisenbahn gegen Russland marschieren. Nachdem die belgische Regierung ein Ersuchen der Deutschen abgelehnt hatte, die Truppen passieren zu lassen, marschierten die deutschen Armeen völkerrechtswidrig ein. Damit rief das Deutsche Reich einen weiteren Gegner auf den Plan, nämlich England, das noch am selben Tag in den Krieg eintrat. Schon aus strategischen Gründen konnte Großbritannien nicht dulden, dass der Feind die Küste direkt gegenüber der Themsemündung besetzt hielt. David Stevenson. Where Belgium matters, Belgiens Bedeutung liegt darin, dass es den Prozess beschleunigte und es der englischen Regierung einfacher machte, in den Krieg einzutreten und dafür die Unterstützung des Unterhauses und der britischen Öffentlichkeit zu bekommen. Wenn Deutschland Belgien nicht besetzt hätte, dann wäre Großbritannien sicherlich später in den Krieg eingetreten, möglicherweise auch gar nicht. Das ist hypothetisch, dessen können wir uns also nicht sicher sein. Aber wenn Deutschland Frankreich schnell besiegt hätte, ohne durch Belgien zu marschieren, dann ist es sehr gut möglich, dass Großbritannien nicht in den Krieg eingetreten wäre. Da England seine Rüstung auf die Flotte konzentrierte und nur eine kleine Landstreitmacht unterhielt, hofften die deutschen Generäle möglicherweise, den Krieg gegen Frankreich gewonnen zu haben, bevor England wirksam eingreifen konnte. Doch um nach Frankreich zu gelangen, mussten die deutschen Armeen zunächst Belgien durchqueren. Man hatte damit gerechnet, das kleine Land innerhalb kürzester Zeit besiegen zu können. Aber der Vormarsch stieß auf unerwartet heftigen Widerstand. Gerhard Hirschfeld. Neben der Armee kämpft in Belgien auch die Zivilgarde. Es kämpften auch örtliche versprengte Truppen, aber auch Widerstandskämpfer. Und mit all dem hatten die Deutschen nicht gerechnet. Diese waren äußerst nervös, da sie unter großem Zeitdruck standen. Wenn der Schliefenplan gelingen sollte, musste Frankreich besiegt sein, bevor Russland seine Mobilmachung abgeschlossen hatte. Deshalb gingen die deutschen Truppen mit äußerster Brutalität gegen den belgischen Widerstand vor. Es kam zu Massenerschießungen, zu regelrechten Massakern, etwa in der Stadt Dinant. Insgesamt wurden etwa 5000 belgische Zivilisten allein im Monat August getötet. Genauso schlimm wie diese Massaker an der Zivilbevölkerung war die Beschießung der Städte und vor allem die Zerstörung der renommierten Bibliothek von Löwen, Louvain, die als klassisches erstes Kriegsverbrechen galt. In England führten die Berichte über diese Grausamkeiten dazu, die Unterstützung für einen Krieg zu stärken, den man als Kreuzzug gegen den barbarischen deutschen Militarismus zu deuten begann. Eine Sichtweise, die sich auch in den Vereinigten Staaten ausbreitete. Im englischsprachigen Raum bekamen die Deutschen den Beinamen die Hunnen. Diesen Begriff hatte Kaiser Wilhelm selbst in einer berühmt-berüchtigten Rede geprägt, als er im Jahre 1900 deutsche Soldaten gegen chinesische Aufständische aussandte. Kommt ihr vor den Feind, so wird er geschlagen. Pardon wird nicht gegeben. Gefangene nicht gemacht. Wer euch in die Hände fällt, sei in eurer Hand. Wie vor 1000 Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in der Überlieferung gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutschland in China in einer solchen Weise bestätigt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, etwa einen Deutschen auch nur scheel anzusehen. Vormarsch auf Paris. Nachdem der belgische Widerstand mit großer Brutalität überwunden und die letzten Forts von Lüttich am 16. August 1914 eingenommen worden waren, stießen die deutschen Armeen rasch nach Nordfrankreich vor. Drei Armeen, insgesamt etwa 500.000 Mann, marschierten in Richtung Paris. Unterdessen verfolgten die französischen Militärs ihre eigenen Kriegspläne. Zwischen der Schweizer und der belgischen Grenze griffen sie auf breiter Front Elsass und Lothringen an. Doch die Angriffe endeten in blutigen Niederlagen, weil die Franzosen die Stärke der deutschen Truppen, die an der deutsch-französischen Grenze stationiert waren, unterschätzt hatten. Der Schliefenplan schien also zunächst aufzugehen. Die deutschen Truppen standen 5 Wochen nach Kriegsbeginn etwa 50 Kilometer vor Paris. Die französische Regierung hatte sich nach Bordeaux abgesetzt. Der Fall der französischen Hauptstadt schien jetzt nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Unter dem Eindruck der militärischen Erfolge formulierte Reichskanzler Bethmann Hollweg am 9. September die Kriegsziele des Reiches. Ein Dokument, das später als das Septemberprogramm bekannt wurde. Darin hielt er fest, welche Rollen er dem Deutschen Reich und den anderen Staaten Europas nach dem Sieg zugedacht hatte. Hier ein Auszug. Erstens Frankreich. In jedem Fall abzutreten, weil für die Erzgewinnung unserer Industrie nötig, das Erzbecken von Briey. Ferner eine in Raten zahlbare Kriegsentschädigung. Sie muss so hoch sein, dass Frankreich nicht imstande ist, in den nächsten 18 bis 20 Jahren erhebliche Mittel für Rüstung aufzuwenden. Zweitens. Belgien muss, wenn es auch als Staat äußerlich bestehen bleibt, zu einem Vasallenstaat herabsinken, militärisch wichtigen Hafenplätzen ein Besatzungsrecht zugestehen, seine Küste militärisch zur Verfügung stellen, wirtschaftlich zu einer deutschen Provinz werden. Drittens. Luxemburg wird deutscher Bundesstaat. Viertens. Gründung eines mitteleuropäischen Wirtschaftsverbandes unter Einschluss von Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Österreich-Ungarn, Polen und eventuell Italien, Schweden und Norwegen. Dieser Verband, unter äußerlicher Gleichberechtigung seiner Mitglieder, aber tatsächlich unter deutscher Führung, muss die wirtschaftliche Vorherrschaft Deutschlands über Mitteleuropa stabilisieren. Fünftens, koloniale Erwerbungen. Die Schaffung eines zusammenhängenden mittelafrikanischen Kolonialreiches ist anzustreben. Die Wende an der Marne. Während Bethmann-Hollweg bereits hochfliegende Pläne für die deutsche Vorherrschaft in Europa schmiedete, formierten sich die französischen Armeen neu. Der französische Oberbefehlshaber General Joffre zog einen Großteil seiner Truppen am Flüsschen Marne zusammen und befahl, unterstützt von englischen Streitkräften, eine große Gegenoffensive. Sie fand vom 6. bis 9. September auf etwa 300 Kilometer Breite statt. Nach den militärischen Erfolgen der vergangenen Wochen hatte die deutsche Heeresführung entschieden, einen Teil der Truppen an die Ostfront nach Ostpreußen zu schicken, wo zwei russische Armeen eingedrungen waren. Deshalb standen die deutschen Truppen an der Marne plötzlich einer Überzahl französischer und britischer Streitkräfte gegenüber. Und nicht nur das, sagt der französische Historiker Nicolas Beaupré. Man muss nicht vergessen, dass die deutschen Truppen total erschöpft waren, weil sie mehr als 30 bis 40 Kilometer pro Tag marschieren sollten. Und von Kluck entschied sich, Paris nicht direkt anzugreifen und statt Paris westlich zu umfassen, dann östlich von Paris seine Wende zu machen. Und dann konnten die französischen Truppen die Flanken der 1. Deutschen Armee angreifen. Und aus dieser Gegenoffensive an den Flanken der deutschen Armee konnte die französische Armee die ganze geplante Bewegung der Schlieffenplan total desorganisieren. Angesichts der unübersichtlichen Lage wurde der Befehl zum Rückzug gegeben. Die Schlacht endete mit einem französisch-britischen Sieg. In Frankreich bekam sie den Beinamen »Das Wunder von der Marne«. Deutschland hatte alles auf die Karte des Schlieffenplanes gesetzt und verloren. Generalstabschef von Moltke erlitt einen Nervenzusammenbruch und wurde am 14. September durch Kriegsminister Erich von Falkenhayn ersetzt. Die deutschen Truppen zogen sich an eine leicht zu verteidigende Stelle auf einem Hügelrücken des Flusses Aisne zurück, wo sie begannen, ein Grabensystem anzulegen. Franzosen und Briten verfolgten sie zunächst und gruben sich dann ebenfalls in die Erde ein. Ende September 1914 schrieb der britische Hauptmann Arthur Maitland in einem Brief an seine Eltern. Ich verbringe Tag und Nacht im Graben. Mein Unterstand ist teils in die Erde gegraben, teils mit Zweigen überdeckt, gerade groß genug, um darin zu liegen. Es ist sehr monoton. Viermal am Tag kommt Essen. Aber ich darf das Gewehr Tag und Nacht nicht weglegen, denn wir liegen im vordersten Graben und warten auf den Angriff, der doch nicht kommt. Tatsächlich glaube ich, dass unsere Stellung den Deutschen zu stark ist. Sie belegen uns mit Granatfeuer, aber wir lachen über sie in unserem Kaninchenbau. Ich weiß nicht, warum wir hier festliegen, aber wir werden sehr froh sein, wenn es wieder nach vorne geht. Dieses Höhlenleben ist nichts für uns. Im September und Oktober versuchten sowohl deutsche als auch alliierte Truppen, den Gegner jeweils nördlich zu umgehen, was aber keinem gelang. So bewegte sich die Front immer weiter in Richtung Norden, bis sie schließlich den Ärmelkanal erreichte. Nach einer letzten großen Schlacht bei der belgischen Stadt Ypern, die später noch mehrfach heiß umkämpft werden sollte, kam der Bewegungskrieg im November 1914 vollends zum Erliegen. Von der belgischen Kanalküste bis zur Schweizer Grenze gruben sich die erschöpften Truppen in den Boden ein. Auf einer Länge von 800 Kilometern entstand ein System von Schützengräben und Stacheldrahtverhauen. Die Hoffnung auf ein schnelles Kriegsende, die beide Seiten gehegt hatten, erwies sich als Illusion. Die Ostfront. An der Ostfront war die Lage erheblich unübersichtlicher. Dort tobten die Kämpfe in drei verschiedenen Regionen. Zum einen in Ostpreußen, wo sich Deutsche und Russen gegenüberstanden. Außerdem in Galizien, einer Region im Süden des heutigen Polen und der westlichen Ukraine, wo Österreich-Ungarn und Russen gegeneinander kämpften. Und zum dritten in Serbien, das das Ziel der österreichischen Strafaktion sein sollte, die den Krieg überhaupt erst ausgelöst hatte. Bereits Mitte August 1914, also nur zwei Wochen nach Kriegsbeginn, hatten die Russen zwei Armeen aufgestellt, mit denen sie von Osten und Süden her nach Ostpreußen einmarschierten. Der Schlieffenplan, der noch von den Verhältnissen des Jahres 1905 ausging, hatte einen solchen Angriff frühestens 4 Wochen nach Kriegsbeginn erwartet. Demzufolge stand in Ostpreußen nur eine deutsche Armee zur Abwehr eines Angriffs bereit. Die Russen hatten inzwischen aufgerüstet, ihr Eisenbahnnetz erweitert und ihre Strategie geändert, erläutert Nikolaus Katzer. In Russland ist es so gewesen, dass seit 1912 der Generalstab den Plan verfolgte, nach der Mobilmachung sofort zur Offensive überzugehen. Und ich denke, das war das große Überraschungsmoment. Nicht nur, dass man die Rekruten schnell einzog und einziehen konnte, sondern dass man sie auch sehr schnell in Gefechtsbereitschaft setzte. Das hat natürlich den großen Nachteil gehabt, dass diese Rekruten überhastet in Kämpfe geführt worden sind, teilweise schlecht ausgebildet waren und vor allem natürlich auch schlecht mit Kriegsgerät ausgerüstet waren, was diesen Überraschungseffekt am Beginn also sehr schnell wieder relativiert hat. Doch der Überraschungseffekt reichte aus, um die deutsche Armee am 20. August 1914 verheerend zu schlagen. Der Kommandeur General von Prittwitz geriet in Panik und schlug dem deutschen Oberbefehlshaber Moltke vor, die Truppen hinter die Weichsel zurückzuziehen. Das hätte bedeutet, Ostpreußen und damit das Kernland der preußischen Monarchie aufzugeben und in die Hände der Russen fallen zu lassen. Moltke lehnte ab und ersetzte Prittwitz durch den 66-jährigen General Paul von Hindenburg, den er aus dem Ruhestand holte. Ihm zur Seite stellte er Erich Ludendorff, einen fähigen Berufssoldaten, der sich bereits an der Westfront in Belgien einen Namen gemacht hatte. Hindenburg und Ludendorff entschlossen sich, die beiden russischen Armeen getrennt anzugreifen. Ende August gelang es ihnen in der 3-tägigen Schlacht von Tannenberg, die Russen einzukesseln und zu schlagen. Dieser Erfolg war teilweise der Tatsache zu verdanken, dass auf deutscher Seite die Pläne der Russen bekannt gewesen waren, weil man deren unverschlüsselt gesendete Funksignale abgefangen hatte. Die gewonnene Schlacht begründete den Tannenberg-Mythos, der Hindenburg zu einer nationalen Vaterfigur, zeitweilig sogar zu einem Ersatzkaiser machte. Das Gespann Hindenburg-Ludendorff erhielt in der Wahrnehmung vieler Deutscher die Aura der Unbesiegbarkeit. Ohne diesen Sieg, urteilen viele Historiker, wäre ihr politischer Aufstieg ab 1916 nicht denkbar gewesen. Hindenburg wurde später sogar Reichspräsident der Weimarer Republik. Nach der Tannenberg-Schlacht hielt Hindenburg eine Ansprache an seine Soldaten. Soldaten der 8. Armee, ihr habt einen vernichtenden Sieg über 5 Armeekorps und 3 Kavalleriedivisionen errungen. Mehr als 90.000 Gefangene, ungezählte Geschütze und Maschinengewehre, mehrere Fahnen und viele sonstige Kriegsbeute sind in unseren Händen. Nächst Gott dem Herrn ist dieser glänzende Erfolg eurer Opferfreudigkeit, euren unübertrefflichen Marschleistungen und eurer hervorragenden Tapferkeit zu danken. Ich hoffe, euch jetzt einige Tage wohlverdienter Ruhe lassen zu können. Dann aber geht es mit frischen Kräften wieder vorwärts, mit Gott, der Kaiser, König und Vaterland, bis der letzte Russe unsere teure, schwer geprüfte Heimatprovinz verlassen hat und wir unsere sieggewohnten Fahnen in feindes Land hineingetragen haben. Es lebe seine Majestät, der Kaiser und König! Hurra! Eine Woche später kam es zu einer zweiten großen Schlacht, die an den Masurischen Seen stattfand und ebenfalls siegreich für die deutschen Truppen ausging. Die russischen Armeen zogen sich aus Ostpreußen zurück. Für Nikolaus Katzer ist dieser Rückzug das Ergebnis einer falschen russischen Strategie. Die russische Offensive mit schlecht geführten und natürlich auch unzureichend ausgebildeten Truppen führt natürlich zu einer unkalkulierbaren Bewegung. Und von deutscher Seite ist es eben gelungen, durch teilweise recht kühne Manöver die 1. und 2. russische Armee unter den Generälen Samsonow und Rennenkampf zu umfassen und einzukesseln und dann eben eine vernichtende Niederlage herbeizuführen. Im Grunde zeigt sich hier, dass die Strategie des russischen Generalstabs eben in die Irre führte, schnelle Frontalangriffe mit großen Armeen durchzuführen und zu glauben, dass man damit entscheidende Gewinne verbuchen könnte. In den Kämpfen gegen Österreich-Ungarn waren die Russen dagegen sehr viel erfolgreicher. Eine Reihe von Schlachten, die am 23. August 1914 begonnen hatte, endete mit einer Niederlage der österreichisch-ungarischen Truppen, die sich aus der Grenzregion Galizien zurückziehen mussten. Den russischen Streitkräften gelang es, das nordöstliche Galizien samt der Hauptstadt Lemberg zu besetzen. Nördlich des Flusses Dniester nahmen sie mehrere Städte ein und besetzten den Großteil der Region Bukowina. Die Russen konnten die Front rund 160 Kilometer bis zum Sanfluss vorschieben. Dabei wurde erstmals auch die österreichische Festung Przemyśl für über 100 Tage eingeschlossen. In den Schlachten verlor Österreich wichtige Gebiete und die Armee wurde stark geschädigt. Sie büßte an der Ostfront ein Drittel ihres Offizierskorps ein und einige ihrer besten Verbände. Noch weiter südlich in Serbien hatte Österreich-Ungarn ebenfalls keinen Erfolg mit seinen militärischen Operationen. Am 12. August marschierten die österreichisch-ungarischen Truppen in Serbien ein, um die geplante Strafaktion wegen des Mordes an Franz Ferdinand durchzuführen. Doch sie wurden von den Serben geschlagen und nach einer Woche aus Serbien vertrieben. Auch ein zweiter und dritter Invasionsversuch der Österreicher blieb erfolglos. Die Bilanz des Kriegsjahres 1914. Die Bilanz des ersten Kriegsjahres war für sämtliche Kriegsparteien außer Serbien niederschmetternd. Alle hatten gehofft, mit mächtigen Offensiven ihre Gegner in kurzen Feldzügen zu besiegen und noch vor Weihnachten wieder zu Hause zu sein. Alle Generalstäbe mussten erkennen, dass ihre Planungen unrealistisch gewesen waren und eine Entscheidung nirgendwo erzwungen werden konnte. Der Krieg hatte in seinen ersten 5 Monaten bereits eine große Zahl an Opfern gefordert. Die österreichisch-ungarische Armee war durch Tote, Verwundete, Kranke, Gefangene und Vermisste um fast 1,3 Millionen Mann dezimiert worden. Das Deutsche Reich hatte rund 800.000 Mann eingebüßt. 116.000 davon waren gefallen. Die französische Armee verlor bis Ende November 454.000 Mann. Das britische Expeditionskorps, das mit 110.000 Soldaten im August 1914 angetreten war, wurde um fast 90.000 Mann dezimiert. Russland verlor bis Ende April 1915 fast 2 Millionen Mann. 764.000 davon waren in Kriegsgefangenschaft geraten. Über die militärische Lage Deutschlands machte sich der Chef der obersten Heeresleitung Falkenhayn keine Illusionen. Der geplante Blitzkrieg gegen Frankreich war gescheitert. Im Osten schien es fast unmöglich, die russische Armee auf ihrem großen Territorium vernichtend zu schlagen. Ein militärischer Sieg schien ihm somit nahezu unerreichbar. Falkenhayn schlug Reichskanzler Bethmann Hollweg einen Separatfrieden mit Russland vor. Doch davon wollte dieser nichts wissen, denn dies hätte den Verzicht auf Annexionen im Osten bedeutet. Die politische Führung glaubte immer noch an einen baldigen Sieg. Gleiches galt für die Alliierten. Sie hatten den deutschen und den österreichisch-ungarischen Angriff erfolgreich abgewehrt und wussten sich den Mittelmächten überlegen, sowohl was die Zahl der Soldaten als auch die verfügbaren Ressourcen anging. Deshalb zog Ende 1914 keine Nation eine diplomatische Lösung des Konfliktes ernsthaft in Betracht. Das neue Jahr 1915, so glaubten alle, würde die Entscheidung bringen. Das Kriegsjahr 1915. Die Ostfront. An der Ostfront war es den deutschen Truppen im Herbst 1914 gelungen, die Russen aus Ostpreußen zurückzudrängen. Doch weiter im Süden waren große Teile Galiziens, also österreichisch-ungarisches Staatsgebiet, nach wie vor von russischen Truppen besetzt. Mitten im Winter zwischen Ende 1914 und März 1915 startete die Donaumonarchie eine große Offensive, um diese Gebiete zurückzuerobern. In einer 4 Monate dauernden Abfolge von Schlachten in den Karpaten versuchten Truppen unter dem österreichischen Oberbefehlshaber Konrad von Hötzendorf, die Russen nach Norden abzudrängen. Doch die Offensive war schlecht geplant. Die Soldaten waren nicht für den Winter im Gebirge ausgerüstet. Viele starben an Kälte oder Krankheiten. Professor Nikolaus Katzer, Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau, sieht mehrere Gründe für das Scheitern der Karpatenoffensive. Sie scheiterte einmal daran, dass von russischer Seite selbst neben Verteidigungsaspekten auch Angriffspläne entwickelt worden waren, die über die Karpaten nach Ungarn, das heißt ins Herz der Doppelmonarchie, führen sollten. Das heißt, es gab keinen Überraschungseffekt und die Folge dieser Karpatenoffensive war, dass eine ganze Reihe von Schlachten kurz aufeinander folgten. Es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen österreichischen Generälen und dem deutschen Befehlshaber, sodass also in dieser verwickelten Situation, dass eben zwei große Armeen mit Angriffsplänen operierten, hier es zu einer ganz traumatischen Erfahrung kommt mit hohen Verlusten. Die K&K-Truppen verlieren hier knapp 800.000 Mann durch Gefallene, Kriegsgefangene, Verletzte und so weiter. Österreich-Ungarn verlor in der Karpatenoffensive seine letzten gut ausgebildeten Soldaten. In einer Rede beschwor der österreichisch-ungarische Generalstabschef Konrad von Hötzendorf den Zusammenhalt der Völker der Donaumonarchie. Der innige Zusammenschluss aller Nationen unserer Monarchie mit dem festen Willen, dieses uns allen teure alte Vaterhaus, dem die Anschläge unserer Feinde zu stürmen, ist eine der bedeutungsvollsten Erscheinungen des jetzigen katastrophalen Krieges. Nur wo, mit dem großen Ziel vor Augen, jeder Teil bis zum Einzelnen herab seine Schuldigkeit tut, ist der Erfolg zu erhoffen. In dieser freien Pflichterfüllung haben sich alle Völker unseres Weiten Reiches in der bewaffneten Macht zusammengefunden, die nun schon durch mehr als eine Vierteljahre allen Feinden siegreich die Stirne bietet. Der Zukunft bleibt es vorbehalten, die segensreiche Errungenschaft dieses Zusammenschlusses für alle Zeiten zu erhalten und zu vertiefen als sicheres Fundament unseres dauernden Bestandes. Doch zumindest das militärische Fundament Österreich-Ungarns war schwer erschüttert. Ab Frühjahr 1915 war die Donaumonarchie auf das Deutsche Reich angewiesen, um gegen Russland bestehen zu können. Woran es lag, dass die österreichisch-ungarische Armee in diesem Krieg so viel weniger erfolgreich war, erklärt Gerhard Hirschfeld, Professor am Historischen Institut der Universität Stuttgart. Sie waren zunächst einmal sowohl waffentechnisch als auch vom operativen her deutlich schlechter aufgestellt. Das hing vielleicht mit der Qualität der Offiziere, es hing aber auch mit den Problemen zusammen, die aus diesen gemischten, völkergemischten Einheiten entstehen. Von Anfang an haben die Österreicher es nicht vermocht, diesen Krieg, zumindest in den Augen der Deutschen, überzeugend zu führen. Der deutsche Generalstabschef Erich von Falkenhayn entschloss sich im Westen Galiciens bei Gorlice-Tarnow eine gemeinsame Offensive beider Mächte zu starten. Am 2. Mai 1915 begann der frontale Angriff deutscher und österreichisch-ungarischer Truppen auf die russischen Stellungen. Nach wenigen Tagen heftiger Gefechte waren deren Verteidigungsstellungen überrannt. Den Streitkräften der sogenannten Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn gelang ein entscheidender Durchbruch, der zu einer schweren Niederlage der russischen Armee führte. In der folgenden Offensive konnten die Mittelmächte Lemberg, die Hauptstadt Galiciens, zurückerobern. Bis zum Ende des Sommers wurde ganz Russisch-Polen von ihren Armeen besetzt. Die Mittelmächte eroberten Litauen sowie Teile des heutigen Lettland und drangen weit nach Osten vor. Nikolaus Katzer. Man erobert Länder und Landesteile, die man zum engeren deutschen Einflussgebiet zählte. Da spielen einmal dann ökonomische Zukunftspläne eine Rolle, dass man diese Gebiete ausbeuten will. Da spielen Annexionspläne eine Rolle, vor allem was die baltischen Lande betrifft. Das heißt, die wesentliche Folge der Eroberung dieser Gebiete ist, dass Deutschland zur Besatzungsmacht wird und tendenziell ein Militärstaat entsteht. Das russische Heer war schwer angeschlagen. Zwischen Mai und September 1915 verlor es 2,4 Millionen Mann. Davon waren fast 1 Million Gefangene. Die viermonatige Sommeroffensive war damit der größte deutsche militärische Erfolg des Ersten Weltkriegs. Hindenburg und Ludendorff, die Oberbefehlshaber im Osten, wollten den Durchbruch zu einer gigantischen Umfassungsoperation gegen die russische Armee ausweiten. Russland sollte entscheidend geschlagen werden. Doch Oberbefehlshaber Falkenhayn schätzte die Erfolgsaussichten gering ein und lehnte ab. Russland ist durch die seinem Heere in den letzten 4 Wochen versetzten Schläge so geschwächt, dass es uns für absehbare Zeit nicht ernsthaft gefährlich werden kann. Wichtiger war es Falkenhayn jetzt, den lange geplanten Feldzug gegen Serbien in Angriff zu nehmen. Nach dem Ende der erfolgreichen Ostoffensive standen die dafür notwendigen Truppen zur Verfügung. Serbien-Feldzug und Kriegseintritt Bulgariens. Als Unterstützung für den geplanten Angriff auf Serbien versuchten die Mittelmächte, Serbiens Nachbarland Bulgarien auf ihre Seite zu ziehen. Nach den schweren Niederlagen Russlands war Bulgarien dazu bereit. Es erhoffte sich von einem Sieg, seine eigene Macht auf dem Balkan ausweiten zu können. Mit der Einbeziehung Bulgariens verfolgte Deutschland ein strategisches Ziel, sagt Gerhard Hirschfeld. Nämlich eine Landbrücke zu schaffen von den Mittelmächten in Europa hin zum Osmanischen Reich, die ja bekanntlich Verbündeter des Deutschen Reiches waren. Und das ging nur, indem man Bulgarien dort einbezog. Das war nach Vorstellung der Deutschen der Grund, warum Bulgarien eine entscheidende Rolle spielte. Am 6. Oktober 1915 schlugen deutsche und österreichisch-ungarische Truppen los und drängten die zahlenmäßig weit unterlegenen serbischen Streitkräfte rasch zurück. Kurz darauf drangen bulgarische Einheiten von Osten her nach Serbien vor. Anfang November war Serbien in der Hand der Mittelmächte. Die serbische Eroberung 1915 war möglich, weil Deutsche und Österreicher gemeinsam diesen Krieg führten. 1914, gleich zu Beginn des Krieges, hatte Österreich dreimal versucht, Serbien zu erobern, war im Grunde jedes Mal gescheitert. Kurzfristig wurde zwar die Hauptstadt Belgrad eingenommen, aber dann mussten sich die österreichischen Truppen wieder zurückziehen. Als dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen war, war es an den Deutschen. Mackensen war der entscheidende General, der dann den Vorstoß führte und dann erfolgreich die serbische Armee vertreiben konnte. Stillstand an der Westfront. Solange der Schwerpunkt der deutschen Kriegsführung 1915 im Osten lag, konnten Briten und Franzosen im Westen eine deutliche, zahlenmäßige Überlegenheit aufbauen. Zu Jahresbeginn standen an der Westfront 2,45 Millionen Alliierte 1,9 Millionen deutschen Soldaten gegenüber. Doch diese Überlegenheit nützte ihnen wenig. Denn alle Kriegsparteien an der Westfront hatten das gleiche Problem. Es war fast unmöglich, die feindlichen Stellungen zu durchbrechen und den Bewegungskrieg wieder aufzunehmen. Sowohl Alliierte als auch Deutsche hatten sich in mehreren hintereinander liegenden Reihen von Schützengräben in die Erde eingegraben. Heranstürmende Angreifer blieben in dichten Stacheldrahtverhauen hängen und starben im Geschosshagel der Maschinengewehre. Diese Waffe, sagt der Historiker Dr. Nicolas Beaupré von der Universität Clermont-Ferrand, gab es schon vor dem Krieg, aber was ziemlich neu war, man hat die mit Stacheldraht assoziiert. Maschinengewehr und Stacheldraht waren auch die beste defensive Waffe überhaupt, weil der Stacheldraht hat dann die Bewegung der Truppen im Niemandsland gehindert und dann konnten die Angriffswelle zunichte machen. Aber auch die Artillerie hat beide Rollen. Also sie hat die Angriffe vorbereitet, indem sie mit Trommelfeuer die Stellungen des Feindes zunichte machen sollte. Aber sie hat auch die Angriffswelle der Feinde bombardiert und zunichte gemacht. Doch obwohl hunderttausende Soldaten bei Sturmangriffen umkamen, hielten die Generäle an ihrer offensiven Strategie fest. In Februar und März 1915 griffen britische und französische Truppen die Deutschen in zwei Regionen gleichzeitig an. Die Franzosen unter General Joffre in der Champagne, die Briten in der Region Artois in Nordfrankreich. Die große Offensive in der Champagne war eine Illustration der Weiterführung der Idee der Offensive, also nur wurde sie dann neu entwickelt. Joffre wollte die Front durchbrechen und setzte dann alle möglichen Mittel ein. Also man hat dort auch Trommelfeuer erfunden. Die Idee war, durch eine Artillerievorbereitung die Defensivstellungen zunichte zu machen und dann aufs freie Feld zu stürmen. Das haben die französischen Truppen mehrmals probiert und das hat nie funktioniert. Aber das hat auch nicht die militärische Führung gebracht, die Idee der Offensive zu revidieren. Die wochenlangen Angriffe brachten keinen Erfolg. Obwohl geschwächt, hielt die deutsche Front überall den alliierten Vorstößen stand. Weitere Großangriffe im Mai, Juni und im September 1915 scheiterten ebenfalls. Im April 1915 versuchten die Deutschen ihrerseits, die feindlichen Linien in einer Offensive nahe dem belgischen Ypern zu durchbrechen. Dazu setzten sie erstmals eine neue Waffe ein: Giftgas. Am 22. April ließen sie aus fast 6000 Kanistern Chlorgas entweichen, das der Wind auf die feindlichen Linien zutrieb. Die Chlorwolke löste bei den ungeschützten und auf diese neue Waffe nicht eingestellten französischen Truppen Panik aus. Etwa 1200 Soldaten starben, 3000 wurden verwundet. Es entstand eine Lücke in der Verteidigungslinie. Doch weil die deutsche Armee keine Reserven für einen größeren Angriff zur Verfügung hatte, konnten die Franzosen ihre Reihen schnell wieder schließen. Exkurs: Die Rolle von Giftgas im Ersten Weltkrieg. Der massive Einsatz tödlich wirkender Gase war ein eindeutiger Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung. Nach dem Bruch des Tabus durch die Deutschen setzten auch die anderen Mächte Giftgas ein. Nicolas Beaupré. Diese Waffe war sehr erschreckend, hatte große psychologische Wirkung auf den Soldaten, aber insgesamt war sie dann nur lokal wirksam. Sie hat nicht den Krieg entschieden. Aber sie wurde dann ab 1916 auch von den Franzosen massiv angewendet. Neben Chlorgas wurden auch andere Gase eingesetzt, darunter Phosgen. Dieses Gas zeigte zunächst kaum Wirkung, brachte die Soldaten aber nach 24 Stunden um. Beide Gase führen zu einem qualvollen Erstickungstod. Die meisten Opfer forderte Senfgas, das die Haut und die Lungenoberfläche zersetzt. Es verursacht unerträgliche Schmerzen. Die Wirkung konnte bis zu 5 Wochen anhalten. Das Verfahren, das Gas vom Wind verteilen zu lassen, war unzuverlässig und gefährdete auch die eigenen Soldaten. Es wurde bald weiterentwickelt. Als erste verwendeten die Briten eine Art Granatwerfer, der Projektile mit über 13 Kilo reinem Phosgen verschießen konnte. Es erlaubte, ein bestimmtes Ziel überraschend in eine tödliche Gaswolke zu hüllen. In seinem berühmten Buch »Im Westen nichts Neues« beschreibt der Autor Erich Maria Remarque einen Gasangriff aus Sicht eines Soldaten. Der dumpfe Knall der Gasgranaten mischt sich in das Krachen der Explosivgeschosse. Eine Glocke dröhnt zwischen die Explosionen. Gongs, Metallklappern künden überall hin. Gas, Gas, Gas! Hinter mir plumpst es. Einmal. Zweimal. Ich wische die Augenscheiben meiner Maske vom Atemdunst sauber. Es sind Kat, Kropp und noch jemand. Wir liegen zu viert in schwerer, lauernder Anspannung und atmen so schwach wie möglich. Die ersten Minuten mit der Maske entscheiden über Leben und Tod. Ist sie dicht? Ich kenne die furchtbaren Bilder aus dem Lazarett. Gaskranke, die in tagelangem Würgen die verbrannten Lungen stückweise ausspucken. Vorsichtig, den Mund auf die Patrone gedrückt, atme ich. Jetzt schleicht der Schwaden über den Boden und sinkt in alle Vertiefungen. Wie ein weiches, breites Quallentier legt er sich in unseren Trichter, räkelt sich hinein. Ich stoße Kat an. Es ist besser, herauszukriechen und oben zu liegen, als hier, wo das Gas sich am meisten sammelt. Doch wir kommen nicht dazu. Ein zweiter Feuerhagel beginnt. Es ist, als ob nicht mehr die Geschosse brüllen. Es ist, als ob die Erde selbst tobt. Insgesamt wurden im Weltkrieg von allen Kriegsparteien ca. 112.000 Tonnen Gas eingesetzt. Auf Deutschland entfiel fast die Hälfte dieser Menge. An der Westfront sind rund 500.000 Verletzte und 20.000 Tote auf den Einsatz von Gas zurückzuführen. Das entspricht rund 3,5% der Kriegsopfer. Der unbegrenzte U-Boot-Krieg. Nicht nur Gas zählte zu den neuen Waffen im Ersten Weltkrieg, sondern auch ein ungewöhnlicher Schiffstyp, das Unterseeboot. Die britische Regierung hatte im November 1914 erklärt, dass sie die gesamte Nordsee als Kriegsgebiet und damit als Sperrzone für die Schifffahrt betrachtete. Damit waren die deutschen Häfen blockiert. Auch neutrale Handelsschiffe durften sie nicht mehr anlaufen. Im Februar 1915 kündigte das Deutsche Reich eine Gegenblockade an. Alle Schiffe in den Gewässern um Großbritannien und Irland müssten damit rechnen, ohne Ankündigung von U-Booten angegriffen zu werden, erklärte Großadmiral Alfred von Tirpitz. Die von uns erklärte Seesperre durch die U-Boote ist keine Vergeltungsmaßregel. Obwohl wir sie bei dem brutalen Zerreißen alles Seerechts durch England wohl als solche bezeichnen könnten. Unsere Seesperre ist vielmehr unser legales Recht. Die Antwort auf die englische Blockade war der uneingeschränkte U-Boot-Krieg, sagt Gerhard Hirschfeld. Der U-Boot-Krieg ist eine Spezialität der Deutschen im Ersten Weltkrieg. Die Flottenrüstung mit Großbritannien war verloren gegangen. Und es gab nur einen Schiffstyp, der in der Lage war, den Briten Parodi zu bieten. Und das waren die U-Boote. Und dort besaß Deutschland tatsächlich einen Vorsprung gegenüber den Briten. Bis zum Herbst 1915 waren die U-Boote ungeheuerlich erfolgreich. Sie versenkten 379 Handelsschiffe. Darunter waren auch Passagierschiffe wie die Lusitania und die Arabic. Auf beiden Schiffen starben amerikanische Staatsbürger, was die US-Regierung zu scharfen Protesten veranlasste. Aufgrund der amerikanischen Reaktionen befahl der Kaiser am 18. September 1915, den unbeschränkten U-Boot-Krieg um die britischen Inseln wieder einzustellen. Neue Fronten im Osmanischen Reich. Während die deutsche Marine in der Nordsee vergeblich versuchte, die britische Blockade zu durchbrechen, entstanden neue Fronten bei den osmanischen Verbündeten. Das Osmanische Reich umfasste zur Zeit des Ersten Weltkrieges nicht nur die heutige Türkei, sondern auch zwei lange Landstreifen bis hinunter auf die arabische Halbinsel. Der westliche von beiden schloss das heutige Syrien, Libanon, Israel, Teile Jordaniens und Saudi-Arabiens bis hinunter nach Mekka ein. Zum östlichen gehörten der heutige Irak und ein breiter Landstreifen am Persischen Golf. Obwohl immer noch ein riesiges Reich, hatte der Vielvölkerstaat seine besten Tage schon lange hinter sich und galt als kranker Mann am Bosporus. Die Niederlage in den Balkankriegen von 1912-13 hatte der Regierung vor Augen geführt, dass das Land allein auf sich gestellt nicht bestehen konnte. Deshalb war es im November 1914 auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg eingetreten. Die ersten Offensiven, sowohl gegen den britisch kontrollierten Suezkanal als auch die russischen Kaukasusgebiete, scheiterten. Mit Beginn des Frühlings starteten die Russen ihre Gegenoffensive nach Anatolien. Dabei wurden sie von armenischen Nationalisten unterstützt. Die türkische Regierung zwang daraufhin die in der Türkei lebenden Armenier, die zumeist Christen waren, ihre Wohnsitze zu verlassen. Sie wurden in andere Landesteile, die syrische Wüste oder nach Mosul, deportiert. Sehr viele Armenier wurden ermordet oder starben auf Todesmärschen an Hunger, Durst oder Erschöpfung. Im Juni 1915 berichtete der deutsche Botschafter dem Reichskanzler Bethmann Hollweg über die brutale Vertreibung der Armenier. Er zitierte den türkischen Innenminister. Dieser hatte ganz offen geäußert, dass die türkische Regierung den Weltkrieg dazu benutzen wollte, um mit ihren inneren Feinden, den einheimischen Christen, gründlich aufzuräumen, ohne dabei durch die diplomatische Intervention des Auslandes gestört zu werden. Das sei auch im Interesse der mit der Türkei verbündeten Deutschen, da die Türkei auf diese Weise gestärkt würde. Die deutsche Reichsspitze sah das offenbar genauso und deckte die Vernichtung der Armenier. Entsprechende Berichte kommentierte Reichskanzler Bethmann Hollweg wie folgt. Unser einziges Ziel ist, die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite zu halten, gleichgültig, ob darüber Armenier zugrunde gehen oder nicht. Der Völkermord an den Armeniern dauerte noch bis ins Jahr 1916. Ihm fielen mindestens 1 Million Menschen zum Opfer. Unterdessen hatten die Briten eine Strategie entwickelt, mit der sie das Osmanische Reich zur Kapitulation zwingen wollten. Britische Kriegsschiffe sollten die Dardanellen durchbrechen, also die Meerenge zwischen Ägäis und Marmarameer. Anschließend sollten sie die türkische Hauptstadt Konstantinopel, das heutige Istanbul, unter Beschuss nehmen. Mit Dardanellen und Bosporus unter alliierter Kontrolle hätte man freien Zugang zum Schwarzen Meer und könnte so die russischen Verbündeten besser mit Waffen versorgen. Professor David Stevenson, Historiker an der London School of Economics. The initial thinking was that naval bombardment would be enough, that you could do this. Anfangs dachte man, dass ein Bombardement durch die Marine ausreichen würde. Das fand dann im März auch statt, war aber nicht erfolgreich. Die Schiffe waren nicht in der Lage, die türkischen Abwehranlagen und Minen zu durchbrechen. Und so versuchten sie eine Landung mit Truppen, um die Forts einzunehmen und danach der Marine den Durchbruch zu ermöglichen. With infantry, the aim being to capture the forts and then the navy could break through. Im April 1915 landeten französische Truppen auf der asiatischen Seite der Meerenge, australische und neuseeländische Truppen auf der Halbinsel Gallipoli auf der europäischen Seite. Doch diese Landung kam nie sehr weit über die Strände hinaus, sagt David Stevenson. Ein Teil der Gründe war, dass die Türken frühzeitig gewarnt worden waren. Die Alliierten griffen mit ihrer Marine im März an, aber landeten während der nächsten Wochen keine Truppen an. Während dieser Zeit konnten die Türken Truppen herbeiführen, Festungen bauen und so weiter. Das heißt, die Alliierten verloren den Vorteil der Überraschung. Zweitens unterschätzten die Alliierten die Kampfkraft der türkischen Infanterie, die sehr gut kämpfte und die sehr gut ausgerüstet war, die außerdem über deutsche logistische Unterstützung verfügte und die auch deutsche Militärberater hatte. Außerdem war die Logistik der Alliierten ein ernstes Problem. Es war sehr viel schwieriger, alliierte Truppen in Gallipoli zu versorgen als in Frankreich. Nachdem die alliierten Truppen unter hohen Verlusten ein Jahr auf der Halbinsel Gallipoli gekämpft hatten, wurden sie im Januar 1916 wieder abgezogen. Der Kriegseintritt Italiens. Nicht nur in der Türkei, auch in den Alpen entstand eine neue Front. Italien gehörte zwar einem Bund mit Österreich und Deutschland an, trat aber im Mai 1915 auf Seiten der Entente-Mächte in den Krieg ein. Gerhard Hirschfeld. Italien hatte natürlich große Probleme mit Österreich, denn die Österreicher hatten ja große Teile Norditaliens besetzt. Die Briten stellten Italien große Gewinne für einen Sieg in Aussicht, sodass Italien dann diesen Schwenk machte und sich auf Seiten der Entente-Mächte stellte. Da die Italiener mit ihrem Kriegseintritt ihr Staatsgebiet erweitern wollten, gingen sie sofort zur Offensive über. Die Italiener marschierten relativ entschlossen Richtung Norden. Es gelang ihnen überraschend schnell, Gebirgsregionen einzunehmen. Aber der Krieg blieb dann in den Dolomiten stecken und wurde dort mit ungeheurer Brutalität, Grausamkeit und unter diesen extremen Witterungs- und Geländebedingungen geführt. Die Front zog sich vom Gardasee im Westen 650 Kilometer durch die Alpen bis zum Fluss Isonzo an der slowenischen Grenze hin. Der Alpenkrieg war ein Krieg auf Skiern und an Kletterseilen, auf felsigen Gipfeln, in Schneewüsten und auf Gletschern. Gefechte fanden in bis dahin unbekannten Höhen statt. Auf dem 3900 Meter hohen Ortler beispielsweise wurde der höchstgelegene Schützengraben samt Geschütz angelegt. Bereits der Aufstieg zur Front konnte zum Überlebenskampf werden. Ein österreichischer General beschrieb die Situation seiner Leute so: Wenn nur der Hunger nicht wäre. Man kaut an einer Speckschwarte, sucht den Durst mit Schnee zu löschen und schiebt sich langsam weiter, dem 3000 Meter hohen Kamm entgegen. Schon ist die sechste Nacht vorüber. Ein glücklich vors Gewehr gekommener Gamsbock hilft in ungesalzenem Schneewasser gekocht ein wenig weiter. Endlich, am siebenten Tag ist die Höhenlinie erreicht. Nebelheim zwischen Fels und Firn. Und fertig mit ihrer Kraft ist die kleine Schar, wie sie da oben steht, um sich schauend nach der Stellung, die sie besetzen will, nach den Menschen, die sie da vorzufinden hoffte, nach den Lebensmitteln, deren sie so sehr bedarf. Nichts. Mühsam wurde alles Material mit Seilbahnen, Maultieren oder Pferden auf die Berge gebracht. Kanonen wurden im Tal zerlegt und die Einzelteile von hunderten Soldaten hinaufgeschleppt. Mit Bohrmaschinen und Sprengladungen schuf man kleine und größere Höhlen, in denen das ganze Jahr über Soldaten hockten. Trotz vieler Durchbruchversuche sowohl der Italiener als auch der Österreicher veränderte sich bis zum Kriegsende an der Frontlinie kaum etwas. Die Bilanz des Kriegsjahres 1915. Das Jahr 1915, in das die Alliierten nach Abwehr der deutschen Offensive in Frankreich so hoffnungsvoll gestartet waren, war für sie katastrophal verlaufen. Im Osten hatte Russland eine verheerende Niederlage erlitten. Deutschland und Österreich-Ungarn hatten Galizien zurückerobert und russisches Staatsgebiet besetzt, darunter Polen und Litauen. Durch den Kriegseintritt Bulgariens, die Besetzung Serbiens und die Öffnung der Landverbindung zur Türkei hatten die Mittelmächte auch auf dem Balkan große Erfolge erzielt. Der alliierte Angriff auf die türkischen Meerengen dagegen musste erfolglos abgebrochen werden. Ebenso scheiterten an der Westfront alle Versuche der Alliierten, die deutschen Linien zu durchbrechen. Der Kriegseintritt Italiens hatte nicht, wie von den Alliierten erhofft, den militärischen Zusammenbruch Österreich-Ungarns herbeigeführt. Der neue Partner konnte zwar wichtige Truppen binden, die den Mittelmächten an der Ostfront fehlten, erlitt aber selber enorme Verluste. Trotz aller Misserfolge war in der Entente der Glaube an einen Sieg immer noch vorherrschend. Anfang Dezember 1915 beschlossen die Alliierten in der Konferenz von Chantilly ein gemeinsames Vorgehen. Im Sommer 1916 sollten Russen, Briten, Franzosen und Italiener gleichzeitig eine Offensive an ihren Frontlinien starten, um die Mittelmächte in die Zange zu nehmen. Kriegsjahr 1916. Abnutzungsschlachten an der Westfront. Die politische und militärische Führung der Mittelmächte war sich trotz aller Erfolge sehr wohl bewusst, dass die Zeit gegen sie arbeitete. Die größeren Ressourcen der Entente-Mächte, sowohl an Material als auch an Soldaten, würde diesen langfristig Vorteile verschaffen. Deshalb suchte Falkenhayn nach einer Möglichkeit, die Westfront wieder in Bewegung zu bringen. Im Februar 1916 befahl er eine Offensive gegen die französische Festungsstadt Verdun in Lothringen. Doch trotz anfänglicher Erfolge, wie der Eroberung der Festung Douaumont, blieb der Angriff nach wenigen Tagen stecken. Nicolas Beaupré. Trotz einer massiven Bombardierung der Fort und der Stadt konnten die deutschen Truppen nicht die Front durchbrechen. Trotz dieser Misserfolg entschied sich Falkenhayn weiter zu kämpfen. Und dann wechselte er seine ursprüngliche Idee, die Front durchzubrechen, und entschied sich, die französische Armee ausbluten zu lassen. Dieses Ausbluten ist durchaus wörtlich zu nehmen, erläutert Gerhard Hirschfeld. Falkenhayn sei es darum gegangen, die französische Armee derart zu vernichten am Ort, sodass sie nicht mehr in der Lage sein würde, anderen Orts, etwa im Norden Frankreichs, in Flandern, noch entsprechend Krieg zu führen. Falkenhayn hat also eine Kalkulation geführt, wie viel Deutschsoldaten bedarf es, um die französische Armee nachhaltig zu vernichten, und kam auf ein Verhältnis von 1:2, das heißt, in Verdun sollten 2 Franzosen für einen Deutschen sterben. Und so kommt diese bizarre Kalkulation zustande. Die französische Führung musste eine Wahl treffen. Entweder sie zog ihre Truppen zurück und überließ Verdun den Deutschen, oder sie versuchte, die Stadt zu halten. Die Militärs waren sich bewusst, dass es dabei sehr hohe Verluste geben würde. Nicolas Beaupré. Die französische militärische Führung, auch die Politik, entschied sich für diese zweite Lösung, also für das Durchhalten. Warum? Weil da war auch die Schlacht symbolisch sehr wichtig. 1915 hatten die Franzosen praktisch alle Schlachten verloren. Sie hatten immer wieder angegriffen und das hat nie geklappt. Und für die Franzosen natürlich waren die Deutschen der Hauptfeind. Und deshalb war es auch symbolisch sehr wichtig, in Verdun durchzuhalten. Und deshalb hat die Schlacht bis den Sommer gedauert. Die Hauptschlacht dauerte von Februar bis zum Juli. Man hat noch in Verdun bis November, Dezember gekämpft. Im kollektiven Bewusstsein beider Völker wurde die Schlacht von Verdun zum Symbol für das sinnlose Abschlachten hunderttausender Soldaten. Sowohl den französischen als auch den deutschen Soldaten graute es vor dem Fronteinsatz in der Hölle von Verdun. Das ganze Gebiet war ein einziges Trichterfeld. Bei Regen verwandelte sich die aufgewühlte Erde in knie- oder hüfttiefen Schlamm, in dem jede Bewegung stecken blieb. Die Soldaten mussten häufig stundenlang ihre Gasmasken tragen und tagelang ohne Nahrung auskommen. Der Durst trieb viele von ihnen dazu, verseuchtes Regenwasser aus Granattrichtern oder ihren Urin zu trinken. Die Leichen gefallener Soldaten, die man wegen des feindlichen Beschusses nicht vom Schlachtfeld holen konnte, verbreiteten einen bestialischen Gestank über dem ganzen Gebiet. In einem Feldpostbrief beschrieb ein deutscher Infanterist seine Erlebnisse. Tag und Nacht Granatfeuer. Oft, dass es in der Sekunde 10 bis 20 Geschosse heranhagelte, uns verschüttete und wieder aufgrub. Unser Leutnant hat geweint wie ein Kind. Ja, wie sie da lagen. Ein Fuß weg, Arme weg, ganz zerfetzt. Gott, das war furchtbar. Ihr könnt euch keine Vorstellung von diesem Schrecken machen und niemand, der es nicht mitgemacht. Schätzungen gehen davon aus, dass die Zahl der in dieser Schlacht Getöteten und Verwundeten bei insgesamt etwa 800.000 Soldaten lag. Am Ende, im Dezember, hatte sich der Frontverlauf nur unwesentlich verändert. Nicht nur die französische Armee, sondern auch die deutsche Offensivkraft war entscheidend geschwächt. Die Schlacht an der Somme. Noch während bei Verdun heftig gekämpft wurde, begannen die Alliierten etwa 250 Kilometer nordwestlich in der Picardie eine eigene Großoffensive am Fluss Somme. Nicolas Beaupré. Man denkt immer, dass die Sommerschlacht, die am 1. Juli 1916 begann, eine Entlastungsschlacht war, dass sie die Funktion haben sollte, den Druck aus Verdun auszunehmen. Aber das war nicht so geplant, weil die Entscheidung wurde schon 1915, also vor der deutschen Angriff in Verdun, getroffen. Aber die Idee von den Briten und den Franzosen war auch, die Front wieder in Bewegung zu bringen. Sie wurde von den Briten als Big Push dargestellt, aber war auch ein Fehlschlag. An der Somme saßen die Deutschen schon seit Herbst 1914. Sie hatten bei ihrem schnellen Vorstoß über Nordfrankreich Teile der Picardie unter Kontrolle gebracht und die Stadt Lille zur deutschen Festung ausgebaut. Auch das Gelände entlang dem Flüsschen Somme war von den Deutschen bereits stark befestigt worden, sagt Gerhard Hirschfeld. Und als die Briten und Franzosen sich entschlossen, an der Somme anzugreifen, waren die Deutschen in einer sehr komfortablen Situation, insofern als sie ja schon 2 Jahre Zeit hatten, die Somme zu verteidigen. Die Somme ist die größte Abnutzungsschlacht des Ersten Weltkriegs geworden. Nicht zuletzt deswegen, weil es dort um ganz wenige Kilometer ging, wo aber ungeheure Massen an Soldaten eingesetzt wurden. An der Somme wurde von den Engländern erstmals ein neues gepanzertes Spezialfahrzeug eingesetzt, das Drahtverhaue niederwalzen und Schützengräben überwinden konnte. Es wurde von 2 großen Kettenraupen angetrieben und erhielt zunächst den Namen Tank. Ein britischer Feldwebel berichtet von seiner ersten Begegnung mit einem dieser Panzer. Kurz bevor es losgehen sollte, hörten wir diesen verdammten Krach. Und ich weiß, dass ich gerufen habe, was zur Hölle ist das? Und dann tauchten diese Tanks auf, einer in unserem Abschnitt, einer etwas weiter weg. Wir waren völlig verblüfft, wussten nicht, was wir davon halten sollten. Es war ein unglaublicher Anblick. Sie kamen auf uns zu, schwenkten herum und fuhren direkt auf die deutsche Linie zu. Die Stacheldrahtverhaue waren von der Artillerie schon ziemlich demoliert. Die Panzer walzten den Rest endgültig platt. Die Deutschen machten sich in die Hose vor Angst. Sie liefen wie die Hasen. Die stählernen Ungeheuer, die unaufhaltsam auf die deutschen Stellungen zukrochen und diese mit Maschinengewehrfeuer bestrichen, hatten einen starken psychologischen Effekt. Allerdings blieb etwa ein Drittel der Panzer liegen. Andere wurden von der Artillerie zerschossen. Doch für die Schlacht an der Somme hatten die Panzer keine große Bedeutung. Die Kämpfe wurden am 18. November 1916 wegen einsetzenden Schneefalls abgebrochen. Am Frontverlauf hatte sich nach fast 5 Monaten nur wenig geändert. Mit über 1 Million getöteten, verwundeten und vermissten Soldaten war die Somme-Schlacht die verlustreichste Schlacht des Ersten Weltkriegs. Russland schlägt zurück. Die Brussilow-Offensive. Anfang Juni 1916, während an der Westfront noch die Schlacht von Verdun tobte und die Schlacht an der Somme kurz bevorstand, begann an der Ostfront die letzte große militärische Anstrengung des russischen Heeres, die sogenannte Brussilow-Offensive. Benannt war sie nach dem Oberbefehlshaber der russischen Südwestfront. Nach den Niederlagen des Jahres 1915 und Anfang 1916 setzte General Brussilow auf eine neue Strategie. Statt konzentrierter Angriffe auf engen Frontabschnitten, wie sie an der Ostfront üblich waren, entschied er sich für einen Angriff auf breiter Front. Am 4. Juni griffen seine Armeen auf einer Frontbreite von rund 400 Kilometern an, zwischen den Pripjet-Sümpfen im Norden und den Karpaten im Süden. Es gelang den Russen, zwei österreichisch-ungarische Armeen zu vernichten und zwei weitere schwer anzuschlagen. Nachdem sowohl die Österreicher als auch die Deutschen andere Offensiven abgebrochen und Truppen in den Osten verlegt hatten, konnten sie die russische Offensive schließlich stoppen. Im August hatte der Vormarsch seinen Höhepunkt überschritten. Ende September kam er endgültig zum Stehen. Der deutsche General Alexander von Linsingen, Befehlshaber einer deutsch-österreichischen Heeresgruppe, schildert die Kämpfe aus seiner Sicht. Unter Aufopferung ungeheurer Menschenmassen griff Brusilov an. Zahlreiche Artillerie leitet die Kämpfe ein. Die besten russischen Truppen in mehrfach bis zu 16 gesteigerten Angriffswellen, ja sogar Kavalleriedivisionen, griffen an. Nur in wenigen Fällen drangen die Russen in unsere Gräben ein. Bereitgehaltene Reserven warfen den Feind wieder in seine Ausgangsstellung zurück. Nirgends vermochte der Russe durchzudringen. Ganz enorm waren seine Verluste. Aber auch in der Heeresgruppe traten große Verluste ein. Sie vermochten nicht, den ungebeugten Willen des Aushaltens Einbruch zu tun. Deutsche Mannesflucht, deutsche Tapferkeit hatte gesiegt. Jene 4 Monate des fast unentwegten Kampfes stellten die höchsten Anforderungen an Führer und Truppen, werden aber stets ein Ruhmesblatt der Heeresgruppe Linsingen sein. Wie auch immer Linsingens persönliche Einschätzung ausfiel, im Ergebnis hatten Brusilows Truppen die Mittelmächte auf breiter Front um bis zu 90 Kilometer zurückgedrängt und der K&K-Armee schwere Verluste zugefügt. Insgesamt 750.000 Mann, davon 380.000 Gefangene. Die deutschen Einheiten verloren weitere 250.000 Soldaten. Allerdings blieb der ganz große Erfolg für die Russen aus. Es gelang ihnen nicht, den Zusammenhalt der Front zu zerreißen und Österreich-Ungarn dauerhaft zu schwächen. Außerdem verlor auch Russland fast 1 Million Mann, die Hälfte davon Gefangene. Nikolaus Katzer sieht deshalb, trotz des militärischen Erfolges, vor allem die negativen Folgen der Brusilow-Offensive für die russische Armee. Eine der wesentlichen Folgen ist die Zermürbung der russischen Armee gewesen. Das ist vielleicht überraschend, wenn man von einer eigentlich erfolgreichen Strategie sprechen muss. Die Front wogte nun hin und her. Das zermürbte die russischen Truppen. Und eigentlich ist die Brusilow-Offensive in der Rückschau das Beginn des Endes der Zarenarmee gewesen, weil eben die Truppen an dieser langen Front nicht mehr diszipliniert werden konnten. Der Kriegseintritt Rumäniens. Im August 1916, nach den großen Anfangserfolgen der Brusilow-Offensive, erklärte das bis dahin neutrale Rumänien den Mittelmächten den Krieg. Die Regierung wollte den Krieg nutzen, um eigene territoriale Interessen durchzusetzen. Rumänische Truppen rückten auf österreichisch-ungarisches Staatsgebiet vor, nämlich in das rumänisch besiedelte Transsilvanien, das die Rumänen annektieren wollten. Nach einem Vorstoß von etwa 80 Kilometern wurde der rumänische Angriff jedoch gestoppt. Bis zum 10. Oktober wurden die Rumänen durch österreichische und deutsche Truppen wieder aus Ungarn vertrieben. Nun begann die Gegenoffensive aus deutschen, österreichisch-ungarischen, bulgarischen und türkischen Verbänden. Im Dezember wurde Bukarest besetzt. Im Januar 1917 kamen die Kämpfe schließlich zum Stillstand. Der größte Teil Rumäniens war nun von den Mittelmächten besetzt, darunter die wirtschaftlich wichtigen Getreideanbauregionen und die Erdölfelder. Hindenburg und Ludendorff übernehmen die oberste Heeresleitung. Nach dem Scheitern des Verdun-Planes, der für die Russen erfolgreichen Brusilow-Offensive und dem Kriegseintritt Rumäniens, standen die Mittelmächte im Sommer 1916 mit dem Rücken zur Wand. Am 29. August entließ deshalb Kaiser Wilhelm den Oberbefehlshaber Falkenhayn und ernannte Hindenburg zu seinem Nachfolger. Ihm zur Seite stellte man Erich Ludendorff, den eigentlichen militärischen Kopf der Doppelspitze. Gerhard Hirschfeld. Die Schaffung der dritten obersten Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg war der Versuch der Deutschen sozusagen, sich eine neue Legitimation zu geben. Der Krieg würde schon 2 Jahre geführt, ohne dass er zu nennenswerten Ergebnissen kommen wäre. Hindenburg, dessen Mythos ungebrochen war, und der Technokrat Ludendorff wurden dann zu den neuen Helden, die eben Deutschland eine neue Legitimation geben sollten. Doch die neuen Helden gaben sich nicht damit zufrieden, ausführendes Organ der Regierung zu sein. Sie entwickelten ein immer stärkeres Eigenleben und griffen selbstbewusst und wirkungsvoll in die Politik ein. Die Berufung der dritten obersten Heeresleitung bedeutete einen tiefgreifenden Strategie- und Regierungswechsel. Es dominierte fortan das Militär, das ohnehin natürlich eine starke Rolle gespielt hatte. Aber nun können wir tatsächlich von einem Primat des Militärs sprechen. Und das unterscheidet die deutsche Kriegführung von der Kriegführung der Alliierten, wo es immer noch ein Primat der Politik gab über das Militär. Nur 2 Tage nach der Übertragung der militärischen Führung an Hindenburg und Ludendorff legten diese dem Kriegsministerium einen umfangreichen Katalog von Forderungen vor. Das sogenannte Hindenburg-Programm. Binnen eines halben Jahres sollte die Produktion von Munition und Pulver verdoppelt, diejenige von Geschützen und Maschinengewehren verdreifacht, die Eisenerz- und Kohlenförderung erheblich erhöht werden. Ein sogenanntes Hilfsdienstgesetz verpflichtete ab Dezember 1916 alle männlichen Deutschen zwischen 17 und 60 zum Dienst in kriegswichtigen Betrieben. Die Wirtschaft im Krieg. Das Hindenburg-Programm war der Versuch, alle wirtschaftlichen Ressourcen Deutschlands systematisch für den Krieg zu nutzen. Dieses planmäßige Vorgehen stand im krassen Gegensatz zur Improvisation, mit der man den Krieg 1914 begonnen hatte. Gerhard Hirschfeld. Deutschland war auf den Weltkrieg, wie er geführt wurde, eigentlich nicht vorbereitet. Das gilt allerdings für alle Länder. Alle Länder rechneten mit einem kurzen, einem knappen Krieg, der aber dann schon im Herbst 1914 Bedingungen schuf und Anforderungen stellte, die eben diesen kurzen Krieg nicht mehr möglich machten. Es kam zu einer ersten großen Waffen- und Munitionskrise. Man sieht also daran, dass man sich mehr durchwurschtelte, als für einen großen Krieg gerüstet zu sein. Die alliierte Blockade, die die Deutschen von überseeischen Nahrungs- und Rohstoffquellen abschnitt, traf sie unvorbereitet. Nicht etwa der Staat, sondern der Industrielle Walter Rathenau regte an, eine Kriegsrohstoffabteilung einzurichten, um Rohstoffe zu beschaffen und an die Industrie zu verteilen. Daraus entstand ein großer bürokratischer Apparat mit über 18.000 Mitarbeitern. Rohstoffe, die man nicht besorgen konnte, mussten ersetzt werden. Es bedurfte unendlicher Anstrengungen, vor allen Dingen durch Ersatzprodukte, so etwas zu schaffen, wie etwa, dass man Gummireifen hatte. Also Kautschuk gab es nicht mehr, also musste man andere Dinge erfinden, um etwa die Reifen der LKWs und der Geschütze mit einer gummiartigen Masse zu gestalten. Ein besonderes Problem war die Herstellung von Ammoniak, den man sowohl zur Herstellung von Kunstdünger als auch von Sprengstoff benötigte. Ammoniak wurde ursprünglich aus chilenischem Salpeter gewonnen, den Deutschland aber wegen der Blockade nicht mehr importieren konnte. Die Chemiker Fritz Haber und Karl Bosch lösten das Problem mit einem Verfahren, mit dem sie Ammoniak aus Stickstoff und Wasserstoff herstellen konnten, dem bis heute genutzten Haber-Bosch-Verfahren, für das ihre Erfinder Nobelpreise erhielten. Die deutsche Kriegswirtschaft war von einem erheblichen staatlichen Einfluss natürlich geprägt, führte zu enormer Bürokratisierung und Zentralisierung. Der Staat versuchte, Vorgaben zu geben, die aber dann von der Wirtschaft nicht eingelöst werden konnten. Und es kam zu enormen Friktionen in diesem wirtschaftlichen Prozess. Die Probleme waren extrem, vor allen Dingen der Mangel an Facharbeitern. Schon bald nach Kriegsbeginn gab es auch Probleme in der Lebensmittelversorgung, die sich im Laufe des Krieges immer weiter verschärften. Auch beim Kriegsgegner Russland war die Versorgungslage schlecht. Das betraf sowohl die Versorgung mit Nahrungsmitteln als auch mit Waffen. Im Frühjahr 1915 waren die Engpässe so groß, dass ganze Bataillone ohne Gewehre ausgebildet wurden. Soldaten mussten bei einem Angriff mit den Waffen der Toten und Verwundeten weiterkämpfen. Um den Nachschub und die Beschaffung von Material und Rüstungsgütern besser zu koordinieren, richtete der Zar sogenannte Kriegsindustriekomitees ein, erläutert Nikolaus Katzer. Die Kriegsindustriekomitees sind im Mai 1915, also relativ früh, eingeführt worden. Sie waren durchaus heterogen besetzt. Es waren Politiker aus den Parteien der Duma vertreten, vor allem eben aber Konservative und Liberale. Es waren natürlich Unternehmer vertreten, die bereit waren, diese Politik der Zentralisierung mitzutragen. Das heißt, der Versuch, durch einen Ausgleich der Interessen hier eine gemeinsame Politik zustande zu bekommen. Die Befugnisse waren relativ weitgehend. Im Grunde bestimmten sie die Durchführung der Beschlüsse zur Kriegswirtschaft. Alles musste fortan auf die Erfordernisse des Krieges abgestellt werden. Ganze Bereiche der Wirtschaft wurden auf Rüstungsproduktion umgestellt. Auch soziale Folgen blieben nicht aus. Dieses rasche Anwachsen der Rüstungsindustrie führt dazu, dass eben auch ein wilder Zuzug in die Industriegebiete, in die Ränder der Städte erfolgt, was dann eben zu weiteren sozialem Zündstoff in den Großstädten und in den Industrieregionen führt. Insofern, die russische Wirtschaft wird durch den Krieg grundlegend verändert. Das hat dann natürlich auch Konsequenzen für die Zeit danach, für den Bürgerkrieg, für den Kriegskommunismus, den die Bolschewiki nach der Oktoberrevolution einführen. Deutlich weniger dramatisch waren die Kriegsfolgen für die Wirtschaft in Frankreich. Nicolas Beaupré. Am Anfang wurde natürlich durch die Mobilmachung die Wirtschaft desorganisiert. Es gab sogar in den ersten Monaten des Krieges Arbeitslosigkeit. Aber sehr schnell die Industrie hat sich umgestellt in eine Kriegsindustrie. Das zeigte sich zum Beispiel an der Zahl der Beschäftigten in der Rüstungsindustrie. Sie lag im Jahre 1914 bei etwa 50.000 und stieg bis zum Jahr 1918 auf 1,7 Millionen. Ein Drittel davon waren Frauen, die in allen Branchen zunehmend Männerarbeit übernahmen. Natürlich spielte der Staat eine sehr wichtige Rolle. Also es gab Ministerium für Munitionen und für Bewaffnung und so weiter. Und das wurde sehr effizient, vor allem von einem Sozialistenpolitiker, Albert Thomas, geführt, der auch gute Beziehungen zu den Gewerkschaften hatte. Und es gab praktisch eine Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaft, Politik und Industrie. Die französische Industrie war im Krieg sehr effizient, konnte sogar auch Waffen an den USA verkaufen oder an Russland. Das war umso erstaunlicher, als sich 2/3 der französischen Eisen- und Stahlindustrie sowie 40% der Kohlegruben in Gebieten befanden, die von deutschen Truppen besetzt waren. Der Krieg ließ überall die Staatsausgaben in enorme Höhen klettern. In Frankreich stiegen sie von 1914 bis 1918 um 560%. Das löste eine starke Inflation aus, unter der vor allem die Mittelschicht zu leiden hatte. Während die Lebenshaltungskosten sich verdoppelten, stagnierten die Gehälter. Nur in der Rüstungsindustrie reichten die Lohnerhöhungen aus, um die Teuerung auszugleichen. Anders als die Deutschen und Engländer lebte die Mehrheit der Franzosen jedoch nicht von der Industrie, sondern von der Landwirtschaft. Sie konnte sich daher relativ gut selbst versorgen. Eine wirkliche Lebensmittelknappheit gab es daher nicht. Noch besser verkrafteten die Briten den Krieg, sagt David Stevenson. British living standards don't seem to have fallen very much. Die britischen Lebensstandards fielen nicht sehr stark, nicht einmal am Ende des Krieges. Erst im letzten Jahr des Krieges gab es Lebensmittelrationierungen, etwa von März 1918 an. Aber auch zu diesem Zeitpunkt gab es genug, um alle zu ernähren. Es gab keine ernsthaften Probleme mit Hungersnöten. Die Kindersterblichkeit verbesserte sich sogar während des Krieges, vor allem unter der Arbeiterschaft in den großen Städten und in London. Und das lag vor allem an der Vollbeschäftigung, die nach den ersten Monaten des Krieges eintrat. Der Lebensstandard der arbeitenden Klassen scheint sich während des Krieges sogar verbessert zu haben. Die Auswirkung auf die Zivilgesellschaft Großbritanniens war jedenfalls nicht sehr groß. Wie in anderen kriegführenden Nationen auch, wuchs in Großbritannien die Rüstungsproduktion sehr stark an. Das betraf sowohl die Produktion von Kriegsschiffen als auch die von Geschützen und Flugzeugen. Möglich gemacht wurde diese Entwicklung auch dadurch, dass der Anteil von Frauen in der britischen Industrie stark anwuchs. Insbesondere wurden Frauen aus dem häuslichen Dienstleistungssektor und aus solchen Branchen wie Baumwollproduktion herausgeholt und zur Munitionsproduktion abgestellt. Es gab also ein hohes Beschäftigungsniveau und das vor allem für Frauen. Zu den Nachteilen für die britische Wirtschaft zählt Stevenson vor allem die galoppierende Inflation, die die Preise auf das 2,5-fache ansteigen ließ, und eine hohe Staatsverschuldung. Die Bilanz des Kriegsjahres 1916. Das Jahr 1916 hatte die militärische Entscheidung des Krieges nicht herbeigeführt, auf die alle Kriegsparteien gehofft hatten. Der deutsche Plan, die Franzosen in der Schlacht von Verdun entscheidend zu schwächen, war kläglich gescheitert. Stattdessen waren eigene wertvolle Reserven sinnlos geopfert worden. In der Abnutzungsschlacht an der Somme verloren beide Seiten ungeheure Mengen an Menschen und Material. Im Sommer 1916 eroberten die Russen unter General Brusilow weite Landstriche an der Ostfront zurück. An der Alpenfront begannen die Italiener neue Angriffe und konnten die Stadt Görz einnehmen, heute Gorizia. Als eigenen Erfolg konnten die Mittelmächte nur den Feldzug gegen Rumänien verbuchen, das Ende August als neuer Kriegsgegner auf den Plan getreten war. Doch wie sollte es nun weitergehen? Österreich-Ungarn war wirtschaftlich und militärisch am Ende. Das Deutsche Reich verfügte zwar noch über Reserven, aber auch seine Kraft begann merklich zu schwinden. Im tobenden Abnutzungskrieg saßen die Mittelmächte am kürzeren Hebel. Angesichts dieser Lage machte der deutsche Kanzler Bethmann-Hollweg den Entente-Mächten am 12. Dezember 1916 das Angebot, Friedensverhandlungen aufzunehmen. Diese antworteten am 30. Dezember und wiesen die Offerte schroff zurück. Die Begründung: Es handele sich um ein reines Propagandamanöver, darauf ausgerichtet, Europa einen deutschen Frieden aufzunötigen, die öffentliche Meinung in den alliierten Ländern zu verwirren und vor den Augen der Welt im Voraus neue Verbrechen zu rechtfertigen. Ein Verhandlungsfrieden war nicht in Sicht. Eine militärische Entscheidung ließ sich weder an der Ost- noch an der Westfront erringen. Die oberste Heeresleitung sah jetzt nur noch einen Ausweg. Der U-Boot-Krieg sollte massiv verschärft werden, um den Hauptgegner England von seinen Importen abzuschneiden und so zur Kapitulation zu zwingen. Der uneingeschränkte U-Boot-Krieg. Noch ehe wir eine in Betracht kommende Seemacht hatten, noch ehe ein Flottengesetz da war, das ist festzuhalten, hat sich eine politische Gruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne schrieb, Germaniam esse de Ländern. Germaniam esse de Ländern. Deutschland muss zerstört werden. Englands Drohung, zitiert vom ehemaligen deutschen Großadmiral Alfred von Tirpitz, schien Anfang 1917 immer konkreter Gestalt anzunehmen. Gerhard Hirschfeld, Professor am Historischen Institut der Universität Stuttgart. Die Prioritäten hatten sich völlig geändert. Deutschland führte, was die Landstreitkräfte anging, eher einen defensiven Krieg. Also die Deutschen waren in einer defensiven Position und die Initiative lag eindeutig bei den Alliierten. Allerdings war die deutsche Hoffnung zu diesem Zeitpunkt, dass die U-Boote es schon richten würden. Aus Sicht der deutschen Marineführung würde das Geschehen auf hoher See eine mitentscheidende Rolle für den weiteren Kriegsverlauf spielen. Zum einen konnte es sich das Deutsche Reich kaum länger leisten, durch die Seeblockade der Engländer weiterhin von wichtigen Nahrungs- und Rohstoffimporten abgeschnitten zu sein. Auf der anderen Seite waren aber auch die Briten als Inselstaat selbst dringend auf Nachschub auf dem Seeweg angewiesen. Henning von Holzendorf, Chef des kaiserlichen Admiralstabs, wollte diesen wunden Punkt ausnutzen. An Wilhelm II. Schrieb er: Ein bald einsetzender, uneingeschränkter U-Boot-Krieg ist, trotz der Gefahr des Bruches mit Amerika, das richtige Mittel, den Krieg siegreich zu beenden. Eigentlich war es laut der allgemeingültigen Kriegsregeln untersagt, in internationalen Gewässern fahrende Handelsschiffe ohne Vorwarnung zu versenken. Stattdessen musste man es der betroffenen Besatzung im Zweifelsfall ermöglichen, die Rettungsboote zu besteigen und diese mit Wasser und Proviant auszustatten. Jetzt aber präsentierte Admiral von Holzendorf dem Kaiser eine einfache Rechnung. Die deutschen U-Boote müssten in den 2 Monaten nach Beginn eines uneingeschränkten Einsatzes jeweils 600.000 Bruttoregistertonnen versenken, in den 4 darauf folgenden Monaten je 500.000. Falls dies gelänge, könne man das britische Volk an den Rand des Hungertodes bringen. Man hatte die Erwartung, und die war nicht ganz unbegründet, dass der uneingeschränkte U-Boot-Krieg den Durchbruch bringen würde und dass es dann möglich sei, aus einer Position der Stärke zu verhandeln. Ich habe den Eindruck, dass Deutschland 1917 nicht mehr überzeugt war, diesen Krieg gewinnen zu können, sondern dass es eher darum ging, einen Frieden zu finden, der Deutschland all seine bereits 1914, 15 gemachten Gewinne, die Besetzung Belgiens, die Besetzung Osteuropas, gleichsam noch zu halten und dass es nur darum ginge, einfach einen Frieden zu finden, der eben Deutschland in eine komfortable Situation hätte bringen können. Ein Risiko blieb, dass aufgrund des aggressiven deutschen Vorgehens auch die USA in das Kriegsgeschehen eingreifen würden. Darum stieß von Holzendorfs Vorhaben, laut Volker Berghahn, nicht überall auf Zustimmung. Während Bethmann-Hollweg, der Reichskanzler, immer wieder sagte, wir müssen die Amerikaner raushalten, denn wenn die einsteigen, dann verlieren wir den Krieg auf jeden Fall, haben die Militärs dann immer sehr viel kurzfristiger gedacht und gesagt, also wenn wir das und das machen, dann können wir also den Krieg schon vorher gewinnen, bevor die Amerikaner hineinkommen. Mit Unterstützung der obersten Heeresleitung unter Ludendorff und Hindenburg gelang es von Holzendorff, seinen Plan durchzusetzen. Im Außenministerium machte man sich auf die Suche nach einem Verbündeten, der in der Lage war, die USA im Falle eines Falles an deren Heimatgrenzen zu attackieren. Mitte Januar 1917 schickte Außenminister Arthur Zimmermann ein verschlüsseltes Telegramm in Richtung Mexico City. Adressiert war die Depesche an Heinrich von Eckart, den dortigen deutschen Botschafter. Wir beabsichtigen, am 1. Februar uneingeschränkten U-Boot-Krieg zu beginnen. Es wird versucht werden, Amerika trotzdem neutral zu halten. Für den Fall, dass dies nicht gelingen sollte, schlagen wir Mexiko auf folgender Grundlage Bündnis vor. Gemeinsame Kriegführung, reichlich finanzielle Unterstützung und Einverständnis unsererseits, dass Mexiko in Texas, Neu-Mexiko, Arizona früher verlorenes Gebiet zurückerobert. Euer Hochwohlgeboren wollen Vorstehendes dem Präsidenten streng geheim eröffnen, sobald Kriegsausbruch mit Vereinigten Staaten feststeht. Bitte Präsidenten darauf hinweisen, dass rücksichtslose Anwendung unserer U-Boote jetzt Aussicht bietet, England in wenigen Monaten zum Frieden zu zwingen. Das chiffrierte Telegramm des deutschen Außenministers wurde vom britischen Marinegeheimdienst abgefangen, entschlüsselt und Anfang Februar 1917 an US-Präsident Woodrow Wilson weitergereicht. Die Briten hofften, die Amerikaner würden sich dadurch endlich auf die Seite der Entente stellen. Doch noch war es nicht so weit. Erst nachdem 2 US-Amerikanerinnen beim Angriff eines deutschen U-Bootes auf den Dampfer Laconia getötet worden waren und die Deutschen dann auch noch 3 amerikanische Handelsschiffe versenkt hatten, fiel die Entscheidung. Anfang April 1917 erklärte der Kongress in Washington dem Deutschen Reich den Krieg. Der Demokrat James Hamilton Lewis richtete einen eindringlichen Appell an seine Senatorenkollegen. Russian military masters, defiant to the peace-loving people of Germany and unmindful of the friendship of America. Das preußische Militär nimmt keine Rücksicht auf die friedliebende Bevölkerung Deutschlands und attackiert die Vereinigten Staaten, indem sie deren Handelsschiffe versenkt und Bürger mordet. Und all dies nur deshalb, weil unser Land die Freiheit von Leben und Eigentum propagiert und als Republik existieren will. Lasst uns alle dem Feind mit einer Stimme begegnen, die da ruft, Freiheit oder Tod. All in one voice meet the foe with a cry, Liberty or death. Bis die US-amerikanischen Landstreitkräfte in das Kriegsgeschehen eingreifen konnten, verging allerdings noch eine Woche. Denn zunächst musste in den Vereinigten Staaten die Wehrpflicht eingeführt werden. Im Gegensatz zu den Landstreitkräften war die Marine der Vereinigten Staaten sofort einsatzfähig. Sie verfügte zudem über die zweitgrößte Flotte moderner Schlachtschiffe überhaupt. Übertroffen nur von den Briten. Dadurch veränderte sich nicht nur das Gleichgewicht der Streitkräfte auf dem Atlantik und in der Nordsee. Auch hatten sich die Alliierten eine neue Taktik überlegt, mit der man den drohenden Verlust weiterer Handelsschiffe verhindern wollte. Der britische Historiker David Stevenson, Professor an der London School of Economics. Now the main British reaction to that, the most important single thing is the introduction of the convoy system from May 1917. Die wichtigste Reaktion der Briten war die Einführung des Konvoisystems im Mai 1917. Das heißt, man bildete Konvois, die aus 20 bis 30 Passagier- oder Güterschiffen bestanden. Begleitet wurden diese durch Zerstörer und Fregatten. Bis dahin waren zivile Schiffe auf dem Atlantik und im Ärmelkanal immer einzeln unterwegs gewesen. Für deutsche U-Boote war ein Angriff bei einem Konvoi deutlich riskanter als bei einem einzelnen Schiff. Die Hoffnung der deutschen Marine, die Briten durch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg innerhalb weniger Monate aushungern zu können, erfüllte sich nicht. Zumal ihr bis dahin ärgster Kriegsgegner nicht länger darauf angewiesen war, lebenswichtige Güter aus entfernten Gebieten zu importieren. Derart lange Fahrtwege konnten sich die britischen Schiffe seit dem Kriegseintritt der USA sparen. Jetzt erhielten sie beispielsweise Getreide von ihrem neuen Verbündeten jenseits des Atlantiks. An der Westfront. An der Westfront mussten die deutschen Truppen zwischen Januar und März 1917 den Rückzug antreten. Die dabei im Norden Frankreichs eingerichtete Siegfriedstellung zwischen Arras und Soissons sollte nicht nur die Kräfte der eigenen Soldaten schonen. Man wollte dadurch auch mehrere Divisionen einsparen, um diese andernorts einsetzen zu können. Da sich die neue Verteidigungslinie auf einem Höhenzug befand, waren die Stellungen der Entente für die Deutschen gut einsehbar. Dadurch, so hofften sie, würde man die drohenden Angriffe der Briten und Franzosen mit vergleichsweise wenig Aufwand abwehren können. Die französische Armee verfügte seit Dezember 1916 über einen neuen Oberbefehlshaber. Sein Name war Georges Robert Nivelle. Nivelle wollte auf Zermürbungsschlachten wie bei Verdun verzichten. Um die deutschen Verteidigungslinien möglichst schnell durchbrechen zu können, setzte er auf überfallartige Attacken. Unterstützung erhielten die Welstruppen durch eine starke britische Artillerie. Sie war es auch, die am 9. April den ersten Angriff auf die deutschen Höhenstellungen durchführte. Die Offensive schien auf Anhieb erfolgreich. Ein beteiligter britischer Leutnant erinnerte sich später: Wir konnten sehen, wie die deutschen Kanoniere an ihren Geschützen hantierten und zurückfuhren. Transportwagen mit Hunderten von Soldaten, die von dem Höhenrücken geflohen waren, räumten schleunigst das Feld. Es schien überhaupt nichts zu geben, was unseren Durchbruch verhindern konnte. Nichts, außer dem Wetter. Es sollte anders kommen. Den Deutschen gelang es rechtzeitig, für Verstärkung zu sorgen und zum Gegenangriff überzugehen. Was folgte, war ein rund 4 Wochen andauernder Zermürbungskampf, bei dem die Briten ihre Bodengewinne wieder verloren. Eine Woche nach der Attacke der britischen Armee erfolgte der Angriff der Franzosen. Unterstützt durch rund 7000 Kanonen und ein 10-tägiges Bombardement rückten 4 französische Armeen gegen die deutsche Siegfriedlinie vor. Doch Nivelles Ankündigung, den Feind innerhalb von nur 48 Stunden überrumpeln zu können, erwies sich als Fehleinschätzung. Unter anderem hatte die deutsche Heeresleitung rechtzeitig von der Offensive erfahren. Auch war es der französischen Infanterie nicht gelungen, der vorausstürmenden Artillerie an den zerklüfteten Hängen schnell genug zu folgen. Ein britischer Verbindungsoffizier berichtete: Es war überall das Gleiche. Die Infanterie griff fast allenthalben erfolgreich an. Dann wurde sie langsamer, denn sie konnte mit der Feuerwalze nicht Schritt halten, die in 3 Minuten jeweils 100 Meter vorrückte und vielfach bald aus dem Blickfeld verschwand. Sobald Infanterie und Feuerwalze voneinander getrennt waren, eröffneten deutsche Maschinengewehre das Feuer. Häufig nicht nur von vorn, sondern auch von den Flanken, manchmal sogar von hinten. Alleine in den ersten 4 Tagen der Offensive wurden 30.000 Mann aus Nivelles Truppen getötet. Unter den französischen Soldaten kam es daraufhin zur Meuterei. Dr. Nicolas Beaupré, französischer Historiker an der Universität Clermont-Ferrand. Die Offensive lief katastrophal. Und die Soldaten waren die Ersten, die das wahrnehmen konnten. Und trotz dieser Art Niederlage wollte Nivelle die Offensive weiterführen. Und das wollten die Meuternden nicht. Die Soldaten, die meuterten, waren nicht die, die direkt an der Front waren. Aber die, die meuterten, waren die Soldaten, die in den zweiten Linien oder in den Reservestellungen stationiert waren und die weiter angreifen sollten, obwohl sie wussten, dass die Kameraden schon für gar nichts gestorben waren. Am 30. April, nur 3 Wochen nach Beginn der Offensive, musste General Nivelle zurücktreten. Zu seinem Nachfolger wurde Henri-Philippe Pétain ernannt. Der ehemalige Oberbefehlshaber der 2. Armee versprach den französischen Soldaten unter anderem eine schnellere Ablösung an der Front, bessere Verpflegung sowie regelmäßigen Urlaub. Ergänzt durch drakonische Strafen, 49 Meuterer wurden zum Tode verurteilt, gelang es Pétain, den Aufstand innerhalb der eigenen Truppen zu beenden. Auch in den Schützengräben der anderen Kriegsnationen begann es zu rumoren. Das britische Oberkommando, das die komplette Feldpost seiner Soldaten kontrollierte, notierte sorgfältig die darin zutage tretende Stimmung. Anschließend fertigte man für die eigene Regierung einen Bericht an, erklärt der Historiker David Stevenson. What the reports suggest is that there was a dip in morale. Aus diesem ging hervor, dass es um die Moral der Truppe nicht gerade bestens bestellt war, speziell im Sommer 1917, während der dritten Jüpernschlacht. Bemerkenswert ist aber, dass es innerhalb der britischen Truppen nie zu einer Meuterei kam, von einer unbedeutenden Ausnahme im September 1917 einmal abgesehen. Insofern war es um die Moral zwar nicht immer optimal bestellt, doch in puncto Disziplin gab es eigentlich nie etwas zu bemängeln. Unter anderem aus Briefen damaliger Soldaten geht deutlich hervor, dass die Briten 1917 nach wie vor zuversichtlich waren, den Krieg zu gewinnen, auch wenn es noch lange Zeit dauern würde und niemand wusste, wie man das genau schaffen könnte. Auch die Postüberwachungsstelle der an der Westfront stationierten 5. Deutschen Armee verfasste für ihre Heeresleitung einen Stimmungsbericht. Grundlage waren gleichfalls Feldpostbriefe, die Soldaten in die Heimat geschickt hatten. In einem Bericht vom Juli 1917 hieß es: Die wichtigste Rolle im Soldatenleben spielt unbedingt die Verpflegungsfrage. Bei schlechter und unzureichender Verpflegung wird der Soldat dienstunwilliger und stärker zur Kritik geneigt. Dies zeigte sich deutlich Ende vorigen Jahres, als die Heeresverwaltung dazu überging, die Kartoffelration mit Rüben zu strecken. Eine geradezu unglaubliche Wirkung rief aber die vor einigen Monaten eingetretene Kürzung der Brotration hervor. Und in ihrem Unmut bringen Briefschreiber Klagen über andere Dinge hinzu, die früher nur versteckt und vereinzelt vorgebracht wurden, und zwar jetzt in heftigster Form. Abfällige Kritiken an Offizieren sind an der Tagesordnung. Sie hätten mehr Geld, nehmen den Mannschaften das beste Essen vom Munde fort. Lebensmittelknappheit und nachlassende Moral. Auch an der Heimatfront spitzte sich die Versorgungslage Anfang 1917 in allen am Krieg beteiligten Nationen zu. David Stevenson. 1917 steckte die Landwirtschaft europaweit in der Krise. In Frankreich beispielsweise waren die Erträge im Vergleich zu 1914 auf die Hälfte gesunken. Das lag unter anderem daran, dass in allen Ländern sehr viele Bauern in die Armee eingezogen worden waren. Auch gab es kaum noch Düngemittel und landwirtschaftliche Werkzeuge, weil sich die Produktion im Laufe des Krieges immer mehr in Richtung von Waffen verschoben hatte. Im Deutschen Reich war es vor allem die von der Royal Navy verhängte Seeblockade, die zunehmend Probleme bereitete. Zuvor hatte Deutschland rund ein Drittel seiner Nahrungsmittel aus dem Ausland importiert, unter anderem alleine die Hälfte aller Milchprodukte. Das Futter für die Viehwirtschaft, immerhin rund 4 Millionen Tonnen pro Jahr, wurde komplett aus Russland bezogen. Nun gestaltete sich der Import von Lebensmitteln immer schwieriger. Verschärft wurde das Problem durch die wetterbedingt schlechten Ernten der Jahre 1915 und 1916. Vor allem an Kartoffeln herrschte eklatanter Mangel. Als Ersatz mussten geschmacklich eher fade Steckrüben herhalten. Im sogenannten Steckrübenwinter 1916-1917 fiel die durchschnittliche Kalorienzuteilung für Normalverbraucher auf 1200 Kalorien pro Tag. Weniger als halb so viel wie noch vor dem Krieg. Der Verbrauch von Fisch, Eiern und Zucker sank auf die Hälfte. Manche Lebensmittel waren fast nur noch auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Der ursprüngliche Glaube, den Krieg durch einen kurzen Feldzug gewinnen zu können, begann sich immer stärker zu rächen. Niemand hatte daran gedacht, rechtzeitig Vorräte anzulegen. Im Laufe des Krieges sollte sich die Frauen- und Kindersterblichkeit als Folge von Unterernährung in Deutschland um fast ein Drittel erhöhen. Das Schulmädchen Elfriede Kuhr arbeitete 1917 in einem Säuglingsheim. Sie notierte: Oh, diese Babys. Haut und Knochen. Kleine Hungerleichen. Und die Augen so groß. Wenn sie weinen, klingt es wie leises Quäken. Ein kleiner Junge wird bestimmt bald sterben. Er hat ein Gesicht wie eine vertrocknete Mumie. Der Arzt spritzt ihm Kochsalzlösung ein. Wenn ich mich über das Bett beuge, guckt der Kleine mich aus riesigen Augen an, wie ein alter, kluger Mann. Dabei ist er erst 6 Monate alt. Ganz deutlich steht eine Frage in seinen Augen. Eigentlich ein Vorwurf. Im Dezember 1918 veröffentlichte das Reichsgesundheitsministerium eine Statistik. Diese bezifferte die Zahl jener Personen, die während des Krieges aufgrund der schlechten Versorgungslage zu Tode gekommen waren, auf knapp 763.000 Personen. Fast doppelt so viele, wie im Zweiten Weltkrieg den alliierten Bomben zum Opfer fallen sollten. In ganz Europa kam es vereinzelt zu Hungerunruhen. Schon 1915 hatten in Wien erstmals tausende Frauen Lebensmittelläden geplündert und Ämter gestürmt, um gegen die Nahrungsmittelknappheit zu protestieren. Auch in Berlin und anderen deutschen Städten kam es im Laufe der Zeit zu regelrechten Lebensmittelkrawallen. Am dramatischsten aber war das, was sich zu Beginn des Jahres 1917 in Russland abspielte. Die russische Revolution. Jeder gibt vor, dass der Krieg bald zu Ende geht und der lang ersehnte Frieden kommt. Aber das alles nur, um uns bei Laune zu halten. Die Menschen sind so erschöpft und kaputt. Sie haben so viel gelitten, dass sie nichts anderes mehr tun können, als zu verhindern, dass ihnen das Herz bricht und sie den Verstand verlieren. Dieser Brief eines russischen Soldaten an seine Frau vom November 1916 war Spiegelbild der allgemeinen Stimmung im Land. Denn nicht nur die Moral der Militärangehörigen war im Winter 1916-17 schwer angeschlagen, auch an der Heimatfront steuerte Russland immer mehr auf eine handfeste Krise zu. Vor allem die Ernährungslage war aufgrund der extremen Kälte katastrophal. In Petrograd lag die Durchschnittstemperatur bei 15 Grad unter Null. Der Eisenbahnverkehr war durch Schneestürme und Frost so gut wie lahmgelegt. Ganze Industriebetriebe blieben geschlossen. Frauen mussten in der Hauptstadt stundenlang für Brot anstehen. Das Ansehen des Zaren in der Bevölkerung hatte einen Tiefpunkt erreicht. Nikolaus Katzer, Professor für Geschichte und Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Moskau. Der Zar war Anfang 1917 im Grunde ein Herrscher ohne Macht. Er hatte im Lauf des Krieges das Oberkommando an sich gezogen, allerdings sehr unglücklich agiert. Die Intrigen am Hof, die Skandale um Rasputin und seine Clique, der Einfluss auf die Zarin vor allem und über sie natürlich auch auf den Zaren und die Familie. Dies alles zusammengenommen führte dazu, dass Nikolaus II. Eigentlich keine Verteidiger mehr hatte im Februar 1917. In der militärischen Führung war er natürlich hoch umstritten und der Rückhalt des Zaren in der Bevölkerung ist wohl auch mehr eine Legende, als dass sie den Tatsachen entspräche. In der letzten Februarwoche, der in Russland gültige julianische Kalender lag hinter dem im Westen verwendeten gregorianischen Kalender 13 Tage zurück, kam es in der Hauptstadt Petrograd zu mehreren Streiks. Den Anfang machten Textilarbeiterinnen, die gegen die Brotknappheit demonstrierten. Sie verbündeten sich zunächst mit männlichen Arbeitern aus Metall und anderen Fabriken. Ihnen schlossen sich später noch weitere Bevölkerungsgruppen an. Weil die Polizei auf ein energisches Eingreifen verzichtete, nahm die Zahl der Demonstranten an den Folgetagen ständig zu. Am Sonntag, dem 26. Februar, strömten im Zentrum der Hauptstadt erneut riesige Arbeitermassen zusammen. Diesmal kam es zwischen Demonstranten und Militärs zu einer blutigen Auseinandersetzung. Junge Soldaten einer Ausbildungsabteilung, von einem Offizier angestachelt, schossen in die aufgebrachte Menge. Mehr als 50 Zivilisten kamen ums Leben. Nach der Rückkehr in die Kaserne redete ein Feldwebel den jungen Schützen ins Gewissen. Er sagte ihnen, es wäre besser, ehrenvoll zu sterben, als auch nur einem weiteren Befehl zu gehorchen und in die Menge zu schießen. Unsere Väter, Mütter, Schwestern, Brüder und Bräute bitten um Brot. Sollen wir sie töten? Habt ihr heute das Blut auf den Straßen gesehen? Ich meine, wir sollten morgen nicht in Stellung gehen. Ich für meinen Teil weigere mich zu gehen. Die Soldaten blieben tatsächlich bei ihrem Feldwebel. Auch in anderen Regimentern schlossen sich die Militärs den Protesten der Zivilbevölkerung an. Insgesamt begannen rund 160.000 Soldaten zu meutern. Der Präsident des russischen Parlaments, der Duma, wandte sich per Telegramm an Zar Nikolaus. In diesem bat er darum, eine parlamentarische Regierung einzusetzen. Diese sollte die politische Verantwortung übernehmen. Doch der Zar lehnte ab. Stattdessen ordnete er an, das Parlament aufzulösen. Nun geriet die Situation völlig außer Kontrolle. In Fabriken, aber auch in militärischen Einheiten gründeten sich sogenannte Sowjets, basisdemokratische Arbeiter- und Soldatenräte. In Petrograd ernannte der Hauptsowjet ein Exekutivkomitee, das als Vertretung aller politischen Parteien fungieren sollte. Parallel dazu rief auch die Duma ein provisorisches Komitee ins Leben. Anfang März 1917 erkannte Zar Nikolaus schließlich, dass die Revolution nicht mehr aufzuhalten war. Das Einzige, was ihm blieb, war abzudanken. Die über 1000-jährige russische Monarchie war damit beendet, erklärt Nikolaus Katzer vom Deutschen Historischen Institut in Moskau. Die provisorische Regierung, die nach dem Februar agierte, hatte nicht wirklich eine Legitimation, es sei denn eine revolutionäre, aber gerade dieses Revolutionäre hat sie nicht ausspielen wollen. Sie hat in allen wichtigen politischen Entscheidungen immer auf die Wahlen und die Zusammensetzung einer konstituierenden Versammlung verschoben. Das hat sie im Grunde ganz stark geschwächt. Nach dem Sturz des Zaren wurde die Macht auf zwei Gremien verteilt. Zum einen auf die provisorische Regierung der Duma. Sie sollte die eigentlichen politischen Geschäfte führen. Zum anderen auf das Exekutivkomitee des obersten Petrograder Sowjets. Dessen Aufgabe war es, die Entscheidungen der provisorischen Regierung zu überwachen. In Deutschland nahm man die Ereignisse in Russland mit Interesse zur Kenntnis. Die Regierung überlegte, ob sich das durch die russische Revolution ausgebrochene Chaos vielleicht sogar für eigene politische Zwecke nutzen ließe. Gerhard Hirschfeld vom Historischen Institut der Universität Stuttgart. Da kam ihnen gleichsam der leninsche Wunsch, von der Schweiz wieder zurück nach Russland zu kommen, gerade recht. Und sie erhofften sich sozusagen neue Verwirrungen, neue Unsicherheiten und die Revolution gleichsam weiterzuführen und nicht schon zu beenden. Wladimir Iljitsch Lenin war der Führer des linken Flügels der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, den Bolschewiki. Er hatte sich schon immer gegen jedwede Beteiligung Russlands an einem Krieg ausgesprochen. Als es im Februar 1917 in seiner Heimat zur Revolution kam, befand sich Lenin seit mehreren Jahren im Schweizer Exil. Von hier aus schrieb er im Frühjahr in die Heimat insgesamt 5 sogenannte Briefe aus der Ferne. Abgedruckt wurden diese in der bolschewistischen Zeitung Pravda. In ihnen kritisierte Lenin unter anderem die amtierende provisorische Regierung sowie deren Entschluss, trotz der miserablen Versorgungslage im eigenen Land weiter Krieg gegen die Mittelmächte zu führen. Was Lenin vorschwebte, war ein sofortiger Frieden, ohne jegliche Gebietsgewinne oder Entschädigungen. Diese Regierung ist durch das englisch-französische imperialistische Kapital an Händen und Füßen gebunden. Das russische Kapital ist eine Filiale der internationalen Firma, die mit hunderten Milliarden Rubel operiert und die England und Frankreich heißt. Brot kann sie nicht geben, weil sie eine bürgerliche Regierung ist. Im besten Fall wird sie dem Volk nach dem Vorbild Deutschlands einen genial organisierten Hunger bringen. Das Volk aber wird sich mit Hunger nicht abfinden wollen. Das Volk wird erfahren und sicher bald erfahren, dass Brot vorhanden ist und beschafft werden kann, aber nur durch Maßnahmen, die nicht Halt machen vor der Heiligkeit des Kapitals und des Grundbesitzes. Lenin forderte unter anderem die Abschaffung des Heeres zugunsten einer Volksmiliz sowie einen sofortigen Waffenstillstand. Angesichts dessen verfiel die deutsche oberste Heeresleitung auf einen gewagten Plan. Sie beschloss, den Bolschewikenführer in einem versiegelten Zug von seinem Exil in der Schweiz aus über Deutschland und Skandinavien nach Russland reisen zu lassen. In der Hoffnung, dass Lenin alles dafür tun würde, die Machtergreifung der Arbeiter, Bauern und Soldaten in seiner Heimat voranzutreiben. Am Ende stünde, so spekulierten die Deutschen, vielleicht tatsächlich ein Waffenstillstand an der Ostfront. Die bislang dort eingesetzten Soldaten könnte man dann an die Westfront verschieben und den Krieg so vielleicht doch noch gewinnen. Das Vorhaben wurde wie geplant umgesetzt. Anfang April kehrte Lenin mit Unterstützung der deutschen Regierung, die er einst in zahlreichen Schriften attackiert hatte, nach 10 Jahren im Exil per Sonderzug zurück in die Heimat. Und es gelang ihm tatsächlich, so Nikolaus Katzer, die Stimmung in der Hauptstadt zugunsten der Bolschewiki zu drehen. Und er ist eben auch in ganz wenigen Wochen zu einer führenden Figur der Machtszenerie in Russland geworden. Das heißt, eigentlich aus einer Randfigur des politischen Spektrums der Vorkriegszeit wird nun in dieser kritischen Lage im Frühjahr und Sommer 1917 eine Führungsfigur. Er wird im Grunde durch die revolutionären Ereignisse an die Spitze gespült. Und natürlich ist das vor allem auch seinem taktischen Geschick zuzuschreiben, das Land nun durch griffige Parolen, Brot, Land, Frieden für eine Abkehr von der provisorischen Regierung zu mobilisieren, sich die Welle der Unzufriedenheit im Lande nutzbar zu machen. Noch aber gelang es den Bolschewiki nicht, die Macht zu übernehmen. Zu viele Militärs standen nach wie vor auf Seiten der provisorischen Regierung. Diese hatte an die Soldaten appelliert, ihre Bürgerpflicht über die eigenen Klasseninteressen zu stellen. Die Freiheit Russlands sei nur als starker und geordneter Staat zu erreichen, hieß es. Gleichzeitig versicherte man den Verbündeten der Entente, den Krieg uneingeschränkt fortsetzen zu wollen. Um dies zu bestärken, aber auch um die angeknackste Moral der eigenen Truppen wieder aufzubauen, entschloss sich die russische Militärführung im Sommer, an mehreren Frontabschnitten zum Angriff überzugehen. Doch die Offensive erwies sich als Fehlschlag. Die innenpolitische Lage in Russland begann sich dramatisch zuzuspitzen. Am 21. Juli reichte Fürst Lwow, Ministerpräsident der provisorischen Regierung, seinen Rücktritt ein. Immer mehr Soldaten desertierten. Weil eine seit langem angekündigte Bodenreform nach wie vor auf sich warten ließ, kam es in den Dörfern zu illegalen Landbesetzungen durch Bauern. Im September unternahm der Oberbefehlshaber der Armee einen Putschversuch, der aber scheiterte. Ob man es unmittelbar als Folge der Erfahrungen von dem misslungenen Putschversuch bezeichnen soll, steht dahin. In jedem Fall haben die Bolschewiki im September gemerkt, dass die provisorische Regierung nur noch an einem seidenen Faden hängt und dass durch gezielte militärische Operationen, durch hochdisziplinierte militärische Verbände zumindest die Macht in der Hauptstadt zu übernehmen sei. Eine wichtige Aufgabe bei der Machtübernahme durch die Bolschewiki fiel den sogenannten Roten Brigaden zu. Aufgebaut worden war die bewaffnete paramilitärische Organisation durch Leo Trotzki, neben Lenin die zweite wichtige Führungsfigur der Bolschewiki. Als glänzender Stratege und Organisator würde sich Trotzki für die Revolutionäre bald unersetzbar machen. Jetzt, in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober 1917, ließ er die wichtigsten strategischen Punkte der Hauptstadt durch die Roten Brigaden besetzen. Tags darauf befand sich Petrograd fest in der Hand der Bolschewiki. Die provisorische Regierung hatte keinen nennenswerten Widerstand geleistet. Am 26. Oktober verkündete Lenin, ein Rat der Volkskommissare habe die Regierung übernommen. Natürlich hoffte er perspektivisch, dies würde dazu führen, dass die deutschen Arbeiter ebenfalls ihre Waffen gegen die eigene Regierung erheben würden und das zum Initialzünder für eine Weltrevolution werden könnte. Innenpolitische Auseinandersetzungen in Deutschland. Auch in Deutschland gärte es. Die Forderungen nach einer Demokratisierung des Wahlsystems wurden immer lauter. Bislang war das Wahlrecht in Preußen an Einkommen oder Steuerleistung geknüpft. Dies führte dazu, dass die Konservativen im preußischen Abgeordnetenhaus mit 149 Abgeordneten über mehr als ein Drittel aller Sitze verfügten. Dabei betrug ihr Stimmenanteil lediglich 15%. Die SPD dagegen kam mit fast doppelt so vielen Wählerstimmen auf nur 10 Abgeordnete. Um die Rufer nach Reformen zu beruhigen, wandte sich der Kaiser am 7. April 1917 mit einer Osterbotschaft an die Öffentlichkeit. Darin hieß es: Bestrebt in fest bewahrter Einheit zwischen Volk und Monarchie, dem Wohle der Gesamtheit zu dienen, bin ich entschlossen, den Ausbau unseres inneren politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens, so wie es die Kriegslage gestattet, ins Werk zu setzen. Noch stehen Millionen Volksgenossen im Felde. Noch muss der Austrag des Meinungsstreites hinter der Front, der bei einer eingreifenden Verfassungsänderung unvermeidlich ist, im höchsten vaterländischen Interesse verschoben werden, bis die Zeit der Heimkehr unserer Krieger gekommen ist. Verfasst worden war die Rede des Kaisers von Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg. Der Verzicht auf konkrete Versprechungen oder Termine für Reformen stand dabei exemplarisch für jene Politik der Diagonale, die Bethmann-Hollweg bis dahin schon seit längerem betrieben hatte. Mit ihr versuchte er, sich innenpolitisch auf keine klare Position festlegen zu müssen. Auf diese Weise wollte der Reichskanzler zumindest äußerlich jenen Burgfrieden aufrechterhalten, der zu Kriegsbeginn zwischen den Parteien geschlossen worden war. Die unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie ein zukünftiger Frieden aussehen könne, traten immer deutlicher zutage. Auf der einen Seite hofften Konservative, Nationalliberale und das Zentrum auf einen Siegfrieden und damit auf mehr oder weniger deutliche Gebietsgewinne. Die linksliberale Fortschrittspartei und die SPD dagegen plädierten für einen Verständigungsfrieden. Kriegsentschädigungen und Annexionen lehnten sie ab. Der SPD-Vorsitzende Philipp Scheidemann warnte: Ich will ganz offen sein. Was das deutsche Volk trotz aller inneren Gegensätze zusammenhält, das ist die gemeinsame Absicht, fremde Anschläge auf deutsches Land und deutsches Gut abzuwehren. Was die große Masse von einem Teil der herrschenden Klassen, den Imperialisten und denen, die sich so gebärden, trennt, ist die Meinungsverschiedenheit über die inneren und äußeren Kriegsziele. Selbst die Klammer und bleibt der Keil, dann klaffen die beiden Teile ohnmächtig auseinander. Das heißt, würden heute die englische und französische Regierung, so wie es die russische Regierung schon getan hat, auf Annexionen verzichten, und würde die deutsche Regierung statt durch den gleichen Verzicht den Krieg zu beenden, die nun Eroberungsziele fortsetzen wollen, dann, meine Herren, verlassen Sie sich darauf, dann haben Sie die Revolution. Anfang Juli 1917 kam es im Reichstag zu einer überraschenden Wende. Matthias Erzberger, Sprecher der katholischen Zentrumspartei, war bis dahin ein strikter Befürworter der Regierungspolitik gewesen. Jetzt malte er plötzlich ein düsteres Bild von der Entwicklung des Krieges und plädierte für einen Verständigungsfrieden, ohne jegliche Annexionen oder Entschädigungen. Nach Erzbergers Rede im Hauptausschuss des Reichstages gründeten Vertreter des Zentrums, der Nationalliberalen und Sozialdemokraten einen interfraktionellen Ausschuss. Reichskanzler Bethmann-Hollweg geriet zunehmend unter Druck. Er wollte sich weder gegenüber der parteiübergreifenden Friedensinitiative noch gegenüber der Heeresleitung politisch festlegen. Oberst Merz von Quirnheim, Chef im Generalstab des Feldheeres, zitierte in seinen handschriftlichen Erinnerungen General Erich Ludendorff mit den Worten: Nun ist es aber höchste Zeit, dass der Kanzler verschwindet. Ludendorff und Generalfeldmarschall Hindenburg sahen ihre Chance gekommen, den von ihnen ungeliebten Bethmann Hollweg zu stürzen, wie sich Oberst Merz von Quirnheim erinnerte. General Ludendorff spielte seinen letzten Trumpf gegen den Reichskanzler aus. Er reichte ein Gesuch um Enthebung ein und Hindenburg schloss sich ihm an. Der Kaiser rief die beiden Generale im höchsten Zorne herbei, sah sich dann aber doch veranlasst, den Vorstellungen Bethmann Hollwegs nachzugeben, die darauf hinausgingen: Ich kann unmöglich bleiben, wenn die Generale gehen. Als die beiden Generale am 13. Juli vormittags beim Kaiser erschienen, da rief dieser ihnen entgegen: Was macht ihr denn für ernste Köpfe? Ich habe den Kanzler ja schon weggeschickt. Georg Michaelis, Bethmann Hollwegs Nachfolger als Reichskanzler, zeigte keinerlei Anzeichen, an den politischen Gegebenheiten rütteln zu wollen. Michaelis, zuvor preußischer Staatskommissar für Volksernährung, wagte es ebenso wenig, sich der obersten Heeresleitung entgegenzustellen, wie innenpolitische Reformen einzuleiten. Ende Oktober, nach nur 3,5 Monaten im Amt, trat Michaelis zurück. Zum Nachfolger wurde mit Georg von Hertling ein Abgeordneter vom rechten Flügel der Zentrumspartei ernannt. Unterdessen ging der Krieg an der Westfront mit unveränderter Härte weiter. Britische Offensive in Flandern. Im Westen waren die Briten im Sommer 1917 in ihrem Kampf gegen die Deutschen zunächst weitgehend auf sich alleine gestellt. Die französische Heeresleitung musste sich zu dieser Zeit in erster Linie mit ihren meuternden Soldaten auseinandersetzen. Oberbefehlshaber der britischen Truppen war Generalfeldmarschall Sir Douglas Haig. Haigs Strategie sah vor, britische Interessen in den Mittelpunkt zu rücken. Darum plante er einen Großangriff in Flandern. Hier, genauer gesagt in unmittelbarer Umgebung der Kleinstadt Ypern, hatten bereits 1914 und 1915 zwei große Schlachten stattgefunden. Diesmal ging es dem General darum, den nördlichen Teil eines strategisch wichtigen Höhenzuges zu erobern. Die Gebiete im Osten und Süden der Stadt befanden sich bereits in Händen der Entente. Mit einem Durchbruch bei Ypern, so Haigs Überlegung, wäre sogar ein Vorstoß bis nach Ostende und Seebrügge möglich. Die dortigen Häfen dienten den Deutschen als Stützpunkte für U-Boote und Seeflugzeuge im Kampf gegen britische Handelsschiffe. Für Haig waren Ostende und Seebrügge damit strategisch wichtige Angriffsziele. Nicht nur beim britischen Premierminister stieß Haigs Strategie auf heftige Kritik. David Lloyd George wollte lieber das Eintreffen der US-amerikanischen Truppen abwarten, mit dem in einigen Wochen zu rechnen war. Auch andere britische Politiker befürchteten, die eigene Armee könnte ohne entsprechende französische Unterstützung zu sehr geschwächt werden. Letzten Endes wurde ihnen klar, dass sie keine Alternative hatten. Falls sie gar nichts unternehmen würden, so ihre Befürchtung, stünde Frankreich vor dem Kollaps. Denn dort war es zu Streiks und innenpolitischen Auseinandersetzungen gekommen. Wirkliche Unterstützung durch die Amerikaner war kaum vor 1918 oder gar 1919 zu erwarten, auch wenn diese offiziell bereits in den Krieg eingetreten waren. Insofern kam die britische Regierung zu der Einschätzung, es sei riskanter, gar nichts zu unternehmen, als Haigs Plan zuzustimmen, anzugreifen und die deutsche Armee unter Druck zu setzen. Am 31. Juli 1917 um 3.50 Uhr morgens starteten die britischen Truppen ihre Flandern-Offensive. Dem Angriff vorausgegangen war ein 10 Tage andauerndes Trommelfeuer aus 3000 Geschützen. Jetzt versuchten Haigs Truppen, auf einer 18 Kilometer langen Front in Richtung Nordosten zu marschieren. Nur 48 Stunden später fiel die Bilanz ernüchternd aus. Knapp 3 Kilometern Geländegewinn stand der Verlust von mehreren tausend Soldaten gegenüber. Gegen die dicht gestaffelten Drahtverhaue und Betonbunker der Deutschen konnten die Briten kaum etwas ausrichten. Hinzu kamen sintflutartige Regenfälle, die aus dem Schlachtfeld eine Schlammwüste machten. Ein britischer Kommandeur meldete: Der Schlamm ist einfach furchtbar. Nach meiner Auffassung schlimmer als der Winter. Der Boden ist bis zu einer Tiefe von 3 Metern aufgewühlt und hat die Festigkeit von Haferbrei. Das Innere der Granattrichter ist so weich, dass man darin völlig versinken könnte. In ihnen müssen Hunderte deutscher Gefallener begraben sein. Und jetzt pflügen ihre eigenen Granaten das Gelände noch einmal um und bringen sie wieder zum Vorschein. Die dritte Ypern-Schlacht zog sich mehrere Monate lang hin. Auf deutscher Seite machte Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg Mitte Oktober der Öffentlichkeit klar, dass an Aufgabe nicht zu denken war. Deutschland steht im vierten Kriegsjahr militärisch und wirtschaftlich unerschüttert. Eine Welt von Feinden hat nicht vermocht, es niederzuringen. Dieses Rätsels Lösung liegt in dem guten Gewissen des deutschen Volkes. Der Kampf ist uns aufgezwungen. Jeder Deutsche weiß, es geht um sein oder nicht sein. Vier Wochen später war die Zahl der deutschen Verluste alleine bei Ypern auf 217.000 gestiegen. Noch höher als bei den Deutschen fielen die Verluste auf alliierter Seite aus. Hier waren nach 3,5 Monaten Flandernschlacht insgesamt 332.000 Mann zu beklagen. Der weitaus größte Teil davon britische Soldaten. Die Offensive war ein militärischer Fehlschlag. Panzer, Flugzeuge, Zeppeline. Trotz der hohen Verluste bei Ypern beharrte Generalfeldmarschall Haig darauf, die Deutschen an der Westfront weiter unter Druck zu setzen. Abzuwarten, bis endlich Unterstützung aus den USA eintreffen würde, kam für ihn nicht in Frage. Stattdessen vertraute Haig laut David Stevenson auf eine neuartige Waffe, mit der er an anderer Stelle endlich den entscheidenden Sieg erringen wollte. Panzer. They were a supplementary thing. Sie dienten zur Unterstützung der britischen Armee in den letzten beiden Kriegsjahren. Die Panzer des Ersten waren dabei in keiner Weise mit denen des Zweiten Weltkriegs zu vergleichen. Zum Beispiel brauchte man anfangs 8 Mann Besatzung, um sie überhaupt bedienen zu können. Auch erreichten sie nur Schrittgeschwindigkeit und waren sehr anfällig für die deutsche Artillerie. Es war schwierig, sie technisch am Laufen zu halten. Im englischen Sprachgebrauch wurden die Panzer Tanks genannt. Die waren sehr ungetümartig. Dadurch kommt der Name Tank her. Sie sahen nämlich aus wie Wassertanks. Und man nannte sie dann entsprechend Tanks. Der Begriff Panzer kommt erst sehr viel später auf. Diese Tanks waren allerdings schon relativ wendig. Und die Alliierten erkannten eben die Möglichkeiten, die der Tank lieferte, um unwegsames Gelände zu überbrücken, die Gräben zu überqueren und vor allen Dingen in den deutschen Reihen für enorme Verwirrung und für Angst zu sorgen. Bis zum November 1917 waren Panzer von der britischen Armee im Ersten Weltkrieg nur vereinzelt eingesetzt worden. Zum ersten Mal überhaupt während der Somme-Schlacht im Jahr zuvor. Auch hatten sie in meist schlammigem, mit Granattrichtern übersätem Gelände ihre Kraft nur selten wirkungsvoll zum Einsatz bringen können. Das sollte sich jetzt ändern. Nahe der französischen Stadt Cambrai befand sich ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Dieser diente den Deutschen als strategisch wichtiger Versorgungspunkt für ihre Siegfriedlinie. Anders als in Flandern war der Boden bei Cambrai relativ trocken und fest. Auch gab es nur wenige natürliche Hindernisse. Ein ideales Gelände also, so schien es, um insgesamt rund 500 Kettenfahrzeuge zum Einsatz zu bringen. Knapp 400 davon waren Tanks. Dieser schieren Masse an Technik hatten die Deutschen, nach Aussage des deutschen Historikers Gerhard Hirschfeld, zu Lande nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Die Prioritätensetzung war eine völlig andere. Die Deutschen hatten schlicht die Entwicklung der Tanks verschlafen. Wenn Sie so wollen, ist die entscheidende Waffe für die Deutschen das U-Boot. Die Tanks sind auch nicht die kriegsentscheidende Waffe gewesen, wie Ludendorff ja selbst in seinen Memoiren kurz nach Kriegsende geschrieben hat. Sie sind allerdings entscheidend gewesen, um Verwirrung zu stiften. Das heißt, die deutschen Soldaten waren in einem Maße psychologisch von den Tanks beeinflusst. Sie sahen sie eben auch als Ausweis der Industrialisierung des Krieges und als eine Ressource, wie sie eben die Alliierten zwar hatten, aber sie selbst nicht. Das heißt, es führte zu einem entscheidenden Schockelement auf deutscher Seite. Wir haben denen nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen. Das ist, glaube ich, das, was die Panzer ausmachte. Ziel der Panzer war es, die Siegfriedlinie der Deutschen zu durchbrechen. Aus dem lang anhaltenden Stellungskrieg sollte endlich ein Bewegungskrieg werden. Als die Offensive in den Morgenstunden des 20. November begann, schien aus britischer Sicht zunächst auch alles nach Plan zu laufen, erklärt David Stevenson. The main reason why the British succeeded in the first day at Cambrai was not because of the tanks. Dass die Briten in den ersten Tagen der Schlacht um Cambrai erfolgreich waren, lag aber nicht am Einsatz von Panzern, sondern ganz einfach daran, dass sie ihre Artillerie sehr effektiv einzusetzen wussten und sie den Überraschungseffekt auf ihrer Seite hatten. Denn anders als noch bei der Schlacht an der Somme, die man mit einem einwöchigen Bombardement eröffnet hatte, ging die Infanterie diesmal schon nach wenigen Stunden Artilleriefeuer zum Angriff über. Panzer halfen dabei nur sehr eingeschränkt mit, denn viele von ihnen blieben defekt liegen oder wurden gleich am ersten Tag durch die Deutschen zerstört. Dass der erste Erfolg der Briten aber nicht lange anhielt, lag wiederum daran, dass man die deutschen Truppen völlig unterschätzt hatte. Diese gingen mit Hilfe einer neuen Sturmtruppentaktik nach 10 Tagen zum gezielten Gegenangriff über. Dadurch verloren die Briten wieder fast alles an Boden, was sie zuvor erobert hatten. Die Sturmtruppen der Deutschen sollten das feindliche Artilleriefeuer unterlaufen und so der nachfolgenden Infanterie den Weg bahnen. Zur Vorbereitung waren die Sturmsoldaten an neuartigen Waffen ausgebildet worden, die im Nahkampf weniger behinderten als Gewehre oder Bajonette. Dazu zählten Handgranaten und Flammenwerfer. Die Schlacht um Cambrai dauerte 2,5 Wochen. Als sie am 7. Dezember 1917 zu Ende ging, hatten die Briten all das, was ihre Panzer zuvor an Raum gewonnen hatten, durch die anschließende deutsche Gegenoffensive wieder verloren. 2/3 der eingesetzten Panzer waren zerstört. 45.000 britische und fast ebenso viele deutsche Soldaten hatten bei Cambrai ihr Leben verloren. Wieder einmal hatte sich gezeigt, dass selbst mit vermeintlich überlegener Technik keine Entscheidung herbeizuführen war. Und das galt nicht nur für Panzer. Anders als später im Zweiten Weltkrieg wurden Flugzeuge damals noch nicht für die strategische Bombardierung ganzer Städte eingesetzt. Gleichwohl attackierten die Deutschen London 1915 und 1916 vom Zeppelin aus und 1917 und 1918 auch per Flugzeug. Dabei wurden mehrere hundert Zivilisten getötet. Auf der anderen Seite griffen französische und britische Langstreckenbomber das Rheinland an, um wichtige Eisenbahnverbindungen zu zerstören und auch chemische Industrieanlagen. Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass es keiner der Kriegsparteien damals gelang, durch Luftangriffe wichtige strategische Erfolge zu erzielen. Flugzeuge wurden im Ersten Weltkrieg vor allem eingesetzt, um Tausende von Überwachungsfotos zu schießen. Dies half den Briten dabei, die deutschen Schützenstellungen besser aufspüren zu können. They were much better able to detect and locate where the main German artillery batteries were placed. Auch die Zeppeline, auf die die Deutschen große Hoffnungen gesetzt hatten, sorgten weniger für ernsthafte Schäden als vielmehr für Angst und Schrecken bei der gegnerischen Bevölkerung. Zum Einsatz kamen sie vor allem bei nächtlichen Bombenangriffen. Der größte davon hatte Anfang September 1916 über England stattgefunden. Die zigarrenförmigen Luftschiffe waren nicht nur anfällig für Unwetter, sondern auch leicht entflammbar. Dadurch wurden rund 2/3 der insgesamt 115 eingesetzten Zeppeline zerstört oder so schwer beschädigt, dass sie im weiteren Kriegsverlauf nicht mehr zu gebrauchen waren. Die Bilanz des Kriegsjahres 1917. Gegen Ende des 4. Kriegsjahres hatte sich die Lage an der Westfront kaum verändert. Die beteiligten Soldaten, egal ob Briten, Franzosen oder Deutsche, wurden zunehmend kriegsmüder. Die Regierungen in London und Paris hofften, dass die nach und nach eintreffenden US-amerikanischen Truppen dabei helfen würden, endlich eine Entscheidung herbeizuführen. In Berlin wiederum setzte man darauf, nach der Revolution in Russland den Krieg an der Ostfront beenden zu können. Die dadurch frei werdenden Truppen sollten dann im Westen zum Einsatz kommen. Am 9. Dezember 1917 fand im polnischen Brest-Litowsk ein Treffen statt, das die Hoffnungen der deutschen Militärführung zu bestätigen schien. Auf Veranlassung der Bolschewiki trafen sich am Sitz des deutschen Oberbefehlshabers im Osten Delegationen aus Deutschland, Russland, Österreich, der Türkei und Bulgarien. Es ging darum, über einen Separatfrieden zu verhandeln. Eine Woche später vereinbarten die Beteiligten zunächst einen Waffenstillstand. Damit sah es ganz danach aus, als sollten die Karten zu Beginn des neuen Jahres tatsächlich neu gemischt werden. Zudem kündigten sich in Deutschland auch innenpolitisch dramatische Veränderungen an. Der Frieden von Brest-Litowsk. Der befristete Waffenstillstand zwischen Russland und dem Deutschen Reich war nicht der erste Versuch, eine friedliche Einigung zwischen den Kriegsparteien zu erreichen. Zuvor hatten sich unter anderem noch vor ihrem eigenen Kriegseintritt die USA darum bemüht, zwischen Entente und Mittelmächten zu vermitteln. Und sogar Papst Benedikt XV. Hatte im Sommer 1917 persönlich einen Anlauf unternommen, um Friedensverhandlungen in Gang zu bringen. Ebenfalls vergeblich. Während Bolschewiki und Mittelmächte in Brest-Litowsk darüber verhandelten, ob und wie der vorläufige Waffenstillstand in einen dauerhaften Frieden münden könnte, meldeten sich erneut die Alliierten zu Wort. Dem bolschewistischen Konzept einer proletarischen Weltrevolution stellten sie ihre eigenen Entwürfe entgegen. Den Anfang machte der britische Premierminister David Lloyd George. Unserer Ansicht nach wäre das Einführen einer wirklich demokratischen Verfassung in Deutschland der überzeugendste Beweis dafür, dass der alte Geist militärischer Vorherrschaft in diesem Krieg tatsächlich erloschen ist. Das würde es uns viel leichter machen, einen weitreichenden demokratischen Frieden mit Deutschland abzuschließen. Das aber ist eine Frage, die alleine das deutsche Volk zu entscheiden hat. Weniger tolerant gab sich Lloyd George in Bezug auf die durch die Mittelmächte besetzten Gebiete. Als erstes wäre es erforderlich, die komplette Unabhängigkeit Belgiens wiederherzustellen, sowohl politisch wie auch territorial und wirtschaftlich. Darüber hinaus müssten sich die fremden Truppen aus Serbien und Montenegro sowie aus den besetzten Teilen Frankreichs, Italiens und Rumäniens komplett zurückziehen. Nur drei Tage später wandte sich auch US-Präsident Woodrow Wilson an die Öffentlichkeit. Am 8. Januar 1918 präsentierte er dem amerikanischen Kongress einen insgesamt 14 Punkte umfassenden Plan. Dieser sollte als Basis für einen umfassenden Frieden gelten. Gerhard Hirschfeld, Professor am Historischen Institut der Universität Stuttgart und Mitherausgeber einer Enzyklopädie zum Ersten Weltkrieg. Der 14-Punkte-Plan sah einen Frieden vor, der weitgehend auf Reparationen verzichtete. Das heißt, ein Friedensschluss, der einfach nur den erschöpften Völkern Gelegenheit bot, endlich Frieden zu machen, ihre Truppen zurückzuholen und auch vor allen Dingen die Finanzen in Ordnung zu bringen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Also all die Dinge, die man aus amerikanischer Sicht für notwendig und wichtig erachtete. Bei der Regierung in Berlin stießen die Friedensentwürfe aus London und Washington gleichermaßen auf Ablehnung. Reichskanzler Graf Hertling hielt die Forderung nach einem Rückzug aus besetzten Regionen für unannehmbar. Und nicht nur das. Im Zuge der Verhandlungen von Brest-Litowsk forderte die deutsche Verhandlungsdelegation die Bolschewiki sogar nachdrücklich auf, die besetzten Gebiete Polens, Litauens und des westlichen Lettlands endgültig an Deutschland abzutreten. Anfang 1918 drohten sich die Verhandlungen zwischen den Bolschewiki und den Abgesandten der Mittelmächte in die Länge zu ziehen. Denn, so Nikolaus Katzer vom Deutschen Historischen Institut in Moskau, für die Bolschewiki ging es in dieser Phase um eine Atempause, um die Machtposition im Inneren zu stabilisieren und auszubauen. Kurz zuvor hatte Lenins Partei bei den Wahlen zur russischen konstituierenden Versammlung eine schwere Niederlage einstecken müssen. Auf sie war nur knapp ein Viertel aller abgegebenen Stimmen entfallen. Damit drohte den Bolschewiki ein plötzlicher Machtverlust. Mit Waffengewalt verhinderten die Bolschewiki, dass sich die vom Volk gewählten Abgeordneten auch weiterhin im taurischen Palais in Petrograd treffen konnten. In den Augen ihres Führers Wladimir Iljitsch Lenin hatte die Macht im Staate nicht vom Parlament auszugehen, sondern von den Sowjets, den seit der Februarrevolution 1917 existierenden basisdemokratischen Arbeiter- und Soldatenräten. Jeder Verzicht auf die uneingeschränkte Macht der Sowjets, auf die vom Volk eroberte Sowjetrepublik, zugunsten des bürgerlichen Parlamentarismus und der konstituierenden Versammlung, wäre jetzt ein Schritt rückwärts. Er würde den Zusammenbruch der ganzen Oktoberrevolution der Arbeiter und Bauern bedeuten. Per Eisenbahn schwärmten Lenins Gefolgsleute aus, um im ganzen Land die eigene Macht innerhalb der rund 900 Sowjets sicherzustellen. Im Bürgerkrieg, der daraufhin im Frühjahr 1918 in voller Schärfe entbrannte, stand den Bolschewiki mit ihren roten Brigaden die sogenannte Weiße Bewegung gegenüber, ein lockeres Bündnis verschiedener Gruppierungen. Zu diesen zählten Konservative ebenso wie gemäßigte Sozialisten. Für Nikolaus Katzer war der Bürgerkrieg in Russland aber weitaus mehr als nur eine Auseinandersetzung zwischen roten und weißen Armeen. Im russischen Bürgerkrieg gab es eine Vielzahl von Militärregierungen und eine Vielzahl von regionalen oder teilweise auch lokalen Kriegsherren, die mit militärischen Mitteln, mit Erfahrungen, die sie als Offiziere im Ersten Weltkrieg gesammelt hatten, hier Lokalherrschaften aufbauten. Es gab Bauernrebellionen, Bauernarmeen, die teilweise politisch motiviert, teilweise aber auch vor allem der Selbstverteidigung der Agrargebiete dienten. Und diese Bauernarmeen richteten ihre Kämpfe sowohl gegen die Rote Armee wie gegen die verschiedenen weißen Armeen, sodass insgesamt ein sehr widersprüchliches Bild dieses Bürgerkriegs entsteht. Die Bolschewiki befürchteten, dass die weißen Konterrevolutionäre im Zuge des Bürgerkrieges Unterstützung durch zwei wichtige Symbolfiguren erhalten könnten. Durch den ehemaligen Zaren Nikolaus II. Sowie durch dessen Bruder Michail Alexandrowitsch Romanow. Beide lebten seit der Oktoberrevolution 1917 mit ihren Angehörigen unter strenger Bewachung in Gefangenschaft in Jekaterinburg, beziehungsweise im Exil im Ural. Mit Billigung der bolschewistischen Staatsführung wurden beide jetzt, Mitte Juli 1918, kaltblütig ermordet. Weitere 16 Angehörige der Dynastie sowie diverse andere Personen aus dem Umfeld des ehemaligen Zaren sollten in den folgenden Monaten das gleiche Schicksal erleiden. Erst mit dem Sieg der Roten Armee über die letzten weißen Truppen auf der Krim im November 1920 stand der endgültige Sieg der Bolschewiki fest. Zwischen 7 und 10 Millionen Russen hatten bis dahin im Zuge des Bürgerkriegs ihr Leben verloren. Etwa 5-mal so viele wie zwischen 1914 und 1917 auf russischer Seite in den Schlachten an der Ostfront getötet worden waren. Parallel zu den innenpolitischen Auseinandersetzungen gingen in Brest-Litowsk die Friedensverhandlungen zwischen Bolschewiki und Mittelmächten weiter. Der Leiter der österreichisch-ungarischen Delegation, Ottokar Graf Tschernin, berichtete später: Merkwürdig sind diese Bolschewiken. Sie sprechen von Freiheit und Völkerversöhnung, von Friede und Eintracht. Und dabei sollen sie die grausamsten Tyrannen sein, welche die Geschichte gekannt hat. Sie rotten das Bürgertum einfach aus. Und ihre Argumente sind Maschinengewehre und der Galgen. Das heutige Gespräch hat mir bewiesen, dass die Leute nicht ehrlich sind und an Falschheit alles das übertreffen, was man der zünftigen Diplomatie vorwirft. Denn eine derartige Unterdrückung des Bürgertums zu betreiben und gleichzeitig von weltbeglückender Freiheit zu sprechen, sind Lügen. Lenin und Trotzki, sie pokerten noch hoch, wollten die deutsche Seite zu Zugeständnissen zwingen. Vor allem Leo Trotzki beharrte auf einer Räumung der durch die Deutschen besetzten Ostgebiete. Dass er damit die Verhandlungen hinauszögerte, hatte, so Nikolaus Katzer, einen ganz bestimmten Grund. Natürlich hoffte er perspektivisch, dies würde dazu führen, dass die deutschen Arbeiter ebenfalls ihre Waffen gegen die eigene Regierung erheben würden und das zum Initialzünder für eine Weltrevolution werden könnte. Tatsächlich kam es ab Mitte Januar 1918 in Österreich-Ungarn und auch in Deutschland zu heftigen Arbeiterprotesten. Den Anfang machten Streiks in einer Wiener Munitionsfabrik. Auf sie reagierte die Regierung der Donaumonarchie mit massiver militärischer Gewalt. Nach gut einer Woche war der Aufstand der Arbeiter niedergeschlagen. Doch inzwischen war die Protestwelle nach Deutschland übergeschwappt. Gerhard Hirschfeld. Die Streiks entzünden sich vor allen Dingen aufgrund der Versorgungssituation. Sie werden dann allerdings geführt in jenen Unternehmen, die die Militärs, also die dritte OAL, entscheidend treffen können, nämlich in der Waffen- und Munitionsproduktion. Am 27. Januar 1918 traten rund 1500 Arbeiter in einer Berliner Munitionsfabrik in den Ausstand. Einen Tag später waren es bereits mehrere Hunderttausend, die die Arbeit niederlegten. Urheber des Streikaufrufs war die sogenannte Spartakusgruppe, allen voran deren führende Köpfe Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Bei den Spartakisten, benannt nach dem Anführer eines Sklavenaufstands im alten Rom, handelte es sich um einen Teil der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, kurz USPD. Die USPD wiederum bildete den linken Flügel der SPD. Von dieser hatte sie sich im April 1917 abgespalten. Die USPD hoffte, mit den Massenstreiks ein Signal nicht nur in Richtung Brest-Litowsk aussenden zu können. Ein Separatabkommen mit Russland alleine genügte ihr nicht. Sie pochte auf einen sofortigen Frieden aller am Krieg beteiligten Nationen. Den sogenannten Mehrheitssozialdemokraten, von denen sich die USPD abgespalten hatte, gingen derartige Forderungen zu weit. Ihre Vertreter, darunter Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, sprachen sich stattdessen für stärkere Reformen im Inneren aus. Was ihnen vorschwebte, waren vor allem eine Änderung des preußischen Wahlrechts und eine demokratische Verfassung. In einem Aufruf an alle Parteimitglieder warnte die SPD zudem davor, sich den Alliierten gegenüber allzu leichtfertig zu unterwerfen. Die neuen Unabhängigen haben bewiesen, dass ihnen das Verständnis für die Lage fehlt, in der sich unser Land und Volk in diesem Existenzkampf gegen die größten Weltreiche, gegen eine ungeheure Übermacht von Gegnern befand und noch immer befindet. Unsere Gegner würden dem deutschen Volke eine in langjährigen Raten zahlbare Kriegsentschädigung von 100 und mehr Milliarden auferlegen, was die völlige Verelendung der deutschen Arbeiterklasse zur Folge hätte. Die sehr massiven Streiks in den Munitionsfabriken in Berlin führten zu einer erheblichen innenpolitischen Kontroverse. Es war der spätere Reichspräsident Friedrich Ebert, der sich darum bemühte, zwischen den Arbeitern und den Militärs zu vermitteln, weil er natürlich wusste, dass man die Politiker, die sich auf Seiten der streikenden Arbeiter gestellt hätten, dann in Haft genommen hätte für eine eventuelle Niederlage. Ebert hat sich vergeblich darum bemüht, diese Streiks rasch zu beenden. Friedrich Ebert ging es darum, die Protestbewegung in halbwegs geordneten Bahnen zu halten. Er ermahnte die Arbeiter, diese würden durch ihren Streik vor allem die eigenen Kameraden an der Front schwächen. Vergeblich. Wie zuvor in Wien beendete auch die Regierung in Berlin die Streiks Ende Januar mit Gewalt. Großkundgebungen wurden verboten. Manfred Retzlaff, Mitglied der Spartakusgruppe, erinnerte sich an weitere Maßnahmen. Sofort nach Beendigung des Streiks wüteten die Behörden mit zahlreichen Verhaftungen und Einberufungen zum Militär. In der Folge wurde auch die politische Polizei weiter verstärkt. Polizeibeamte wurden aus dem Militärdienst an die innere Front zurückgerufen. 3 oder 4 Tage nach dem Streik erhielt auch ich meinen Gestellungsbefehl. Mit dem Niederschlagen der Arbeiterproteste in Wien und Berlin hatten Lenins und Trotzkis Hoffnungen von der proletarischen Weltrevolution einen deutlichen Dämpfer erhalten. Und noch ein weiteres Ereignis sollte den Bolschewiki einen Strich durch ihre Rechnung machen. Anfang Februar 1918, die Verhandlungen in Brest-Litowsk stockten nach wie vor, kam der sogenannte Zentralrat der Ukraine den Bolschewiki plötzlich zuvor. Er schloss mit den Mittelmächten und der Türkei einen eigenen Friedensvertrag ab. Der nicht-bolschewistische Zentralrat verstand sich als einzige legitime Vertretung des ukrainischen Staates. Dies setzte Lenin und Trotzki zusätzlich unter Druck. Auf Drängen der deutschen Delegation waren schließlich auch sie bereit, endlich ein Friedensabkommen zu unterzeichnen. Für sie schien es wichtiger, die Kräfte für den Bürgerkrieg im eigenen Land bündeln zu können. Der Friedensvertrag von Brest-Litowsk wurde am 3. März 1918 unterzeichnet. In ihm wurde unter anderem geregelt, dass die Bolschewiki nicht nur die Ukraine zu räumen hatten, sondern auch Finnland, Estland und Teile Litauens. In Artikel Römisch 5 des Vertrages hieß es zudem: Russland wird die völlige Demobilmachung seines Heeres einschließlich der von der jetzigen Regierung neu gebildeten Heeresteile unverzüglich durchführen. Ferner wird Russland seine Kriegsschiffe entweder in russische Häfen überführen und dort bis zum allgemeinen Friedensschluss belassen oder sofort desarmieren. Durch das Friedensabkommen verlor Russland ein Viertel seines damaligen europäischen Gebietes. Außerdem knapp ein Drittel seines Eisenbahnnetzes sowie wichtige Rohstoffvorkommen. Insgesamt lebten in den abzutretenden Regionen etwa 60 Millionen Menschen. Das war mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung des einstigen Russischen Reiches. Hans von Schwerin-Löwitz, der Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses, zeigte sich zufrieden mit den Ergebnissen, die in Brest-Litowsk erzielt worden waren. Man mag über die Einzelheiten dieses Friedensvertrages denken, wie man will. Dass er eine weittragende weltgeschichtliche Bedeutung, ganz besonders für das Königreich Preußen besitzt, darüber kann ein Zweifel wohl nicht bestehen. Gerhard Hirschfeld. Der Vertrag von Brest-Litowsk brachte einen enormen Sieg der Moral, einen Zugewinn auch an Qualität, was die Kriegführung angeht. Es zeigte sich, dass Deutschland nach wie vor noch einen Krieg gewinnen konnte. Jetzt war etwas gelungen, womit also keiner mehr gerechnet hatte, nämlich einen Frieden abzuschließen, der übrigens den Namen Frieden nicht verdient. Es war ein Friedensdiktat, aber es tat sozusagen der deutschen Seele wohl. Und es führte eben dazu, dass die Voraussetzungen für die sich anschließende Michaelsoffensive besser waren, als Ludendorff dies gedacht hatte. Dem Ende entgegen. Mit dem Frieden von Brest-Litowsk standen jene deutschen Sturmdivisionen, die bis dahin in Russland gekämpft hatten, für den Einsatz an der Westfront bereit. Nicht nur aus Sicht der Deutschen war der personelle Nachschub von der Ostfront dringend nötig. Auch auf britischer Seite herrschte inzwischen ein starker Mangel an Soldaten. Dort hatten Berechnungen ergeben, dass für das Jahr 1918 lediglich 100.000 neue Wehrpflichtige zu erwarten waren. Nur um die eigenen Verluste ersetzen zu können, wären dagegen mehr als 600.000 Mann nötig gewesen. Umso sehnlicher wurde, so Volker Berghahn, von den Briten, aber auch von den Franzosen, das Eintreffen der US-Amerikaner erwartet. Berghahn ist Professor für Geschichte an der New Yorker Columbia University. Und da waren sie dann natürlich, das soll man nie vergessen, sehr, sehr wichtig, weil das auch frische Truppen waren. Sie hatten ja schon eine Erschöpfung in sowohl den britischen als auch in den französischen Truppen, die zum Teil schon zu Meutereien vorher geführt hatte. Und da war das natürlich so ein Aufschwung, als dann endlich die Amerikaner erschienen. Falls die deutschen Truppen an der Westfront noch irgendetwas erreichen wollten, mussten sie sich beeilen. Das war auch General Erich Ludendorff klar, erklärt Gerhard Hirschfeld. Er hat zunächst die Amerikaner unterschätzt, dann allerdings war ihm doch unwohl dabei, wie stark die Amerikaner im Frühjahr 1918 eben das Gesetz des Handelns mitbestimmten, dass es nicht mehr nur britische und französische Einheiten und die anderen Völker waren der Entente, sondern dass die Amerikaner zunehmend auch die Initiative übernahmen. Ludendorff schrieb in seinen Kriegserinnerungen: Das Heer hatte die schweren seelischen Eindrücke der Kämpfe des vergangenen Jahres in dem Bewusstsein überwunden, dass es aus der Abwehr zum Angriff ginge. Ich meldete dem Kaiser, dass das Heer versammelt und wohl vorbereitet an die größte Aufgabe seiner Geschichte herangehe. Dies war der Versuch, sozusagen alles auf eine Karte zu setzen. Die große Schlacht im Westen bedeutete einfach, jetzt das Momentum zu nehmen und alles auf eine Karte zu setzen und diesen Krieg doch noch, zwar nicht zu gewinnen, aber doch eine Position zu erreichen, die eben Deutschland hätte ermöglichen können, einen Vertrag abzuschließen, der für sie keine Niederlage hätte bedurft. Den Krieg konnte man nicht mehr gewinnen, das wusste selbst Ludendorff. Allerdings wollte man den so verlustreich führen für die Alliierten, dass eben auch sie nicht die Bedingungen dieses Friedens hätten diktieren können, sondern es wirklich zu einem Kompromissfrieden gekommen wäre. Ludendorffs Plan sah vor, dort zuzuschlagen, wohin sich die Deutschen ein Jahr zuvor zurückgezogen hatten, an der sogenannten Siegfriedlinie. Er hoffte, an irgendeiner Stelle des knapp 100 Kilometer langen Frontabschnitts zwischen Arras und Soissons einen Durchbruch erzielen zu können. Wo genau, das wusste Ludendorff aber nicht. Wir hauen ein Loch hinein. Das Weitere findet sich. So haben wir es in Russland auch gemacht. Die deutschen Militärs gaben der Offensive intern die Bezeichnung Operation Michael. Am Donnerstag, dem 21. März 1918, eröffnete die Artillerie das Feuer. Das Bombardement aus 6.600 Geschützen und 3.500 Granatwerfern dauerte 5 Stunden. Anschließend starteten Sturmtruppen den eigentlichen Angriff. In weniger als einer Stunde hatten sie die britischen Stellungen in einer Breite von rund 20 Kilometern überrannt. 3 Tage später wiederum schien es, als könnten die Deutschen das britische Heer sogar bis an die Kanalhäfen im Nordosten zurückdrängen. Kaiser Wilhelm II. Gab deutschen Schülern daraufhin spontan einen Tag schulfrei. Doch der Schein trug, wie sich der spätere Reichswehrminister Wilhelm Gröner erinnerte. Gröner war im Frühjahr 1918 Chef des Generalstabs einer Heeresgruppe. Letzten Endes sind wir der fortgesetzten Selbsttäuschung und einer irrigen Anwendung des Vernichtungsgedankens militärisch erlegen. Die dem Volke proklamierten Siege waren wohl bewunderungswürdige Waffentaten von Helden gewesen, aber nicht Siege im strategischen und politischen Sinne, die der Genius des Feldherrn und Staatsmannes erfochten hatte. Je länger die Operation Michael andauerte, desto deutlicher traten die Schwächen auf deutscher Seite zutage. So gelang es der Artillerie nicht, der vorausstürmenden Infanterie schnell genug zu folgen. Und das war, laut General Ludendorff, bei weitem nicht das einzige Problem. Gegen den sich nun auch hier verdichtenden und selbst angreifenden Feind reichte die eigene Angriffskraft nicht mehr aus. Der Munitionsnachschub war nicht ergiebig genug. Auch Verpflegungsschwierigkeiten traten ein. Die Wiederherstellung der Straßen und Eisenbahnen kostete trotz aller vorausschauenden Vorbereitungen zu viel Zeit. Schätzungen zufolge kamen bei der Operation Michael von 800.000 eingesetzten deutschen Soldaten etwa 120.000 ums Leben. Auf der anderen Seite waren bis März 1918 mehr als 300.000 amerikanische Soldaten an der französischen Atlantikküste gelandet. Innerhalb der kommenden 5 Monate sollte ihnen 1 Million zusätzlicher Kräfte folgen. Als dann auch noch weitere Offensiven in Flandern und an der Marne scheiterten, machte sich im deutschen Heer endgültig Unmut breit. Ein Soldat schrieb in einem Brief: Wofür sich aufopfern? Wofür? Etwa fürs Vaterland und seine heiligsten Güter? Nein, den Patriotismus haben sie schon längst alle begraben. Sie wollen keinen Eroberungskrieg mehr führen. Diese Ansichten teilen 95% sämtlicher Truppengattungen im Felde. Am 8. August 1918 starteten die Alliierten ihrerseits bei Amiens den ersten entscheidenden Gegenangriff. Unterstützt von 500 Panzern gelang es ihnen, die deutschen Linien zu durchbrechen. 3 Wochen später waren die Deutschen dorthin zurückgedrängt worden, wo sie im Frühjahr ihre eigene Offensive begonnen hatten, an die Siegfriedlinie. Erich Ludendorff notierte in seinen Kriegserinnerungen: Ich hörte von Handlungen, die ich muss es offen aussprechen, in der deutschen Armee nicht für möglich gehalten habe. Wie sich unsere Mannschaften einzelnen Reitern, geschlossene Abteilungen, Tanks ergaben. Einer frisch und tapfer angreifenden Division wurde von zurückgehenden Truppen Streikbrecher und Kriegsverlängerer zugerufen. Die Offiziere hatten an vielen Stellen keinen Einfluss mehr. Sie ließen sich mitreißen. Ich gewann die Überzeugung, dass die Maßnahmen der oberen Heeresleitung von jetzt ab der sicheren Grundlage entbehrten. Das Schicksal des deutschen Volkes war mir für ein Glücksspiel zu hoch. Der Krieg war zu beendigen. Auch für Deutschlands engsten Verbündeten wurde die Lage immer bedrohlicher. Die österreichisch-ungarische Armee kämpfte vor allem auf dem Balkan und in Italien. Ihr letzter größerer Erfolg datierte von Ende Oktober 1917. Bei Caporetto, direkt an der slowenisch-italienischen Grenze, hatten die Österreicher seinerzeit mehrere 100.000 Italiener in die Flucht geschlagen oder in Gefangenschaft nehmen können. Ihr Kommandant, Erzherzog Josef, hatte sich daraufhin voller Begeisterung an seine Truppen gewandt. Tapfere Soldaten, am heutigen Tage vereinige ich all mein dank all mein Fühlen in dem innigen Gebete. Gott, der uns so fest zusammengefügt, führe uns, segne unsere Waffen, segne meine treuen Helden und lohne es ihnen so reichlich, wie ich es ihnen wünsche. Auf zu neuen Taten und in Gottes Namen werdet ihr siegen, das Vaterland vom Raubzuge des Treulosen bewahren und ihn, denn für ihn schmachvollen Frieden aufzwingen. Dieses galt sozusagen noch einmal als Ausweis, dass die Österreicher erfolgreich Krieg führen konnten. Sie hatten ja die Ostfront verloren, sie hatten im Grunde auch den Krieg auf dem Balkan verloren. Und nun ging es gleichsam darum, den Krieg vor der eigenen Haustür siegreich zu gestalten. Und da kam ihnen Caporetto natürlich gerade recht. Ein Jahr später, im Herbst 1918, sah die Lage völlig anders aus. Die Italiener hatten ihre personellen und materiellen Verluste bis dahin längst ausgleichen können und zudem Unterstützung von ihren Verbündeten erhalten. 10.000 Tote, 100.000 Verletzte und 300.000 Gefangene. So lautete Ende Oktober 1918 die Bilanz auf österreichisch-ungarischer Seite nach der letzten Schlacht im Nordosten Italiens. Innerhalb der Vielvölkerarmee Österreich-Ungarns kam es daraufhin vermehrt zu Befehlsverweigerungen. In den 4 Kriegsjahren waren insgesamt mehr als 1 Million ihrer Soldaten ums Leben gekommen. Knapp 2 Millionen wurden verwundet. Rund 1,7 Millionen Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Jetzt machte sich eine Kommission daran, mit den Italienern in Waffenstillstandsverhandlungen zu treten. Revolution in Deutschland. Angesichts der ähnlich ausweglosen Lage an der Westfront fürchtete die deutsche oberste Heeresleitung ein Vordringen alliierter Truppen auf das eigene Reichsgebiet. Erich Ludendorff forderte die Regierung in Berlin auf, mit US-Präsident Woodrow Wilson in Kontakt zu treten. Es ging darum, Verhandlungen über einen Waffenstillstand aufzunehmen. Wilsons 14-Punkte-Programm vom Januar 1918 versprach noch am ehesten Aussichten auf einen Verständigungsfrieden ohne allzu große Verluste. Aus Ludendorffs Kriegserinnerungen. Auf Betreiben des Staatssekretärs von Hintze erging ein allerhöchster Erlass an den inzwischen eingetroffenen Reichskanzler über die Einführung des parlamentarischen Systems in Deutschland. Graf Hertling glaubte ihn nicht verwirklichen zu können und trat ab. Am 2. Oktober abends wurde Prinz Max von Baden zum Reichskanzler ernannt. Georg von Hertling hatte sich immer dagegen ausgesprochen, in Deutschland eine parlamentarische Demokratie einzuführen. Sein Nachfolger im Amt des Reichskanzlers war indes nicht nur engagierter Verfechter eines Verhandlungsfriedens. Auch hatte sich der liberale Aristokrat Prinz Max von Baden seit jeher gegen den 1917 beschlossenen uneingeschränkten U-Boot-Krieg gewandt. Reichstagspräsident Konstantin Fehrenbach betonte, im politischen Leben des deutschen Volkes sei nun eine neue Zeit angebrochen. Es ist selbstverständlich, dass manche Kreise im Hinblick auf die Großtaten der Vergangenheit diesem Neuen kritisch, zweifelnd, ja sogar ablehnend gegenüberstehen. Wir erhoffen von den Leistungen der neuen Zeit eine versöhnende und klärende Wirkung. Ludendorff lehnte es vehement ab, sich den Alliierten bedingungslos zu unterwerfen. Auf Druck des neuen Reichskanzlers sah er sich schließlich genötigt, dem Kaiser seinen Rücktritt anzubieten. Für den 26. Oktober 1918 notierte Ludendorff: Seine Majestät nahm das Gesuch an. Ich sagte nach der Rückkehr in das Generalstabsgebäude, meinen Herren in tiefer Sorge, in 14 Tagen hätten wir keinen Kaiser mehr. Ludendorff sollte Recht behalten. Fast zeitgleich mit Ludendorffs Rücktritt erließ der Chef der deutschen Hochseestreitkräfte einen umstrittenen Flottenbefehl. Admiral Reinhard Scheer forderte seine Matrosen darin auf, eine letzte Entscheidungsschlacht gegen die britische Royal Navy zu führen. Mit einem Sieg wollte Scheer die Ausgangslage für die anstehenden Friedensverhandlungen mit den Alliierten verbessern. Gegenüber der Reichsregierung wurde der Befehl geheim gehalten. Oberster Befehlshaber der Marine war nach wie vor der Kaiser. Ernst Toller, ursprünglich als junger Freiwilliger in den Krieg gezogen, war 1916 aus Krankheitsgründen aus dem Dienst entlassen worden. In seinen Jugenderinnerungen schilderte er, was im Zuge von Scheers umstrittenen Flottenbefehl geschah. Die Matrosen weigern sich, verlassen die Schiffe, stürmen die Gefängnisse, erobern die Stadt Kiel. Die Werftarbeiter verbünden sich mit ihnen. Die deutsche Revolution hat begonnen. München folgt, Hannover, Hamburg, das Rheinland, Berlin. Am 9. November 1918 verlassen die Berliner Arbeiter die Betriebe. Von Osten, Süden, Norden ziehen die Massen zum Zentrum der Stadt. Alte, ergraute Männer, Frauen, die jahrelang an den Drehbänken der Munitionsfabriken gestanden haben, Kriegsinvaliden, Knaben, die die Arbeit der Väter übernahmen. Fronturlauber stoßen zum Zug, Kriegswitwen, Krüppel, Studenten, Bürger. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann hatte schon Ende November 1918 für ein schnelles Abdanken des Kaisers plädiert. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass die große Mehrheit der Bevölkerung des Deutschen Reiches die Überzeugung gewonnen hat, dass die Aussicht, zu erträglichen Bedingungen des Waffenstillstands und des Friedens zu gelangen, durch das Verbleiben des Kaisers in seinem hohen Amte verschlechtert wird. Es kann weiter nicht bezweifelt werden, dass die Friedensverhandlungen beträchtlich günstigere Aussichten bieten, wenn die im Deutschen Reich vollzogene Änderung des Systems durch einen Wechsel an der höchsten Stelle des Reichs nach innen und außen deutlich sichtbar gemacht wird. Die ganze politische Situation legt die Vermutung nahe, dass der hier vorgeschlagene Schritt nur hinausgezögert, aber doch nicht vermieden werden kann. Am 9. November 1918 gab der Reichskanzler eigenmächtig den Rücktritt des Kaisers bekannt, der sich im Hauptquartier der obersten Heeresleitung in Spa befand. Wilhelm II. Floh daraufhin ins Exil nach Holland. Dann übertrug Prinz Max von Baden, SPD-Parteichef Friedrich Ebert, das Amt des Reichskanzlers. Noch am selben Tag wandte sich Eberts Parteikollege Philipp Scheidemann an die Öffentlichkeit. Arbeiter und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Scheidemann hatte zuvor erfahren, dass der Spartakusbund um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht plante, eine sozialistische Republik auszurufen. Er war diesen mit seiner Rede zuvorgekommen, konnte aber nicht verhindern, dass nur zwei Stunden nach ihm auch Liebknecht vom Balkon des Berliner Stadtschlosses aus zum Volk sprach und dabei zur Weltrevolution aufrief. Zur selben Zeit handelte eine zivile Delegation unter Leitung des Zentrumsabgeordneten Matthias Erzberger mit der Entente einen Waffenstillstand aus. Diese forderte als Voraussetzung unter anderem den kompletten Rückzug der deutschen Truppen aus den besetzten Gebieten im Westen innerhalb von 15 Tagen und die Rücknahme des Friedensvertrags von Brest-Litovsk. Mit Erzbergers Unterschrift am 11. November trat der Waffenstillstand umgehend in Kraft. Bereits einen Tag zuvor hatten sich SPD und USPD darauf geeinigt, einen paritätisch besetzten Rat der Volksbeauftragten zu bilden. Der Ratsvorsitzende Friedrich Ebert wollte möglichst bald Wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung abhalten lassen. Deutschland sollte schnellstmöglich eine demokratisch legitimierte Regierung erhalten und Frauen erstmals überhaupt das aktive und passive Wahlrecht. Als Wahltermin wurde der 19. Januar 1919 festgesetzt. Auch ein Reichskongress der Arbeiter- und Soldatenräte stimmte diesem Regierungsbeschluss mit deutlicher Mehrheit zu. Damit war eine zuvor ebenfalls mögliche Entwicklung hin zur Räterepublik endgültig gestoppt. In den USA wurden die politischen Vorgänge in Deutschland mit Skepsis verfolgt. Zwar habe man den Rücktritt des Kaisers durchaus mit Wohlwollen registriert, so der Historiker Volker Berghahn von der New Yorker Columbia University. Aber man sah natürlich auch das Chaos in Deutschland. Ein politisches Chaos zunächst einmal, Revolution, wie würde das enden? Die Angst war natürlich auch in Deutschland sehr groß, dass sich die russische Situation wiederholen würde und dass man auch das Abschwenken der revolutionären Massen in Deutschland in den Bolschewismus haben würde. Zur Jahreswende 1918-19 trafen sich Delegierte von Spartakusvereinigungen aus ganz Deutschland in Berlin. Sie gründeten die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD. Am 5. Januar 1919 besetzten Spartakisten in Berlin mehrere große Zeitungshäuser sowie das Wolffsche Telegrafenbüro, eine weltweit operierende Nachrichtenagentur. Ein sogenannter Revolutionsausschuss rief zum Sturz der Regierung auf. Am darauffolgenden Tag, dem 6. Januar 1919, morgens um 8 Uhr, kam Gustav Noske in die Reichskanzlei. Das SPD-Mitglied war Volksbeauftragter für Heer und Marine. Noske hielt es für geboten, mit kompromissloser Härte gegen die Spartakisten vorzugehen. Meiner Meinung, dass nun versucht werden müsse, mit Waffengewalt Ordnung zu schaffen, wurde nicht widersprochen. In ziemlicher Aufregung, denn die Zeit drängte, auf der Straße riefen unsere Leute nach Waffen, stand man im Arbeitszimmer Eberts umher. Ich forderte, dass ein Entschluss gefasst werde. Darauf sagte jemand, dann mach du doch die Sache. Worauf ich kurz entschlossen erwiderte, meinetwegen, einer muss der Bluthund werden. Ich scheue die Verantwortung nicht. Laut Volker Berghahn gründeten sich die Freikorps, die das militärische Material und die Truppen zur Verfügung stellten, um diese Revolutionäre zurückzuschlagen. Bei den Freikorps handelte es sich um Verbände enttäuschter Soldaten. Mit Zeitungsinseraten suchten die verschiedenen Freikorps-Gruppierungen nach Unterstützern. Wer schützt uns vor Bolschewismus und Terror? Wer sichert die Nationalversammlung? Wer steht hinter der Regierung? Das ist das Landesschützenkorps Detachement Wärtern. Gemeinsames Abzeichen, silberner Eichenkranz am Kragen. Eile tut Not. Meldet euch im Werbebüro. Mobile Löhnung für alle Dienstgrade 5 Mark. Tägliche Zulage. Die Freikorps? Zu ihren Mitgliedern gehörten unter anderem Männer wie die späteren Nationalsozialisten Rudolf Hess und Heinrich Himmler, gingen gegen den kommunistischen Aufstand mit brutaler Gewalt vor. Auf die Anführer der Spartakisten begann eine gnadenlose Hetzjagd. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden ermordet, Luxemburgs Leiche erst Wochen später im Landwehrkanal treibend gefunden. Ohne die Morde gut zu heißen, verteidigte Gustav Noske das brutale Vorgehen gegen die Aufständischen. Wenn in den Straßen Berlins tausende Menschen die Waffen gegen die Regierung führen, Mörder und Plünderer Orgien feiern, besteht ein Zustand außerhalb jedes Rechts. Die Staatsnotwendigkeit gebot, so zu handeln, dass so rasch wie möglich wieder Ordnung und Sicherheit hergestellt wurde. Das habe ich notgedrungen versuchen müssen. Am 19. Januar 1919 fanden die Wahlen zur verfassunggebenden Nationalversammlung statt. Die deutliche Mehrheit der Stimmen, fast 38%, entfiel auf die Sozialdemokraten. Zweitstärkste Kraft wurde die Zentrumspartei mit knapp 20%, gefolgt von der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, DDP, mit 18,6%. Erster Präsident der Nationalversammlung wurde der SPD-Politiker Eduard David. Die Nationalversammlung sei das weithin sichtbare Zeichen eines neuen, großen nationalen Willens. Des Willens zur rettenden Neuordnung im Innern und des Willens zur kraftvollen Geltendmachung der Lebensrechte unseres Volkes nach außen. Möge von Weimar eine Flamme ausgehen, die die Herzen unseres Volkes erwärmt, die seine Seele erleuchtet in dieser düsteren Zeit nationaler und persönlicher Leiden, die ihm neuen Lebensmut und die Kraft gibt, aus dem finsteren Tal der Gegenwart den Aufstieg zu finden zu einer lichteren, glücklicheren Zukunft. Friedrich Ebert von der SPD, am 11. Februar 1919 zum ersten deutschen Reichspräsidenten gewählt, beauftragte seinen Parteigenossen Philipp Scheidemann mit der Bildung einer Regierung. Gemeinsam mit der Zentrumspartei und der DDP ging die SPD daraufhin die sogenannte Weimarer Koalition ein. Ganz oben auf der außenpolitischen Agenda des Regierungsprogramms standen zwei Schwerpunkte: ein sofortiger Friedensvertrag und die künftige Friedenssicherung. Der Vertrag von Versailles. Als die erste Weimarer Regierung ihre Arbeit aufnahm, herrschte zwischen Deutschland und den Alliierten bereits seit 3 Monaten Waffenstillstand. Wilhelm Groener fungierte nach der Entlassung Erich Ludendorffs als Chef der obersten Heeresleitung. In seinen Memoiren zeigte sich der General noch Jahrzehnte später enttäuscht. Die Heeresleitung stellte sich bewusst auf den Standpunkt, die Verantwortung für den Waffenstillstand und alle späteren Schritte von sich zu weisen. Sie tat dies, streng juristisch gesehen, nur mit bedingtem Recht. Aber es kam mir und meinen Mitarbeitern darauf an, die Waffe blank und den Generalstab für die Zukunft unbelastet zu erhalten. Ich bin aber auch heute noch der Überzeugung, dass wir ohne Revolution im Innern an der Grenze hätten Widerstand leisten können. Ob die Nerven der Heimat noch durchgehalten hätten für eine Verteidigung hinter dem Rhein, erscheint mir sehr zweifelhaft. Militärisch war sie denkbar. Zum letzten Kampf braucht man eine Heimat, die hinter dem Heer steht. Unter dieser Voraussetzung konnten wir versuchen, bessere Bedingungen zu erzwingen. Mit der These, die Niederlage im Ersten Weltkrieg habe keine militärischen Gründe gehabt, sondern sei vor allem auf die mangelnde Unterstützung an der Heimatfront zurückzuführen, stand Groener nicht alleine. Bereits im Dezember 1918 war der englische General Sir Frederick Morris in einer Zeitung mit den Worten zitiert worden, dass die deutsche Armee von der Zivilbevölkerung von hinten erdolcht worden sei. Diese Aussage war anschließend in der deutschen Presse immer wieder aufgegriffen und verbreitet worden. Wie es die Memoiren von General Groener belegen, blieb die sogenannte Dolchstoßlegende über Jahrzehnte hinweg in manchen Köpfen fest verankert. Jetzt, im Frühjahr 1919, führte sie laut Gerhard Hirschfeld zu einer totalen Verunsicherung der demokratischen Parteien und ihrer Führer, denn mit dem bizarren Begriff des Dolchstoßes war ja etwas verbunden, nämlich vielleicht hat es doch so etwas gegeben wie eine von hinten geführte Entwicklung. Man denke an den Munitionsarbeiterstreik im Januar 1918. Man denke auch an die Frauen, die an der Heimatfront eher sich defätistisch über diesen Krieg äußerten. Man denke an die Soldaten, die desillusioniert aus den Urlauben zurückkamen und diesen Krieg für verloren achteten. Alles Ereignisse, die sich 1918 abspielten. Mit dem zunächst auf 36 Tage befristeten Waffenstillstandsabkommen war der Erste Weltkrieg formal noch nicht beendet. Die Beteiligten hatten lediglich vorübergehend die Kampfhandlungen eingestellt. Darum ging es ab Mitte Januar 1919 in Paris darum, in weiteren Verhandlungen die Bedingungen für einen dauerhaften Frieden zwischen den zuvor verfeindeten Nationen festzulegen. Am Konferenztisch im Schloss von Versailles nahmen Vertreter aus insgesamt 55 Nationen Platz. Geleitet wurden die Verhandlungen von den wichtigsten Siegermächten, den USA, Großbritannien, Frankreich und Japan. Die bolschewistische russische Regierung blieb dem Treffen fern. Die unterlegenen Mittelmächte waren nicht eingeladen. Am Ende der Friedenskonferenz stand für jede der 5 unterlegenen Nationen, Deutschland, Österreich, Ungarn, Bulgarien und Türkei, ein eigener Vertrag, versehen jeweils mit dem Namen eines bestimmten Pariser Vororts. Der für Deutschland ausgearbeitete Versailler Vertrag sah unter anderem eine 15 Jahre währende alliierte Besatzung des Rheinlandes vor. Es war aber vor allem Artikel 231 des Vertrages, der in Deutschland auf heftige Ablehnung stieß. Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und Staatsangehörigen infolge des Krieges, der ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungen wurde, erlitten haben. Das war etwas, was die Mehrheit der Deutschen, und das gilt auch für liberale Linke, so nicht akzeptieren mochten, denn sie hatten sich ja in Übereinstimmung mit der Stimmung, der Propaganda, den politischen Vorgaben immer in einer defensiven Rolle gefühlt. Deutschland führt einen Verteidigungskrieg, Deutschland verteidigt sich gegen eine Übermacht von Feinden, Deutschland ist umzingelt und wir müssen uns wehren. Das waren gleichsam Parameter, die die Bevölkerung auf die eine oder andere Weise verinnerlicht hatten. Und nun attestiert zu bekommen, Deutschland ist an diesem Krieg schuld und es kommt zu harschen Vertragsbedingungen, war etwas, was die Mehrheit der Deutschen in einem ungeheuren Maße verletzte. Reichskanzler Philipp Scheidemann weigerte sich, den Vertrag zu unterzeichnen und trat zurück. Sämtliche Versuche, das Dokument aus deutscher Sicht erträglicher zu gestalten, wurden von den Alliierten strikt abgelehnt. Diese drohten sogar ultimativ mit Wiederaufnahme der Kampfhandlungen. Gustav Bauer, Nachfolger Scheidemanns als Reichskanzler, klagte vor der Nationalversammlung: Hier wird ein besiegtes Volk an Leib und Seele vergewaltigt, wie kein Volk je zuvor. Meine Damen und Herren, kein Protest heute mehr, keinen Sturm der Empörung. Unterschreiben wir, das ist der Vorschlag, den ich Ihnen im Namen des gesamten Kabinetts machen muss. Einen neuen Krieg können wir nicht verantworten, selbst wenn wir Waffen hätten. Wir sind wehrlos. Am 28. Juni 1919 wurde der Versailler Vertrag von deutscher Seite unterzeichnet. Zuvor hatte die Weimarer Nationalversammlung mit 237 zu 138 Stimmen ihr Placet erteilt. In Bezug auf das politische Geschehen nach dem Ersten Weltkrieg sollte der Versailler Vertrag, so die übereinstimmende Einschätzung der Experten, eine bedeutende Rolle spielen. Viele Franzosen zum Beispiel zeigten sich zunächst enttäuscht. 4 Millionen Verwundete und 1,2 Millionen getötete französische Soldaten ließen sich alleine durch die Rückgabe Elsass-Lothringens nicht wieder gutmachen, lautete die weit verbreitete Meinung. Bis sich dies änderte, sollten, so Nicolas Beaupré, mehrere Jahre vergehen. In Frankreich Anfang 30er Jahre war man mehrheitlich die Meinung, dass der Versailler Vertrag für Deutschland tatsächlich unannehmbar war und dass einige der deutschen Forderungen nicht unberechtigt waren. Ausgerechnet die USA als eine der Siegermächte weigerten sich, den Vertrag von Versailles zu unterschreiben. Volker Berghahn. Das lag daran, dass in Paris natürlich Wilson nur eine Stimme hatte. Da waren ja die Großmächte, das war eine riesige Versammlung. Auch alle am Krieg Beteiligten nahmen ja an den Beratungen teil. Und da stellte sich dann mehr und mehr heraus, dass die Europäer eben nicht Abschied nehmen wollten von ihren Kolonialbesitzen. Und da ist dann Wilson ja schon, als sich das herausstellte, ziemlich desillusioniert abgereist und hat dann zwar nochmal wieder Werbung gemacht für die Verabschiedung dieses Versailler Vertrages, aber er hat dann eben im Kongress, vor allen Dingen im Senat, nicht die nötige Mehrheit gefunden und nach der Ablehnung dieses Versailler Vertrages wurde dann natürlich auch der Völkerbund abgelehnt. Die Idee eines Völkerbundes ging zurück auf Wilsons 14-Punkte-Plan vom Januar 1918. Darin hatte der US-Präsident ein internationales Gremium gefordert, das in Zukunft zwischen streitenden Staaten vermitteln sollte. Die Satzung des Völkerbundes war Bestandteil aller 5 Pariser Vorortverträge, damit also auch des Friedensvertrages von Versailles. Auch ohne die Zustimmung und Mitgliedschaft der USA wurde der Völkerbund am 10. Januar 1919 gegründet. Seine Statuten sollten nach dem Zweiten Weltkrieg in die Charta der Vereinten Nationen übernommen werden. Die Bilanz des Krieges und die neue Weltordnung. Im Ersten Weltkrieg hatten insgesamt rund 70 Millionen Soldaten gekämpft. Etwa 9 Millionen von ihnen waren getötet. Weitere 21 Millionen verwundet worden. Außerdem waren fast 8 Millionen Zivilisten ums Leben gekommen. Auf US-amerikanischer Seite waren die Verluste mit insgesamt 126.000 getöteten und 234.000 verwundeten Soldaten vergleichsweise gering ausgefallen. Wirtschaftlich gesehen profitierten die Vereinigten Staaten sogar vom Ersten Weltkrieg, erklärt Volker Berghahn. Denn vor 1914 waren die Amerikaner eine Schuldnernation. Sie hatten sich also viel Geld geliehen, vor allen Dingen von den Engländern, um ihre Industrie auch aufzubauen. Und durch die Kriegsfinanzierung der Engländer und auch der Franzosen, die dann ab 1917 ja voll stattfand, aber auch schon davor begonnen hatte, waren sie zur Gläubigernation geworden. Deutlich ungünstiger fiel die Bilanz aus britischer Sicht aus. Knapp 5 Millionen Soldaten waren in den Krieg gezogen. Ein Drittel davon war verwundet zurückgekehrt. Mehr als 700.000 Soldaten hatten ihr Leben gelassen. Und obwohl man sich zu den Siegermächten zählen dürfte, betrachtete man die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs mit zwiespältigen Gefühlen, sagt David Stevenson. So in summing up then, the peace treaty gave the British a lot of what they've been fighting for. Mit dem Friedensvertrag hatte die britische Regierung im Prinzip all das erreicht, wofür man zuvor gekämpft hatte. Auf lange Sicht hin aber ging Großbritannien durchaus geschwächt aus dem Ersten Weltkrieg hervor. Innenpolitisch herrschte Uneinigkeit. Außenpolitisch verlor man an Machteinfluss. Erwähnenswert ist sicher auch das Erstarken der Labour Party, die in den 1920er Jahren die Liberalen als wichtigste linke Partei ablöste. Und nach 1918 gab es einschneidende Änderungen im Wahlrecht. So durften erstmals nicht nur Frauen wählen, sondern auch viele Arbeiter, denen dies zuvor ebenfalls untersagt gewesen war. Von allen beteiligten Nationen hatte Russland neben Deutschland im Ersten Weltkrieg die meisten getöteten Soldaten zu beklagen. 1,7 Millionen. Fast dreimal so viele waren darüber hinaus verwundet worden. Die Zahl der zivilen Todesopfer in Russland betrug noch einmal 2 Millionen. Zu den dortigen politischen Folgen des Krieges sagt der Historiker Nikolaus Katzer. Im Grunde ist Russland aus dem Weltkrieg isoliert hervorgegangen. Erst im Lauf der 20er Jahre und dann in den 30er Jahren entschließen sich wichtige Mächte der Welt, das Land anzuerkennen, und die Entscheidung Stalins Ende der 20er Jahre, den Sozialismus nur in einem Land aufzubauen, war eine Konsequenz aus dieser Isolation, der Versuch, die Sowjetunion unabhängig zu machen. Was Deutschland betraf, sollte der Weimarer Republik ihre wahre politische Bewährungsprobe erst noch bevorstehen. Im Prinzip hatte man schon Hoffnung, dass dieses neue Deutschland nun sich auch integrieren würde in eine Welt, make the world safe for democracy. Und man sagte, wir haben jetzt den Übergang von feudalen, militaristischen, militärisch organisierten Gesellschaften, wo also die Generäle noch das Wort haben, wie in Preußen, zu einer zivilen, friedlich, weltwirtschaftlich agierenden Industrie- und Finanzgesellschaft. Und das sah man natürlich am Horizont. Und insofern war man ganz froh, dass die Deutschen nun eben auch sich eine republikanische Verfassung gaben und das allgemeine Wahlrecht eingeführt wurde, auch für Frauen und so weiter. Mit der Niederlage der Donaumonarchie, dem engsten Verbündeten des Deutschen Reiches, war auch das Ende des österreichischen Vielvölkerstaates gekommen. Gerhard Hirschfeld. Auch Österreich bekam sehr harsche Friedensbedingungen diktiert, ähnlich wie das im Versailler Frieden für Deutschland gegolten habe. Diese Friedensbedingungen sahen vor, dass sämtliche Länder, die Österreich, Ungarn beherrscht hatte, nunmehr entweder selbstständig wurden oder in neuer Gestalt wieder auferstanden, wie das neue Jugoslawien. Das heißt, für Österreich begann eine Zeit der Katastrophen, der Entbehrungen, und die österreichische Niederlage war sicherlich auch mitentscheidend dafür, dass Österreich nicht zur Ruhe kam und es schließlich 1938 in dem Großdeutschen Reich Hitlers aufging. Im Nachwort seiner Kriegserinnerungen schrieb der ehemalige General Erich Ludendorff im Sommer 1920: Das Schicksal des deutschen Volkes ist durch den Frieden für die Gegenwart vollendet. Dunkel liegt die Zukunft vor uns. Tatsächlich sah die Zukunft nicht nur des deutschen Volkes ausgesprochen finster aus. Denn nach dem einst als Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts bezeichneten Ersten Weltkrieg sollte der Menschheit eine weitere Katastrophe ungeahnten Ausmaßes erst noch bevorstehen. Sie hörten Der Erste Weltkrieg, ein Feature von Frank Eckert und Christian Blees. Es sprachen Isabella Barthoff, Claudia Pink, Bodo Primus und Helge Heinold. Ton und Technik Julia Kümmel. Redaktion Dorothee Meyer-Karwig. Regie Helge Heinold. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2013.